Achtung, in dieser Folge von Ach geht es um Hinrichtungen und Folter. Für wen das gerade nicht gut ist, skippt vielleicht die Folge. Ansonsten viel Spaß. Hinweis Nummer 2. Wir sagen in der Folge mehrfach, dass wir am 1.11. in Nürnberg auftreten werden. Das klappt leider wegen des Feiertags in der Form nicht. Nichtsdestotrotz soll es bald eine Live-Show geben im November, wenn alles klappt. Folgt uns am besten auf Social Media oder hört hier fleißig den Podcast, dann spielen wir spätestens in den Bonusfolgen ein, wann der Termin sein wird. Und jetzt viel Spaß. Nicht vergessen, 1.11. ist erstmal gestrichen, aber bald gibt's Ersatz. Und jetzt viel Spaß. Nee, ich finde, der Typ ist ein Depp, dann sage ich halt einfach seinen Namen. Ja, aber ich kann auch seinen Namen sagen und sagen, er ist ein Depp. Kann man auch machen. Also, bleibt einem alles unbenommen. So viel zu, wir können heute gleich anfangen. Ja. So ist es halt. Ein Glück, dass heute nur ein bisschen länger dauert als sonst. Ja, dann noch länger. Noch mehr Spaß. Noch mehr Spaß und mit Spaß meine ich Ernst und mit Ernst meine ich Klaus Ernst Ulbricht. Wir reden von 1924. So? Das schaut gefährlich aus irgendwie. Ja, das wenn, machst du nicht da. Was ich nicht? Ja, du machst halt übrigens so, oder nicht? Wenn ich noch mich gleich einmal mehr bewege. Ja, jetzt wenigstens hinter Monitor bewegen vorbei, ja, einfach. Das, und ach, ja, vor allem du hast es genau zwischen die Dinger gedingelt. Hab ich gar nicht. Aber ich dann nochmal dich rausdingeln, dann dingeln wir es drüber und dann dingeln wir es zurück. Top-Dingelung. Kabelmanagement ist so wichtig. Also, das stimmt. Machen wir noch ein Foto? Machen wir noch ein Foto? Nicht. Mit diesen T-Shirts, oder? Nein. Jetzt habe ich ja schon Dings auf. So, 3, 2, 1. Geil, ich meine, ich meinte, ich hätte den Flugmodus angeschaltet dabei. Alter, Jürgen, du siehst komplett crazy aus. Dabei habe ich nur das WLAN ausgemacht. Sag mal, wir wollen Crazy Jürgen. Crazy Jürgen und seine fliegenden Hüte. Ich unterstelle Absicht. Was hab ich getan? Ach, du guckst komplett crazy. Das sehe doch ich auf die Entfernung nicht. Ja. Aber das ist doch irgendwie, wie heißt der Herr So-und-so und seine tanzenden Zähne? So aus Monty Python, wo dann irgendwie diese weirde Animation ist von dem Typ, wo dann die Zähne so hoch und runter gehen und so Orgelmusik dazu kommt. Ich wollte eigentlich meinen Flugmodus anschalten, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Jetzt. So, sind wir soweit? Ich mach das. Ja, wenn wir, also wenn wir aufhören, am Mikrofon rumzudengeln, das knuspert, dann sind wir soweit. Aber ich möchte das doch so gerne. Das finden jetzt bestimmt alle, die zuhören, mega geil. Das hört doch keiner zu, wir sind doch noch längst vor dem Intro. Ach, wer weiß. Vielleicht sind wir auch unglaublich knapp davor. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sind's, wir sind's, hier sitzen mal wieder zusammen. Hier sind's der Jürgen. Hier sind's der Dominik. Und hier sind's der Philipp. Und wir sind nicht genesen, sondern alle drei geil und geimpft. Geil und geimpft, voll geil. Das ist mein neues Wahlmotto. Jetzt ist die Wahl rum, jetzt gibt's die neue Wahl, geil und geimpft. Und was war vor der Wahl? Vor der Wahl ist nach der Wahl. Jetzt bin ich maximal verwirrt. Ich auch, aber irgendwie muss ich moderativ anfangen. Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast, der so viel mit Geschichte zu tun hat wie Weißwein mit Weißbier? Keine Ahnung. Ich wollte jetzt schon sagen, jetzt schaue ich mal, wie du aus der Nummer wieder rauskommst. Ach, aber du hast ja kommt aus allem wieder raus. Elegant gelöst. Ja. Ich freue mich. Heute ohne Wiimote. Ja, das heißt, wir haben keine Räuspertasten. Du hättest aber doch eine benutzen dürfen. Ja, ich war jetzt auch leicht verwirrt. Ja, es geht aber gerade. Es funktioniert ja nicht. Irgendwie mit dem Oscillator anscheinend, der tut nicht, was er soll. Nee, ja, weil das Mapping in Ultraschall, glaube ich, noch fehlt. Von dem Kanal vom Oscillator zu der Spur im Dings. Also wir fangen nochmal von vorne an. Nein. Komm. Ja, wie ist es euch denn so ergangen in der Zwischenzeit? Philipp. Och, gut, würde ich sagen. Ich habe so ein bisschen einen Neuerwerb, einen, der mich sehr zufrieden macht, getan, und zwar Schwimmkopfhörer. Kopfhörer, die unter Wasser gehen. Mega geil. Krass. Weil ich schwimme eigentlich ganz gerne, aber ich finde, es ist einfach maßlos langweilig. Ach, jetzt habe ich gedacht, so Stöpsel, die nicht untergehen, wenn sie ins Klo fallen. Nee. so Kopfhörer, wie ich es eigentlich auch so öfter anhab, wie ihr mich mit rumrennen seht, ich nenne jetzt keine Marke oder so, aber voll praktisch und da kannst du unter Wasser und über Wasser irgendwie Dinge hören und jetzt höre ich da Podcasts und Musik und dann ist so dieses Schwimmen plötzlich eigentlich ganz cool. Total verrückt. Total verrückt, ne? Jetzt habe ich auf einmal voll Bock zu schwimmen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal schwimmen war. Ja, hier im Eck ist es halt wieder möglich. Du musst dir halt so einen Zeitslot buchen im Bad. Das heißt, es gibt nur so gewisse Zeiten, wo alle rein dürfen. Und zu gewissen Zeiten müssen dann die, die rein sind, alle auch wieder raus. Aber wenn du das hinkriegst, dann ist alles gut. Also ich habe mir für nächstes Jahr ein Ferienhaus mit Pool gebucht. Dann werde ich mal wieder schwimmen gehen. Ganze nächste Jahr. Das wäre geil. So ein Schreiberurlaub. Das wäre cool. In so einem eingeschneiten Hotel, wäre das nicht was? Mit einem eingeschneiten Hotel und dann draußen ein Pool, das wäre, wenn der beheizt ist, stimmt, das gibt's ja auch. Ich denke mal nochmal drüber nach. Aber wie ist es dir denn ergangen? Wie es mir gegangen ist, das weißt du ganz genau. Ich war krank. Ich weiß ja. Oh nein. Ich war krank. Ich war sterbenskrank. Also ich war, ich hätte nicht gedacht, dass man noch so krank, so viel kränker, als ich eh schon immer krank bin, noch sein kann. Okay, ich war jetzt verwirrend. Jetzt nix, aber, es geht immer noch schlimmer. Das war jetzt verwirrend. Also ist es jetzt wirklich was, wo man sehr viel Sorge um dich haben muss? Oder? Nein, aber okay. Es war wahnsinnig unangenehm. Okay. ich überlege noch, ob ich jetzt wirklich alle Witze, die ich machen will, wären highly inappropriate. In die Spezifika abtauchen will, aber Leute, Windpocken ist kein Spaß. Oh shit. Da. Nee, ich hatte keine Windpocken, aber man kriegt dann Gürtelrose so als Erwachsener, einfach mal so. Wenn man als Kind mal Windpocken hatte, kann man als Erwachsener einfach mal so. Und das ist wirklich unangenehm. Ich wollte gerade sagen, ich kenne mehrere Leute, die Gürtelrose haben und die haben alle erzählt, das ist kein Spaß. Nein. Also ich. Also keine Empfehlung. Ich würde ich nicht wieder kaufen. Okay, alles klar. Aber jetzt ganz meiner Moderation zu trotz, bist du jetzt genesen? Nein, es ist extrem ansteckend. Ich möchte dich zitieren, nach der Gürtelrose ist vor der Gürtelrose. Okay. Nein, du hast diese Erreger immer, ja? Genau. Also das geht dann irgendwann langsam aus und das ist jetzt mehr oder weniger weg. So, das meine ich eben. Man sieht es noch ein bisschen und das ist noch ein wenig ein komisches Gefühl, aber es ist mehr oder weniger weg. Und wenn man es auch erkennt, als das, was es ist, dann kann man es auch behandeln. Aber wenn man wie ich erstmal sich in den Keimspinnen schicken lässt und ein paar Tage irgendwie verstreichen lässt, bis man die richtigen Medikamente nimmt, dann ist es halt auch doof. Ja, okay, ist aber bei dir verständlich mit deiner Vorhistorie. Ja, der Arzt war tatsächlich ein bisschen nervös, als ich gesagt habe, ich habe hier irgendwie schwere Schmerzen trotz meiner schweren Schmerzmittel. Und dann hat er gesagt, vielleicht sollten wir da mal direkt auf Knochenkrebs und solche Dinge, mal direkt abprüfen. Das wäre so geil, wenn er zur Assistentin gehen würde. Machen Sie einen Abstrich für die schlimmstmöglichen Dinge. Also ich aber warst du nicht fast froh, als es hieß, es ist Gürtelrose? Ich meine, das ist immer noch scheiße, aber mit den potenziellen Dingen, die noch im Raum standen? Ja. Also das war die deutlich angenehmere Alternative. Okay. Ich glaube, viel mehr Fallhöhe kriegt man nicht hin von, ich habe mir lustige Kopfhörer gekauft und jetzt geht's schwimmen. Ich habe Gürtelrose und beinahe wurde mir Knochenkrebs diagnostiziert. Ja, deswegen habe ich auch echt überlegt, ob ich jetzt das wirklich erzähle, aber jetzt ist auch schon wurscht. Ja. So, wir haben ja bei diesem Schmerz-Podcast auf Pause gedrückt und jetzt muss ich halt einfach den hier nutzen, um solche Dinge zu erzählen. Ja, ich hoffe, für mich alles fein. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich habe keine Rose für euch, aber ein Foto für euch. Okay, ich wollte nämlich gerade fragen, wie geht's dir denn so? Ich wollte jetzt noch den Lichtblick nach vorne schnell. Es gibt den Lichtblick dann. Der hat damit nichts zu tun, aber ich wurde eingeladen, einen Vortrag über Podcast zu halten. Oh. Und ich halte ja wahnsinnig gerne Vorträge über Podcast, wie ihr vielleicht wisst. Aber da kommt ihr nie drauf, wo. AfD. das wäre wirklich gut. Nein, im Lions Club. Nein. Oh, der feine Baron. Ich hoffe, es gibt Häppchen. Das finde ich. Nein. Du Tölpel. Ich kenne den Dresscode noch nicht, aber ich darf schon ein bisschen früher kommen und zum Essen bleiben. Mhm. Okay. Sehr spannend, sehr spektakulär. Ich werde nachher nächste Mal vielleicht, wenn ich darüber reden darf. Ich weiß nicht, wie das da so läuft. Ja, bestimmt. Nein, du, ich kenne auch Leute, die so Freimaurer-logische-mäßig unterwegs sind, die dann auch erzählen, so, das ist alles also ich so ja gedacht, harmlos im Vergleich. Und natürlich ist es etwas Exklusivistisches, aber nichtsdestotrotz ist es dann immer, kochen auch nur mit Wasser. Ja, aber ich habe ja gedacht, das ist so diese Freimaurer-Ecke, aber das ist ja völliger Quatsch. So. Das ist ja einfach ein gemeinnütziger Club an Leute, ja, die halt Zeit und Geld überall, haben. Ne? Ja, vor allem den Geld. Also, ja, aber, also schon aber auch Zeit. Reichen Club. Ja, so. Ja, weil es geht aber halt eher darum, altruistisch so anderen zu helfen. Also das, von daher finde ich das jetzt eigentlich immer noch besser, als wenn du einfach nur reich bist. Ja, und dann halt, ich weiß nicht, Ziegen opferst und keine Ahnung, was machst. Ja, speaking of komische Rituale, ich habe was getan für uns alle. So, und ihr könnt draufkommen, wenn ich euch jetzt das Bild zeige. Hat's was mit Energy Drinks zu tun? Nein, hä? Okay. Was? Hast du dir unser Konterfei auf den Hintern tätowieren lassen? Nein, auch das. Oh. Hätte ich sollen? Das hätte mich jetzt sehr gefreut. Das wird dich nicht ernsthaft freuen. Dann gehen wir dir nicht im Arsch vorbei. Das ist doch geil, wenn ich so auf die Hüfte machen würde, oh, dass sie mir am Arsch vorbeigehen. Oh ja. Ganz schön Meter. Aber dann müssen wir Strichmännchenzeichnung von uns, wie wir so langlaufen. Ja, also ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das sieht aus wie Stolpersteine. Du warst in Bremen. Ich war in Bremen und hab auf den Kopfstein gespuckt. Ich habe gerade erst gedacht, so Moment, warum fotografiert man so Steine, aber es sind nicht die Stolpersteine, sondern es sind vier nebeneinander platzierte, glatte, schwarze Steine oder ein großer mit so einer Ritzung drin. Also nicht die... Find's schön, wie er jetzt einen Stein beschreibt. Naja, die Leute wollen ja das vielleicht sich auch ein bisschen vorstellen können. Also die sind eben keine Stolpersteine, sondern einfach ein schwarzer, schlichter Stein im Boden. Also ich habe das jetzt natürlich Sherlock-mäßig kombiniert, ne? Weil Dominik neulich gefragt hat, wo man in Bremen was essen kann. Ja. Die tatsächlich ist es so, dass ja eine unserer beliebtesten Folgen hier die Arsen-Mörderin Gesche ist. Das ist die Folge 7. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die 7. Auf jeden Fall habe ich gesucht und gefunden in Bremen. Und ich kann euch sagen, es ist zu 0% ausgeschildert. Also da ist nicht mal eine Plakette dran. Das muss man komplett wissen. Naja, man will da ja auch keine Plattform bieten quasi. Ja. Man will das ja nicht glorifizieren. Ich habe dann mitten in der Nacht drauf gespuckt, so wie man es tun muss. Aber hat dir denn wirklich drauf gespuckt? Ich glaube, tagsüber hätten die Leute sehr dumm geguckt. Hat dir denn jemand dann dich dahin geführt? Nein, ich habe dieses Internet befragt. Ah. Und tatsächlich sah es ebenso aus wie auf den Bildern. Aber es ist tatsächlich zu 0% ausgewiesen. Aber es gibt dann wahrscheinlich so ein Wikimedia, Wikitravel-Info, an welcher GPS-Koordinate das Ding ist. Das wiederum weiß ich nicht. Was du tun kannst, was ich ganz cool finde, du kannst ja so ein lebendes Museum, du kannst in Bremen halt in, ich weiß nicht, an einer gewissen Stelle auf jeden Fall, aber ich habe es nicht getan aus Zeit und, ja, letztendlich aus Zeitgründen, dass du eine Gesche dir buchen kannst, dass sie dir erklärt von ihrem die Leben. Die vergiftet so, dir was. Die dir dann Brot schmiert. Genau, und die hätte ich mal fragen können. Aber ja, tatsächlich. Bremen, wunderschön. Kein Ulm, aber ich würd sagen, das Ulm des Nordens. Das Ulm des Nordens. Ulm des Nordens. Ich frage mich gerade, ob du gerade zwei Städte auf einmal beleidigst oder ob du zwei Städten schmeichelst. Nein, ich schmeichle zwei Städten. Ich finde Bremen steht, Ulm als auch Bremen wunderschön. Bremen steht für die nächsten Jahre auf meiner To-Do-Liste. Ja, also 6 Stunden einfach, sind wir easy wie so. Ich würde ja gern so mal in einer Bulli-Tour alle Bundesländer erwischen und alles, was ich schon seit Jahren so da will ich mal hin und das will ich mal sehen und da will ich mal draufspucken, das alles mal so in einer Tour. Da will ich mal draufspucken. Großartig. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ach, das war schon. Hast nicht mehr erlebt. Müssen wir noch hier was erwähnen, ansonsten können wir losgehen. ja, ich weiß nicht, wenn wir wollen, dass jemand zum Afterwork kommt. Was ist denn das Afterwork, Jürgen? Das musst du doch wissen. Du hast es doch angeschleppt. Das wäre so geil, wenn es keiner wüsste. Ja. Andersrum, mein Kumpel Kalli, der hat plötzlich eine Wirtschaft an der Backe kleben. Kalli, ma. Hey, ich muss da auch jedes Mal dran denken. Es tut mir sehr leid. Mit anderen Worten, in Nürnberg am 1.11. werden wir zugange sein. In einer netten Kneipe. Eintritt gibt's für Umme. Das heißt, ihr kommt rum und trinkt was, esst vielleicht was im Afterwork in Nürnberg. Und wie gesagt, am 1.11. Ihr müsst auch nicht wegen uns kommen, sondern weil die Kneipe ein total cooles Konzept hat. Ja. So, die haben so regionale Dinge und eigentlich gehen die wirklich auch wirklich weit, um dieses regionale Konzept durchzusetzen. Aber auch wieder nicht weit. Ja, auch wieder nett weit. Genau, da gibt's keine Erdnüsse und keine Chips irgendwie zum Futtern, sondern halt Gurken aus der Umgebung irgendwie klein. Also das ist wirklich, alles, was ich darüber gehört und gelesen habe, hat mir sehr gut gefallen. Nee, also das sind Leute da mit Herzblut. Nee. Ja, nein, ich meine, nein. Stimme dir zu, die Leute, die das tun, sind Leute mit Herzblut dahinter und verneinende Zustimmung. Eine Person, die da auch arbeitet, also jetzt nicht direkt in der Kneipe, sondern in dieser ganzen Unternehmung, den hört, den habt ihr schon gehört, das ist nämlich der Philipp, der uns immer so schön das Intro spricht. Genau. Was macht der da? Der arbeitet da. Der übt hoffentlich meinen Namen richtig auszusprechen. Jürgen. Nee, also wenn alles klappt, 1.11.2021 in Nürnberg. Ja, das ist ja quasi wie eine Live-Tour, nur ohne Tour. Ja, aber mal gucken, wenn das gut ankommt, dann vielleicht ist es hier nicht das letzte Mal. Genau, es ist mal so ein Test, ob das irgendwie Spaß macht und ob das cool ist und ob die was davon haben und ob wir was davon haben und wenn das was wird. Dann können wir das vielleicht sogar öfter mal machen. Genau. Für all diejenigen, die nicht in Nürnberg sind oder auch nicht nach Nürnberg können, wollen oder dürfen. Wie auch immer, gibt es natürlich unsere fantastische Community. Für diejenigen, die uns unterstützt haben auf die ein oder andere Art und Weise, schaut einfach mal in die Shownotes jeder Folge und lasst euch einladen. Was ist denn da so geboten zurzeit, Dominik? Neulich habe ich angeboten, oder ich habe mit zwei, in dem Fall Hörern, telefoniert. Das war absolut fantastisch. Ich möchte den beiden auch an dieser Stelle nochmal explizit Dank sagen, dass sie mir meine Zeit verschönert haben, während ich zur Pizzeria alleine lief, um dort eine Meeresfrüchtepizza zu essen. Oh, ist es so, dann hattest du Angst, dass du irgendwie weggeschnappt wirst und hast deswegen so mit dem ich fühle mich alleine Telefon. Das war vor allem, das ist witzig, dass du das sagst, weil auf dem Rückweg war es wirklich stockdunkel, also Stock. Mhm. Ja. Das hat man ja heutzutage nicht mehr so oft. Ich war wirklich komplett alleine. Und hab noch so, will niemand auf dem Rückweg mit mir telefonieren und so, sonst höre ich Radiohead, irgendwie so Puppy Eyes und dann hatte ich niemand. Puppy ist auch Radiohead genau das Richtige für einen, hier ist wirklich dunkel, ich fühle mich allein, dann höre ich Radiohead. Kannst du dann im Stockdunkeln mit Kopfhörern Musik hören? Also da würde ich durchdrehen. So, dann, na, wenn ich dann das Gefühl habe, wenn sich dann eine anschleicht, passiert ja nicht. Ne, aber das ist halt Angst vorm Sterben, das ist halt wahrscheinlich das Problem. Geht so. Wenn du Radiohead hörst, nicht mehr. Also nicht mehr oder weniger als andere Menschen. Der eine Song, der auch in einer Black Mirror-Folge kommt hier, Exit Music for a Movie, der dann auch irgendwie ansteigt und ansteigt und ansteigt. So, das ist, glaube ich, ziemlich perfekt. Ich muss gerade sagen, wenn man das eine December-Album denken, das mit so einem, also da hat man das Gefühl, oder wenn man jetzt böse wird, würde man sagen, naja, am Anfang schläft halt der Organist noch, weil das geht mit einem ganz, ganz tiefen Ton, der halt super lang, also ich lass mich lügen, der wird bestimmt 2 Minuten gehalten oder so. Okay. Und es fadet ganz langsam hoch. Und das ist 2 Minuten. Also es kommt dann auch ein Melodieteppich oben drauf. Aber am Anfang sozusagen passiert halt sehr lange nichts und da hast du halt am Anfang so ein und dann, ne, da kommt schon noch was dazu, aber das fadet rein. Und am Anfang habe ich gedacht so, hä, kommt da nichts? Irgendwie, ich höre nichts im Album. Und das ist aber seitdem so ein bisschen mein Kopfhörer oder mein Audiogerät-Testsong, weil du da halt auch die leisen Sachen hörst, weil du ein Stück hast, das auch mal total leise anfängt. Ja, ja. Ich höre immer, wenn ich was testen will, Born Slippy von Underworld. Aus Trainspotting. Ja, das ist komische Technolied aus Trainspotting. Ich weiß nicht, das ist das Verrückteste und Technomäßigste, was ich mir ausmalen kann in meinem beschränkten Geist. Ja, ich meine, wenn ich irgendwas will, was kracht oder sowas, nehme ich noch was anderes oder so, aber das ist eben so, weil das so schön ansteigt. Ich habe gestern beim Thema. Hast du mir gerade zugeblinzelt? Beim Thema, ja, entschuldige bitte, dass ich dir Sympathie habe zukommen lassen. Ich habe gestern Dune im Kino gesehen. Mhm. Leck mich ist am gut? Arsch. Ist er gut? Also ich war echt. Ich weiß gar nicht, wann ich in meinem Leben jemals so geplättet war. Ja, das Mehrteile. Ist das eine Märtyre? Nein, das war was anderes. Ich bin einfach so, also ich weiß, man kann das filmmäßig null vergleichen, aber ich war so sauer, als ich in Matrix 2 war und er hörte mir diesen komischen Cliffhanger auf. Ich habe gedacht so, nee, überhaupt gar keinen Bock. Und dann, was war das andere? Ich glaube, Piraten der Karibik, irgendwie Teil 2 oder irgendwas. Also auch, wo ich dann auch gedacht habe, was soll denn das, in Film so aufhören zu lassen? Das war so für mich persönlich maßlos unbefriedigend, dass ein Film, der für mich jetzt nicht sofort ersichtlich war mit und nächste Woche kommt der nächste Teil, mit so einem harten Cliffhanger aufhört und nicht so einen Abschluss findet. Ich meine, so ein Herr der Ringe und sowas hat es ja auch irgendwie so ein bisschen hingekriegt, so die Sachen dann ein bisschen so einzutüten oder so, sodass man mit dem Gefühl rausgeht von ja, ist jetzt okay und dann nächste Weihnachten. Aber das würde ich tatsächlich bei dem Dune-Film auch denken. Da raste ich bei Serien komplett aus, wenn eine Staffel so aufhört. So, wenn das einfach aufhört. Halt, die wollen gepitcht werden, dass sie die Ja, aber das ist einfach, nein, das ist einfach faul. So, das ist einfach Arbeitsverweigerung. Du kannst ein Ende schreiben, das Dinge offen lässt und trotzdem Bock auf eine nächste Staffel macht, ja. Aber du kannst auch einfach aufhören. Ich habe neulich die Empfehlung bekommen, weil ja ganz viele Serien selbst in einer Staffel immer mit einem Cliffhanger aufhören, damit du die nächste Folge guckst. Immer gar nicht folgenweise zu gucken, sondern immer, du guckst am Anfang eine halbe Folge, dann hörst du auf. Und dann guckst du die halbe Folge fertig und von der nächsten Folge wieder die Hälfte. Also das heißt, du hörst eigentlich immer in den langweiligen Parts auf, immer in den Mitten von Folgen. Das ist mir aber doch viel zu anstrengend. Ich bin bei dir, aber die Idee finde ich denn mega gut, weil du wirklich nicht die. Aber ich denke mir halt, so weit ist schon gekommen. Das nur, wenn ich hier einschlafe. Ja. Das, ich überlege gerade, was für eine Serie war, wo ich mich neulich so maßlos aufgeregt habe. Ich glaube, es war Outer Banks. Die erste Staffel, das war echt eine Frechheit. Ist ja auch wegen am Schluss. Es ist einfach kein, es ist kein Höhepunkt, kein Ende, kein gar nichts, sondern es hört einfach, ist einfach aus. Und dann Staffel zu Ende und die nächste kommt irgendwann in einem halben Jahr. So, dann geht's tschüss. Welche ich einen richtig schönen Schluss fand, war, wie hieß die, Russian Doll? Ja. Aber das ist ja eine Kurzserie, oder? Ja, mag ja sein. Aber das war so, am Schluss war einfach die Tür zugemacht und gut ist. Also ich meine, früher war das ja mal so, dass eine Serie wirklich auch oft so geendet hat, dass du dachtest, okay, das ist das Ende, das können die unmöglich jetzt wieder in der nächsten Staffel die Tür wieder aufmachen. Und dann war die Frage, wie machen sie es denn? Ja. Ist es ein Rückblick? Ist es was, eine Parallelwelt? Keine Ahnung. Zombie. Ja. Und das ging, das waren noch Zeiten. Ja, ich meine, das hat, glaube ich, aber auch ein paar wirre Stilblüten gekriegt mit einem, oh, jetzt kriegen die ein Kind, warum? Ja, damit wir eine neue Staffel haben. Ne? Aber das war ja dann auch das schöne Absurde. Mit der Brechstange. Und gerade ärgere ich mich auch wieder über Apple Plus, wie heißt TV Plus? Ah ja, halt dieser Dienst, weil die ja wirklich Serien ausstrahlen, so wie früher, ne? So eine Folge und dann musst du eine Woche warten. So wie früher. Also eigentlich immer so ein Qualitätskriterium, wie beim Mutti. Ich gucke gerade Ted Lasso, die zweite Staffel, und mal davon abgesehen, dass die komplett anders ist wie die erste Staffel und sehr, sehr strange mitunter, muss ich da jetzt eine Folge gucken und dann eine Woche warten? Was ist denn da los? Hallo? Ich glaube, da ist der Punkt, dass bei vielen Serien seit dem Binge-Watching, also das heißt, es kommen sofort die ganze Staffel raus, der Punkt dann reden ist, dass die Leute nicht mehr. Dass die ein Abo-Modell verkaufen wollen und natürlich wollen, dass die Leute länger als einen Monat bezahlen. Nee, ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, es geht darum, ein Gespräch in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, dass du sagst, oh, was ist die nächste Folge? Wir reden am Watercooler, also hier schön an der Kaffeemaschine in Deutschland. Wer ist äquivalent? Weißt du, wer sowas nicht macht, ist Netflix zum Beispiel. Die haben einen wahnsinnig riesigen Katalog an Zeug. Ja. Die machen das nicht. So, da gibt es genug zu gucken. Aber auch Disney Plus, die super erfolgreich Apple hat irgendwie gefühlt 15 Serien. Ja. Und deswegen müssen die natürlich gucken, dass die Leute ihren Dienst im nächsten Monat auch noch zahlen. Haben die so viel mehr? Was? Serien? Das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Aber gut. Weil ich jetzt gesagt habe, 15? Ja. Meinst du, es sind nur drei? Vielleicht sind es auch nur drei. Das sind geballte Unterschiede. Also ich habe neulich Zahlen gelesen, die haben auch gar nicht viel Abonnenten. Wenn du überlegst, dass wenn du dir ein Endgerät kaufst, kriegst du ein halbes Jahr geschenkt. Es ist einfach echt wenig. Also die haben ein paar coole Sachen drin, ja. Aber das sind wirklich, die kannst du an einer Hand abzählen. Ja, die erste Staffel von Ted Lasso. Die kannst du in einem Monat locker durchschauen und dann, die müssen halt ihren Dienst irgendwie interessant halten. Oh, eine Serie kann ich tatsächlich mal empfehlen. Die hat mir einen Freund von mir, Grüße gehen raus, so lange auf die Ohren gedrückt, beziehungsweise aufs Auge oder wie auch immer man sagen mag, wenn es fernschriftlich erfolgt. Auf die Ohren gedrückt und um die Augen gehauen. Ja, bis ich irgendwann gesagt habe, na gut, ich guck's an, und die heißt Halt and Catch Fire. Ja, hast du das noch nicht geguckt? Nein. Und der hat gesagt, das ist voll dein Ding. Das ist doch das stimmt. So Computer 80er Jahre, bisschen Drama dazu und irgendwie Action und gute Musik, voll dein Ding. Guck das jetzt endlich. Und ich habe irgendwann gesagt, na gut, ich guck rein, hab die erste Staffel geguckt und sag, das ist mein Ding. Ist mir ein bisschen arg viel Drama. Ich habe es dann auch nicht mehr weitergeguckt, weil es echt anstrengend auch ist. Ja. Aber ich fand die wirklich schön am Anfang. Ja. Und was ich einfach merke, ist einfach, wo ich mir gedacht habe, so, die Hauptfigur, also beziehungsweise die Ingenieur, es gibt ja eigentlich so drei Hauptfiguren. Mhm. Es gibt ja diese Softwareentwicklerin, den Ingenieur und den Marketing-Dude. Ja. Und der Ingenieur, ja, das ist halt einfach, wenn ich mir halt alte Fotos von so in meiner Familie angucke, so väterlicherseits, Brille, Bart, ja, alles haben, eins zu eins. Das ist sehr halt geil. Die haben das hart getroffen, dieses Jahrzehnt. Und die haben das nicht Optik. So pseudo übertrieben, sondern die haben das wirklich, wirklich gut gemacht. Ey, und ich habe wirklich gedacht, klar, vom Gesicht überhaupt nicht, aber die komplette Optik mit den ganzen Klamotten, die ganzen alten Fotos, so Hochzeitsfoto von meinem Vater, eins zu eins der Typ von der Optik. Ja, die sind auch Bart und Frisur und alles. Die sind auch vom Benehmen her, sind die modern, aber das ist wirklich trotzdem geil gemacht. Also das hat mir gefallen, es wurde mir dann aber zu schwerfällig. Ja. Und dann habe ich Silicon Valley Valley durchgeguckt. Ich glaube, alle 6 Staffeln oder so, weil das ist sehr viel lockerer und leichter. Ja, ja. Und hat mich auch sehr amüsiert. Da habe ich, glaube ich, irgendwann bei Staffel 2 oder sowas mal den Anschluss verloren. Aber ich glaube, da muss ich mal wieder anknüpfen. Pied Piper. Das hat mich sehr amüsiert. Ja. Am Ende, sie sind in der 5. Staffel, glaube ich, machen sie so ein großes Festival mit diesem einen Investor. Das so ein bisschen so eine Totgeburt ist wie dieses Fireside, nee, oder Fire. Dieses eine Festival, das. Fire? Fire? Nee, irgendwas mit Fire. Fire, ich glaube schon mit Fire. Mit Y-R-E. Ja, genau, mit Y-R-E. Oh Gott, ja. Also sehr schräg. Also hat mir Spaß gemacht. Dieses Festival, wo alles schief ging. Da gibt es eine geile Doku auch auf Netflix. Da gibt's zwei? Da gab es von Hulu, glaube ich, auch eine, die ist wie so vieles, dass dann immer zwei von einer Sache kommen. Ist Hulu noch ein Ding? Ich habe tatsächlich in USA, ja. Ich habe irgendwann mal mir echt extra ein VPN geholt, nur um Hulu zu gucken, weil es da eine geile Serie gab, die hätte dir auch gefallen, Dominik. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, aber da ging es um die Story der Maskottchen von College Basketball und Football. Das hast du damals empfohlen, mit dem Maskottchen von den Milwaukee Bucks zum Beispiel. Fantastisch. Ich habe mir irgendwann in Amerika ein T-Shirt von dem einen College irgendwie bestellt, weil ich die Serie so geil fand und weil der Typ so cool war. Oh, ich empfehle auch sehr einen Twitter-Account, der führt mich in so absurde Rabbit Holes. Und zwar ist es aber man kann den auch einfach so gucken. Es ist ein Twitter-Account, der retweetet einfach nur, beziehungsweise tweetet über Maskottchen, die es gibt. Und das sind einfach, also völlig zusammenhangslos, so wie ein, hier, das ist übrigens das Maskottchen in Japan von den Wasserwerken von Stadt XY. Und das ist ein lustiges Maskottchen, und du denkst dir, irgendjemand hat sich hingesetzt und das designt. Und dann ist oft ein Foto von, oder beziehungsweise ein Bild der Illustration und dann manchmal noch eins von dem, sozusagen, von der Person in dem Kostüm, die das so spielt gerade. Und dieser Account ist nichts anderes. Der ist einerseits irgendwie sehr wholesome, weil das halt in der Regel sehr lustige Figuren sind, aber halt auch manchmal völlig absurd, weil du dir denkst so, Moment, dieses Polizeigefängnis in der Stadt hat das hat ein Maskottchen, ja, das ist so eine Taube mit so einem Strafzettel und du denkst dir so, warum? Oh. Aber das ist einfach, das gefällt mir. Mir ist der Name wieder eingefallen, es hieß Behind the Mask. Sehr, sehr geile Serie, wo der eine dann am Ende total geknickt ist, weil er zu alt wird und von der Schule dann muss und dann nicht mehr Maskottchen sein darf. Das würde ich aber traurig. Tatsächlich, das fände ich mal spannend, mal so ein Maskottchen zu sein. Gar nicht unbedingt bei so einer Großveranstaltung. Das wäre, glaube ich, auch dein Ding. Sondern irgendwo mal was Kleineres, ja. Ich habe mal jemanden gecoacht in so einem Ding. Das war aber absurd, weil... Das heißt, du hast es getragen, während du ihn gecoacht hast? Nein, ich erkläre Ihnen heute etwas über WordPress. Nein, ich war außerhalb und die Person hat sich in dem Teil befunden, weil die Person war in dem Teil. Aber ja. So. Also, wollte er seine Identität nicht preisgeben? Nee, oder? Der hat für eine es Firma... War Jeff Bezos. Nee, der hat für eine Firma deren Maskottchen... Aber warum hat es denn nicht ausgezogen, während der gecoacht wurde? Nein, ich habe ihn gecoacht, das Ding zu tragen und mit ihm erarbeitet, wie die Person darstellen kann, ich bin froh, ich bin traurig, weil das Problem war sozusagen, das ist ein riesen Maskottchen-Block gewesen sozusagen. Das heißt, du hast von den Armen fast nur die Hände gehabt und halt die Füße unten so ein bisschen. Das heißt, und zeig dann mal, wenn du traurig bist, wenn du eigentlich ein bisschen fast wie Bernd das Brot, sage ich jetzt mal übertrieben, wenn du dann fast nur Hände hast. Weil du kannst dir nicht irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen oder irgendwie so die Hände ins Gesicht tun, wenn deine Arme nicht lang genug sind. Und dann kannst du auch keine Kekse essen. Und sozusagen da so ein bisschen zu erarbeiten, so ein, oh, ich gucke zuversichtlich, ich jubele, so, wie können wir das machen mit den Mitteln der Bewegung, die da sind. Wie kamst du an diesen Job? Gab es da ein offenes Bewerbungsverfahren oder... Nee, ich habe da Leute ein bisschen gecoacht in so Theaterdingen, in so intern und ja. Sehr. Aber wie gesagt, ich fände es mal spannend, so Maskottchen bei sowas zu sein. Was hält dich auf? Ich habe keinen so einen Anzug oder irgendwas oder auch keine Gelegenheit, das mal zu tun. Naja, wir brauchen vielleicht nur jemanden, der uns ein Maskottchen vorschlägt und dann... Ja, und ich will es jetzt ehrlich, also ich will jetzt auch nicht für die irgendwie Sparkasse Wuppertal oder irgendwas da irgendwie, sondern das soll schon irgendwie, keine Ahnung, irgendwas für einen guten Zweck sein oder irgendwie lustig und vielleicht auch nur mal was nicht so ewig geht, weil, man ganz ehrlich, das in so einem Ding rumzurennen ist auch einfach Hochleistungssport, also, du bist danach fertig mit der Welt. Podcast ein guter Zweck, dann fahren wir hier raus. Oh, ja. Aber also, wenn ein Hörer oder eine Hörerin jetzt für einen guten Zweck dich in ein Kostüm stecken würde, was nicht eine Nazi-Rune ist, genau, dann also bist du dabei. Ja, ich sage einfach mal ja. kommt halt wieder drauf an, wie der Aufwand ist, ne? Also wenn wir irgendwie jetzt einmal ans andere Ende der Welt müssen, aber... Wäre auch so Kindergeburtstag und so vielleicht? Also wenn die Leute sagen... Klingt zusammen. Ey, aber wenn die Leute sagen wirklich, wir stellen das Kostüm und wir hauen danach 500 Euro für einen guten Zweck meiner Wahl raus, alles klar, mache ich. Hm. Schauen wir mal. Habt ihr noch was? Nein, das ist wirklich... Ich habe noch viel zu viel, aber ich glaube, es ist einfach so ein schöner Schlusspunkt jetzt für diese Diskussion. Jetzt einfach damit ich sehe auch nicht, wie das noch besser werden kann. Ja, ich muss nur noch ganz kurz Chrissy, Niklas und noch jemanden danken, von dem ich nicht weiß, wer es waren, die mir Bücher geschickt haben. Ich habe sehr viele Bücher bekommen dieses Mal. Also drei. In einem einen waren, glaube ich, zwei drin und mir ist noch eins angekündigt worden, zusammen mit einer kompletten Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Es wäre so geil, wenn du einfach mal so ein Pop-Up-Buch kriegen würdest und dann irgendwie so, anstatt eine Geschichte dir erarbeiten zu müssen, so ein, ich blätter hier auf und dann ziehst du hier an der einen Lasche und dann bewegt sich der und dann so, jetzt habe ich es verstanden, was da passiert ist. Oder, wie geil wäre das? Noch besser, wir arbeiten mal mit jemand zusammen, der so ein Pop-Up-Buch macht, nach einer Story, die wir schon mal hatten. Zum Beispiel steht, noch besser, ein Potpourri unserer Geschichten, so auf der ersten Seite so ein U-Boot und dann ziehst du an dem Häbelchen und dann geht aus der Toilette, kommt das Wasser hoch. Ja, mach doch mal. Das wäre mal gut, mal. Oder? Also ich hatte ja schon den Traum, dass wir das mal in Comics aufarbeiten, unsere Geschichten. Oh, das wäre noch aber besser. Aber Pop-Up-Buch ist auch nicht schlecht. Ich habe mal Pop-Up-Weihnachtskarten gemacht, so mit kleinen Tannenbäumchen und so. Ja. Das hat Spaß gemacht. Wie viel Arbeit war das? Gar nicht viel. Das ist wirklich lächerlich einfach. Naja, du schneidest an der Kante zweimal rein und dann hast du so einen Strunk und da schneidest du einmal dann einen Baum drauf und das machst du in drei unterschiedlichen Tiefen, dann hast du so ein kleines Wäldchen, es ist super einfach. Aber ich finde, es müsste schon was sein, wo du dann Laschen ziehst was bewegst. Das war nicht so mit Bewegung aber das war halt aufklappen und du hast ein kleines Tannenwäldchen. Ja, dann ist es ja nix. Ist das Strunk? Das finde ich schon schön. Ist das richtige Wort? Was, Strunk? Ja, das klingt absolut fantastisch. Strunk ist für mich das, was beim Brokkoli unten das ist, aber was ist manchmal das hart wird, wo man sagt, naja. Gibt es dieses Wort? Ja, klar. Ja. Strunk, okay. Klar. Ich bin Verteidigungsminister. Klar. I got nothing. Und Jürgen, vergiss nicht, wenn du loslegst, auch einmal hier irgendwie zu markieren, dass wir... Solltest du loslegen? Wegen dem Timing und so. Ja, es läuft ja hier schon, aber ich werde jetzt quasi um dir nochmal die richtige Kapitelmarke dann auf genau die richtige Zeit zu setzen. Ab wann nehmen wir auf? Jetzt drauf. Und dann drücke ich hier auch. Jetzt hast du es wieder hier. Jetzt passt es schon wieder hinter vorne dran. Allmächtig. Dominik, ja, gibt es in deinem Leben jemanden, der Franz heißt? Ja. Okay. Franz Schmidt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich muss ein bisschen ausholen. Und um wieder Folge 00 zu zitieren, Franz Schmidt, also in Abwandlung. Wir sind im frühen 16. Jahrhundert beim Großvater von unserem Protagonisten. Ja. Der ist nämlich Schneider in Hof, was nicht zu verwechseln ist mit Schneider am Hof. Ich würde sagen, der Hofschneider. Und zudem kommt eines Tages der Webergeselle Günter Bergner aus Thüringen und hält um die Hand der Tochter an. Ja? Mhm. Könnt ihr mir folgen? Alles klar, knickknack. Die beiden Turtelschneiderin. Völlig wahnsinnig. Die beiden Turtelschneiderchen lassen sich auf einem Hof in der Nähe von Hof nieder. Eines Tages wird Günther im Wald von einem großen Hund angefallen. Mhm. Im Zorn packt Günther das riesige Vieh und schleudert es dem Besitzer entgegen. Mhm. Der Hund ist nicht allein unterwegs, sondern mit Besitzer. Genau, das ist ein Jäger und es muss ein Riesenvieh gewesen sein. Ja, und es ist dann, nimm Hund, benutze Hund mit Besitzer, batsch. Ja, es wird jetzt ein bisschen kurios, denn der schleudert ihn diesem Hund so dermaßen entgegen, dass derjenige dabei ums Leben kommt. Wow! What the fuck? Ich denke mir auch gerade, wie badass ist der bitte, dass er einen großen Hund, der ihn angreift, schleudert. Also aber kurze Info, ist tatsächlich wohl ein Ding. Ist das ein Ding, Hunde schleudern? Wenn du wirklich einen sehr großen Hund hast, den du halt nicht mal eben hochnehmen kannst und der geht auf den anderen los, ist eigentlich als Besitzer, den großen zu nehmen an den Hinterläufen und im Zweifel dich zu drehen, weil du den halt nur du kriegst den ja nicht weggezogen, einfach mit Kraft, und wenn du halt drehst, könntest du ihn wegschleudern. Ist ich hoffe, dass ich niemals in eine solche Situation geraten werde. Das hoffe ich, dass niemand kommt, aber sozusagen, und auch bitte, liebe Hundebesitzerinnen und Besitzer und auch Leute, die potenziell drüber nachdenken, nimmt jetzt nicht mich als Infoquelle. Ich habe das nur gehört, nicht gesehen oder irgendwas. Wäre es nicht sinnvoller, den kleinen Hund wegzuschleudern dann? Wenn es nicht dein Hund... Fliegt doch weiter. Ja, aber wenn das nicht dein Hund ist... Ja, aber wenn der meinen Hund anfällt und meiner ist kleiner... Dann kann ich doch meinen in Sicherheit schleudern. Ja, doch, na, wenn der ist, dann brauchst du eh nichts machen. Nicht. Ja, wenn Sicherheit. Na ja, gut, aber auf der anderen Seite, wenn zwei Hunde aufeinander losgehen, willst du auch nicht dazwischen. Selbst also wenn du sagst, ach, ich rette meinen kleinen Hund, dann da gehst du nicht dazwischen. Wenn der wirklich richtig... Aber wenn ich mit meinem Sohn die Straße überquere und es würde ein Auto schnell kommen, dann würde ich doch meinen Sohn wegschubsen. Ja, aber da sozusagen... Und ich gerade, wie du in deine Beine nimmst und schleuderst. Und nicht das Auto. Aber wir gehen ja gerade von der Situation aus, dass die Hunde schon aneinander beißen. Ja, du vielleicht. Ja, ja. Also ja, in dem... In aber dem, wenn die sich schon verbissen haben, könnte ich ja beide wegschleudern auf einen... Okay, also wir haben auf jeden Fall einen der ungewöhnlicheren Todesfälle in der 8. Also es ist sehr... Naja, für 8 eigentlich ziemlich normal, oder? Es ist sehr kurios und tatsächlich, die Details lassen sich natürlich nicht nachvollziehen, aber so sagen es meine Quellen. So will es das Gesetz, so sagen es die Quellen und Jürgens Buch. Gesetz ist ein gutes Stichwort, denn die Geschichte landet eben nicht vor Gericht. Der Weber wird aber in der Folge entehrt und aus der Handwerkskammer ausgeschlossen. Oha. Also das wird so quasi so das Recht in die eigene Hand genommen. Ja, gesagt, okay, du hast jetzt hier jemanden auf dem Gewissen. Du bist jetzt, das ist nicht richtig Mord, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man dich jetzt verurteilen müsste, aber wir können dich leider jetzt hier auch nicht. Ja, und das Hauptproblem ist auch einfach, dass er nur einen erwischt hätte und nicht 7 auf einmal. Ja, genau. Also die Sache ist erledigt, ja, das wird ein wenig so vertuscht und an den Tisch gekehrt, aber der wird jetzt ein wenig geächtet. Der Hund, oder? Der Hund. Und hat der Hund überlebt? Ich weiß nicht, wie es dem Hund geht, ehrlich gesagt, aber die Sache ist erledigt, es entstehen keine Folgen, auch nicht für den Schwiegervater, ja, auch nicht für Papa Schmidt, vorerst zumindest, aber bitte merkt euch das kurz. Ich muss immer nur an den Twitter-Account denken, der schreibt, ob man in Computerspielen den Hund streicheln kann oder nicht. Es gibt einen Twitter-Account, der sozusagen die ganze Zeit raus hat, in dem man dem Spiel, ja, geht oder geht nicht. Und es gibt schon mehrere Spiele, die allein wegen diesem Account nachgepatcht haben, dass man irgendwo einen Hund streicheln kann. Echt? Ja. Sehr schön. Finde ich auch schön. Der Sohn von Peter Schmidt, damit der Vater unseres Protagonisten, das ist Heinrich Schmidt. Hätte der wieder eine Chance? Einen Hund zu werfen, das weiß ich nicht. Nee, aber mit der Schneiderei unterwegs zu sein? Oder ist es so erbschuldmäßig, der Vater ist raus? Damit nein, nicht der Vater ist, oder der ist der Vater, das ist nicht dem Vater passiert und nicht dem Großvater, sondern dem Schwiegersohn von dem Großvater. Ach, dem Schwiegersohn davon, okay. Der Dominik nickt, als hätte er aufgepasst, aber der hat genau den gleichen Fehler im Kopf gerade begangen, ich weiß es genau. Und diese Unterstellung. Heinrich Schmidt ist Förster und Vogelfänger in Hof und ist wie sein Vater ein unbescholtener Bürger, hat es ein bisschen zu Wohlstand gebracht, also alles gut. Und jetzt muss ich ihm ausholen, nochmal kurz ausholen. Ey, immer wenn jemand sagt, ich bin, es ist ein unbescholtener Bürger, muss ich an dieses Spiel Werwolf denken, weil der immer, nein, ich bin ein unbescholtener Bürger, ich bin doch kein Werwolf. Also, ich muss jetzt mal kurz Hof, ne? Hof ist hier bei uns in der Nähe. Das ist Fränkisch-Sibirien, so manche auch so gerne sagen. Das steht seinerzeit. Im Döler sei Schwester ist jetzt Bürgermeisterin in Hof, weißt du das? Im Döler sei Schwester, dem Döler. Im Döler sei Schwester. Nicht schlecht. Das liegt aber daran mit dem Fränkisch-Sibirien, dass das einfach ein Eck ist, wo irgendwie wettermäßig irgendwie so Luft vorbeizieht, dass da halt einfach immer ein paar Grad kälter ist als hier im Eck. Aha, interessant. Was du alles über Hof erfährst. Ihr fahrt doch viel mehr über Hof. Ja, ich hätte hier Ausbildung gemacht in Hof. Das war nämlich die Wahl zwischen Hof und Lichtenfels und dann wurde es Lichtenfels. Mhm. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht bereue, nicht nach Hof gegangen Hast du zu Hof sein. Sozusagen nicht den Hof gemacht? Ja, aber es war eher wegen... Jetzt lass mich mal diesen Einsatz wenigstens ausreden, ja. Hof steht seinerzeit unter der Herrschaft des Markgrafen Albrecht Alcibiades. Kein typisch deutscher Name. Danke. Der ist ein ziemlicher Streithammel. Also der sucht sich oft irgendwie Streit mit seinen Nachbarn so um Hof rum, hier mit den, ich weiß nicht, wie da die sind es irgendwelche Adeligen, die dann da ihre Gehöfte haben oder keine Ahnung. Also halt mit den Leuten drumrum, der greift seine Nachbarn gerne auch mal an. Ja, und da gab es doch keine Allianz-Rechtsschutzversicherung, um den Nachbarn rauszuklagen, wenn dann die Kirschen über den Zaun fallen. Nee, die hatten auch noch keinen Maschendrahtzaun. Oh ja. der organisiert gerne mal einen Raubzug und marodiert da so ein bisschen durch die Gegend. Also mal halt so unter Nachbarschaftsstreich. Ja, so neckisch, ne? Was man halt so macht. Streich. Also man könnte auch sagen, er verscheißt sich nachhaltig und mit Anlauf so mit allen eigentlich um ihn rum. Und so begibt es sich im Jahr 1553, dass Hof im Zweiten Markgrafenkrieg belagert wird. Mhm. Der Markgraf ist zwar nicht zu Hause gerade, ja, das hält jetzt aber die 13.000 Soldaten, die da anrücken, nicht auf. Und im August 1553 beginnt jetzt diese Belagerung. Ding dong, ding dong. Ist der Markgraf da? Na, dann kommen wir später wieder. Wir warten dann. Oh ja, macht's das? Wollt ihr so lange Butterbrot? Oh ja, doch, ganz gern. Nee, ja, nee. Aber so viele habe ich auch nicht da. 13.000 Stück. Die warten eben nicht. Die fangen hier sofort an zu belagern und auch zu bombardieren. Und ziemlich wild, es gibt nur 600 Soldaten in Hof und die halten diese Belagerung jetzt 3 Wochen lang locker mal stand. Ne? Also sie haben auf jeden Fall eine Stadtmauer. Sie sind standhaft. Ja. Und jetzt schickt der Markgraf, wo auch immer der gerade sich rumtreibt, schickt einen Brief ja, an seine wackeren... Bitte aufhören. Wackeren, ich bin nicht da. An seine wackeren 600 Soldaten, sagt, hey, haltet noch ein bisschen durch, ne? Ich schicke Verstärkung. Aber die kommt einfach nicht. Sie halten jetzt nochmal 4 Wochen aus in wirklich Bombenhagel und Belagerung. Also es ist wirklich, es geht einiges kaputt in Hof. Ja. Ganz, ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Und alle sind halt stinkesauer auf ihren Markgrafen, dass der sich nicht blicken lässt, dass der keine Leute schickt. Ne? Also, ich habe dich sogar Butterbrot geschmiert und der kommt immer noch nicht. Genau, also die Belagerer natürlich irgendwann sitzen die am längeren Hebel, haben den längeren Atem und reiten dann in die Stadt ein und sind aber der Bevölkerung gegenüber relativ milde. Ja? Also die wissen, okay, das sind jetzt hier auch nur die Soldaten und eigentlich ist ja hier der Markgraf der Schlingel. Schlingel. Und sie müssen dann, als der dann letztendlich sogar kommt, müssen die Belagerer, die Bewohner von Hof sogar wirklich noch dazu überreden, dass sie ihrem Markgrafen den gebotenen Gruß entgegenbringen. Ne? Also, dass die sich noch ganz ordentlich bei ihm. Der Respekt ist weg. Ich wollte sagen, da ist gerade ein Du draus, ich wieder heimzukommen. Und Du draus, ich was. Sind jetzt alle stinksauer? Ja, alle. Und die Schmitz sind aber besonders sauer. Mhm. Weil nachdem der Albrecht im Oktober 1553 ins zerstörte Hof zurückkehrt, dauert es nur 3 Tage, bis der Markgraf 3 unliebsame Waffenschmiede zu Tode verurteilt. Mhm. Ja, also angeblich gab es da eine Mordverschwörung gegen ihn, aber ich glaube, das darf man getrost anzweifeln. Also der wollte die irgendwie aus irgendeinem Grund aus dem Weg haben und sagt, hier, Mordverschwörung, ihr werdet jetzt zu Tode verurteilt. Aber war das so, um Zeichen zu setzen oder weiß man nicht genau? Weiß man nicht genau. Jetzt ist es aber so, dass Hof sich keinen eigenen Scharfrichter leisten kann. Das ist eine relativ kleine Gemeinde. Das muss jemand anders mitmachen. Genau. Normalerweise wartet man in so einer Situation auf einen fahrenden Henker. Die ziehen da öfter mal so durch die Lande, wie so ein Zimmerermann auf Wanderschaft, ne? Und dann macht man das halt mal so, ne? Bitte stellt euch einfach vor, wie so ein Eiswagen, der durch die Gegend kommt. Und der Scharfrichter kommt und alle Kinder, ja, vielleicht wird jemand hingerichtet. Ich könnte mir vorstellen, dass so die Reaktion da auch ein bisschen war, ja. Ja. Killer on Demand. Ja. Endlich ist mal was los in Hof. Jetzt ist aber dieser Markgraf Albrecht, ich habe ihn gerade schon ein bisschen beschrieben, ist jetzt nicht der geduldigste. Ja, der mag jetzt nicht warten, bis da irgendwie in Wochen oder vielleicht Monaten endlich mal ein Scharfrichter vorbeikommt. Das machst jetzt du. Genau. Ganz genau. Und zwar den Spitt. Hof sucht den Superhänger. Er sucht jetzt einen Bürger, der dieses Urteil für ihn vollstreckt. Und genau in dem Moment. Ey, in deiner Verwandtschaft hat schon mal einen Hund auf den drauf geschmissen. Das machen wir noch einmal. Genau in dem Moment fällt ihm diese Sache mit dem Hund wieder ein. Und jetzt ist aber dieser Berger, der diesen Hund geworfen hat, ist nicht greifbar. Ja, der ist jetzt nicht, der ist wahrscheinlich dann irgendwie ausgewandert oder keine Ahnung. Aber der weiß, dieser Heinrich Schmidt, der ist ja zumindest irgendwie mit dem verwandt. Ne? Da wurde schon mal ein Hund geworfen. Aufgezogen. Die sind ja irgendwie zusammengeheiratet, ist doch alles das Gleiche. Ne? Also an den erinnert er sich jetzt. Und dann sagt er so, Heinrich Schmidt, du magst es jetzt. Du sollst es jetzt richten. Jetzt wüsste ich gern, was war denn damals dort vor Ort die übliche Art der Hinrichtung? Das ist wahrscheinlich unterschiedlich. Wieder Hundswurf. Das ist unterschiedlich. Das hängt halt stark am Verbrechen tatsächlich. Mhm. Also du für ein halbwegs ehrbares Verbrechen, wenn du ein halbwegs ehrbarer Bürger warst, dann wirst du in der Regel geköpft. Aber ich meine, das wäre ja richtig Verschwörung hier gegen die Obrigkeit, von daher, das müsste ja aber, sein. Ja, aber das waren Waffenschmiede, also ich nehme an, das waren schon auch reguläre Bürger und die wurden dann schon in der Regel auch geköpft. Also selbst wenn du als Adliger zum Beispiel jetzt irgendwie super fies unterwegs warst, Dann glaube ich, wurde es ja auch nicht einfach verbrannt oder so. Also oder es hing ertränkt. Auch immer massiv von deinem Stand, nicht ganz nur von arg. Dem an, was du gemacht hast. Ganz, ganz arg. Und natürlich, Heinrich Schmidt ist da kein Fan von dieser Idee. Der protestiert, komisch. Jetzt, protestiert jetzt heftig. Und das ist jetzt nicht nur, weil der sich jetzt nicht hier mal kurz die Hände dreckig machen will, aber der Job des Henkers, der ist einfach halt auch nachhaltig unbeliebt. Ich kann doch keinen umbringen. Wer bin ich denn? Ich bin doch niemand gewaltvoll. Und wenn ich das machen soll, ich sag dir, ich hau deinen Nein, ich bring dich um, wenn ich das machen soll. Das ist, glaube ich, genau der Richtige für uns. So, warum war jetzt die ganze Geschichte wichtig? Naja, so weil es lustig ist. Ja, irgendwie schon. Das mit dem Hund wollte ich auch einfach mal erzählt wissen. Nee, die Ende der Geschichte, vielen Dank. Das war die heutige Folge. Die Berufung zum Henker ist jetzt nicht einfach so ein Job. Ja, das ist jetzt nicht wie, bei uns gab es früher immer so Zettel austragen. Ne? Das war so, konntest halt mal machen, auch ungelernt oder ne, hast halt einfach oder mal Schüler gemacht. Noch und genau. So. Ja, ja. Also das ist jetzt nicht einfach irgendwas. Das ist nämlich, das ist ein Brandzeichen. Das ist was, das wird über Generationen hinweg weitervererbt. Ja, sowas. Also. Aber ist es in dem Moment dann auch schon klar, dass er da quasi dann mitgehangen, mitgefangen, dass das dann weitergehen muss? Oder ist es wirklich halt. Dass er aus der Nummer nicht mehr rauskommt? Ja. Oder? Nee, er kommt aus der Nummer nicht raus. Aber die nächsten Generationen auch nicht? Oder ist das in dem Moment dann noch nicht klar, weil es ja nur übergangsweise. Also wahrscheinlich ist ihm das noch nicht so voll bewusst, aber er ahnt es schon. Ne? Also er weiß schon, als Henker sind. Ja, kommen wir gleich drauf. Mitgefangen, mitgehangen. Henker sind einmal gesellschaftlich geächtet. Ja, also klar. Henker leben außerhalb der Stadtmauern in der Regel in der Nähe von so, es gab ja dann auch immer so Viertel, ne? So in der Nähe von anderen. Herbert, bist du's? Weil hier so Henker leben einsam, Henker leben außerhalb der Stadt. Der Philipp hat das heute, anfängt, weil du es anfängst so aufzuzählen, wie Männer von Herbert Grönemeyer. Halt wie viel Koffein hattest du schon im Vorfeld? Genug. Du meinst, Henker sind so? Ja, Henker sind so. Außerhalb der Stadtmauern, meist in der Nähe von unreinen Häusern. Also gleiche Liga wie Schlachthof zum Beispiel oder eine, was auch interessant ist, eine Siechhalle. Also aber kein Bordell? Eine Siechhalle. Das wäre das Erste, was man sich assoziieren würde. Ja, vielleicht auch. Aber eine Siechhalle in der Nähe von einem Schlachthof finde ich eigentlich schon cool. Also Lebererkranke. Ist denn eine Siechhalle? Leberkranke in der Nähe von da, wo du dein Essen halt. Also aber das, was du hattest, da wärst du quasi in die Siechhalle gekommen. Wahrscheinlich, ja. Schön. Henker können kein Bürgerrecht erlangen und das gilt dann nicht nur für die, sondern für die ganze Familie. Aber wird es ihnen auch abgenommen? Faktisch, ja. Ja. Henker dürfen nicht in Kirchen, dürfen nicht in Badehäuser, dürfen nicht in Schenken, dürfen nicht in öffentliche Gebäude. Die haben in der Regel eine eigene Tracht und jetzt nicht so Kapuze, schwarz, wie ihr euch das vielleicht so vorstellt oder wie man das so aus der Medienwelt kennt, sondern einfach nur, dass die halt erkannt werden, auch als solche. Ne? Wir haben irgendwie, ich weiß nicht, welche Farbe, aber eine bestimmte. Also so eine Superheldengurte mit so einem großen Haar drauf. Hank, der ist Superhank. Die Henker müssen damit leben, dass alle Leute Angst haben, bei Kontakt mit ihnen selbst unrein und geächtet zu werden und ein Leben lang Unglück zu haben. War das nicht sogar so ein Ding, dass wenn die in die Kneipe gehen, müssen alle, die da sind, sagen, jo, der darf bleiben. Und sobald einer sagt, nee, müssen sie gehen. Hey, ich dachte, sie dürfen das gar nicht rein. Jetzt nicht. Ja. Nee, das wird auch nochmal auf die Stadt ankommen oder so. Oder? Und also es ist auch, wir sind ja schon wir sind schon in der frühen Neuzeit, nicht mehr im späten Mittelalter. Es hat sich natürlich auch ein bisschen gewandelt, das Bild über die Zeit. Mhm. Henker sind Teil unglaublich vieler Legenden, haben wir dann später nochmal kurz. Sie leiden unter einem verbreiteten Vorurteil, dass sie keine Ehre haben, ja, und deswegen auch nicht ehrlich sind. Also die sind keine ehrbaren Bürger, also sind sie auch unehrlich. Ja, ja, ja, ja. Aber also jetzt nochmal kurz, vielleicht ist das auch ein komplett anderes Land und komplett andere Zeitzone, aber es gibt doch auch, also Henker in der Geschichte, die das komplette Gegenteil sind, die halt irgendwie ansehbar sind und halt von jedem Zweifel erhaben sein müssen. Damit ja gut, aber von welchem Jahrhundert redet man noch? Wir sind ja noch weit weg von der Aufklärung und Co. Also. Aber das hatten wir doch auch schon, dass quasi Henker eben von jedem Zweifel erhaben sind. Nennen Sie mir ein Beispiel. In den Philippinen der Neuzeit. Okay. Keine Ahnung, der Duarte hat ja einen ordentlichen Batscher so und hat neulich einen Henker gesucht. Und dann war quasi in der Stellenanzeige war drin gestanden, dass diese Menschen über jeden Zweifel haben sein müssen und dergleichen. Und in diesem Zuge bolt ich mir ein, dass wenn es quasi Henker gibt, ab einem gewissen Zeitpunkt hast du der gesagt, Geschichte. Bolt ich mir ein? Also ich kann dir versichern, 1550 in Hof ist das nicht so. Okay, alles klar. Und Henker bleiben zwangsläufig unter sich. Also es gibt regelrechte Henker-Dynastien. Offensichtlich, wenn sie irgendwo hin dürfen. Ja, es gibt Henker-Dynastien, es gibt Henker-Netzwerke, Henker-Bruderschaften, so, die sind untereinander auch über den Ort hinaus vernetzt. Bitte sag mir, dass es Hanked-In gibt. Aber wie viel Geld verdienen die denn? Weil die müssen ja dann deutlich weit fahren, weil ich meine, offensichtlich gibt es ja jetzt auch nicht in jedem kleinen Putzhof Henker. Kommen wir dann auch noch ein wenig zu, Henker verdienen okayisch so, aber die können durch so Tätigkeiten, zum Beispiel so Reisehenker, ne, da kann man dann irgendwie sich dazu verdienen in einer anderen Stadt. Manchmal kriegst du auch pro Hinrichtung irgendwie noch irgendwas dazu gezahlt. Auflaufbonus. Ja, es gibt da verschiedene Modelle. Und später haben die so Zigarren angeschnitten. Ich möchte jetzt noch nicht so ganz kleine Taschenguillotinen. Ich möchte jetzt noch nicht zu weit vorgreifen, aber einiges davon kommt dann noch. Und ich nehme an, dass die Folge aus diesem ganzen Henker-Dynastien, Henker-Netzwerke und so weiter, dass es da auch wahrscheinlich eine Menge Inzucht gibt. Aber das habe jetzt nur ich da rein interpretiert. Also, klar jetzt, dass dieser Heinrich, der hat jetzt vielleicht so nicht alles sofort so auf dem Schirm, was ich euch jetzt erzählt habe, aber der hat natürlich, weiß er, okay, er will nicht der Henker sein. Er protestiert heftigst, hier den Aushilfshenker zu machen. Aber es bleibt ihm unterm Strich nur das, oder er wird selbst halt hingerichtet. Ne? Also es ist eine ziemlich, ziemlich fiese Situation für ihn. Henk oder stirb? Ja, ich frage mich nur, wenn er dann hingerichtet wird und dann der Nächste geholt und der macht es auch nicht und ob das dann, wann das in sich zusammenfällt vielleicht. Mm. Wenn alle dann sagen, nö. Naja, aber kurz noch, damit dieser Strang zu Ende erzählt ist, was aus diesem Albrecht wird. Der wenige Wochen nach der Belagerung greift er jetzt die siegreichen Soldaten erneut an, weil die zufällig noch vor den Toren von Hof ihr Lager haben. Und also seine Gefolgsleute fassen sich nur an den Kopf, ja, wie er auf so eine Idee überhaupt kommen kann. Er hat überhaupt keine Chance und er liegt total chancenlos. Ich hab gedacht, die sind satt mit Butterbrunnen, die können immer gut kämpfen. Meine Männer sind total ausgehungert, die haben richtig Kampfeslust. Also alle sind komplett jetzt sauer auf ihn, super. Also Center-Shock-sauer, ja, sozusagen. Und Albrecht muss dann auch die letzten 4 Jahre seines Lebens auf Wanderschaft im Exil in Frankreich verbringen. Mon Dieu. Mon Dieu. So. Aber was hält dich eigentlich davon ab, einfach nach Frankreich zu gehen, um zu behaupten, ja, Wandersgesell, ich bin halt... Nix. Ja. Naja, aber ich denke halt auch, wenn du die Chance hast, irgendwie abzuhauen und keine Bindungen, die dich... Das war früher auch echt oft ein Ding, ne? Wenn du halt in einer Stadt irgendwie verbannt wurdest oder sonst was, dann halt in die nächste und warst jemand anders. Genau, und ich wollte gerade sagen, wie oft hatten wir schon, dass Leute in einer Stadt Verbrechen begangen haben und einfach in die nächste gegangen sind und... Verbrechen begangen haben. Ja, oder halt da dann wie ein neues Leben angefangen haben. Eine neue Stadt ist wie ein neues Leben. Im Jahr 1553 oder 54 oder 55, so ganz genau weiß ich es nicht. Aber da kommt jetzt dann unser Franz Schmidt zur Welt, als Sohn eines Henkers. Der neue, the only one who could ever reach me. Der neue Herrscher von Hof, der im Jahr 1557 dann anrückt, ist jetzt auch nicht der netteste Zeitgenosse. Der bringt jetzt einige neue Gesetze mit, die unter anderem dazu führen, dass der Henker Heinrich alle Hände voll zu tun hat. Also der Papa von dem Franz, ne? So ist jetzt dieser, und da haben wir jetzt das mit dem Einkommen, ne? So ist jetzt der gesellschaftliche Fall für die Schmidts ist jetzt nicht so drastisch, wie er sein könnte, weil sie zumindest ganz gut Geld verdienen jetzt, ne? Wenn der viel zu tun hat, ja, viele Hinrichtungen, viel Geld. Bei allem, was du mir aufgezählt hast, ist ja nicht so viel, wo man sein Geld noch ausgeben darf. So, das ist halt, und hier Italienurlaub ist halt im Zeitraum ja auch nicht. Und jetzt kommt auch noch das Schräge an der ganzen Sache. Dieser Heinrich ist jetzt gar nicht so schlecht in seinem Job und versteht dann auch so, wie man dann so Wunden versorgt und so. Ne? Also das ist auch oft was Henker so als Nebenverdienst dann machen. Ja, die wissen, wie man den Kopf runterkriegt, also die, wie man wieder draufkriegt. Die sind als Wundheiler oft unterwegs. What? Ja, das ist ziemlich schräg, weil du auf der einen Seite kannst du den Henker nicht anfassen, weil du sonst dein Leben lang verdammt bist quasi, aber wenn du einen offenen Bruch hast, gehst halt zu einem Henker und lässt dir den von dem schienen oder irgendwie sonst was, ne? Hä, aber davon hat er ja auch keine Ahnung. Also das ist ja, das wieder was du in deiner Gilde dann lernst. Aber das lernt er dann über die Jahre. Und das wird tatsächlich über die Jahre so auch noch ein ganz gutes Zubrot, ne? Das ist ein so traditioneller Henker-Nebenjob. Ich meine, guck mal an, es ist ja auch, dass die Pathologen in der Nähe der Medizin zumindest abhängen. Ja, und sagen wir so, ich meine, damals war es ja mit medizinischem Wissen jetzt nicht weit hergeholt und der hat sich zumindest beruflich mit der Anatomie des Menschen beschäftigt. Also der hatte mehr Wissen als ich wollte gerade sagen, ein Schankwirt. Und neulich, ich glaube bei No Such Thing as a Fish, hatte ich als Fakt gehört, dass es in Europa relativ lang verboten war, Leichen nochmal anzugucken, zu sezieren. Und dass dann irgendwann aber ein König oder was, sogar ein Papst gesagt hat, nee, ist okay, irgendwie so die nochmal auszubuddeln und irgendwie Sachen anzugucken und auch von toten Körpern zu lernen. Und das ja auch früher, und da hatten wir es ja auch schon davon, Mediziner ja immer Leichen haben wollten, damit sie die obduzieren können, dass sie von lernen können und damit Leuten früher die Beerdigung gezahlt haben. Also es gab als Ausgleich. Und der sozusagen, wenn er die Leute hinrichtet und immer mit Toten zu tun hat, der hat ja direkten Kontakt da in die Richtung und kann ja da irgendwo ein bisschen was wissensmäßig abgreifen. Der weiß zumindest schon mal, okay, du brauchst jetzt halt schon ein recht scharfes Messer, um mal so irgendwie durch so einen Hals durchzukommen. Hätte ich vorher auch sagen können. Naja, also es ist nicht so weit auseinander, wie man vielleicht denkt, aber ich finde es schräg, dass die Leute, dass die Gesellschaft ihn so ächtet, und bloß nicht anfassen, aber bloß nicht Kneipe. Dann wieder bei Sachen. Und wenn die aber dann wirklich irgendwie krank sind und verletzt, also es gibt nicht, du gehst nicht mit jeder Krankheit zu einem Henker, aber ich glaube, wenn du dir wirklich einen Arm brichst oder so, dann bist du halt bei so einem Henker eigentlich ganz gut beraten. Würdest du sagen, es gibt heute Dienstleister aller Couleur, wo du heute sagen würdest, das wäre noch so ein Äquivalent, wo alle zwar sagen so, der willst du eigentlich nicht hin, aber wenn es dann eine harte Fahrt kommt, gehen Leute doch noch hin. Fußpflege. Naja, ist es nicht tatsächlich heute auch mit Metzger zum Beispiel so, dass du sagst, oh, das ist ein Beruf, das könnte ich mir so gar nicht vorstellen und die sind auch alle ein wenig komisch und die sind so derb und so. Naja. Und aber eigentlich gehst du ja dann gern zum Metzger und. Ja, oder selbst wenn du es im Supermarkt einfach mitnimmst, also ist ja trotzdem, dass dir die Leute so dermaßen. Warum? Naja. Also es ist schon ein Unterschied, ob du Menschen natürlich, köpfst. Aber er hat es ja jetzt quasi in die heutige Zeit, heute köpft ja kaum mehr jemand, außer 58 Länder, aber heute köpft ja kaum mehr jemand. Ach, die Statistik hat das parat. Naja. Fällt dir ein besseres Beispiel ein? Ja, amerikanische Henker. Ach du. Na ja, gut, vielleicht SexarbeiterInnen. Ja. Wo Leute sagen, ich habe irgendwie Bedürfnisse, geh da hin und gleichzeitig sind die Leute geächtet. Boah, ich habe gestern eine Steuerung F-Doku auf YouTube gesehen, da ging es darum, dass Frauen bei der Wohnungssuche regelmäßig übelst belästigt werden und Angebote kriegen von wegen freies Wohnen gegen Sex und verbilligtes Wohnen gegen Sex. Du glaubst echt, du verlierst echt den Glauben an den männlichen Teil der Menschheit. Das ist absurd. Ich fühle mich da so schäbig und es ist jetzt wohl, weil ich ein Mann bin. Denke ich mir vor allen Dingen mal wieder, dass einfach zu viele Menschen zu viel Wohneigentum besitzen. Ja, ja. Dass du Wohnungen frei rausgeben darfst. Und die Falschen. Immer die Falschen. Ja, aber es ist halt auch so weird. Es ist doch auch, dass, keine Ahnung, Leute, die streamen, die weiblich sind, dann einfach oder E-Mails kriegen oder Zuschriften mit einem, hey, wie schaut's denn aus? Wollen wir mal dies und das und jenes machen? Dafür kriegst du auch die und die Kohle, wo ich mir immer denke so, ey, aber man kann ja über Sachen reden, wenn man irgendwie da so eine gemeinsame Basis hat, aber das so einfach Leuten so hinzuballern, das finde ich, das ist so, boah, das ist so widerlich und übergriffig und echt, boah, dass sie das so denn? Über dieses, weißt du, in dieser Anonymität des Internet, dass sie da irgendwie so dumme Sprüche dann. Ja, aber das finde ich schon daneben. Ja, ne, finde ich auch voll daneben, aber das passt noch irgendwie in meinen Kopf rein. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber dann wirklich sich mit jemandem zu verabreden zur Wohnungsbesichtigung und auszumachen, alles klar, knickknack, wenn alles passt, dann kannst du hier umsonst wohnen. Also das passt nicht in meinen Kopf rein. Wirklich nicht. Naja, dann lieber über Henker reden. Ja. Heinrich hat Pläne, ja. Der will nicht so diesen. Die große Europatour. Der will nicht so diesen. Und morgen auch in ihrer Stadt. Diesen gesellschaftlichen Fall so auf sich sitzen lassen, das will er nicht, ja. Und wenn schon nicht für ihn, dann doch zumindest für seinen Sohn möchte er ein besseres Leben. Und er macht so eine Henkerschule auf. Und ein Casting. Faktisch erlässt der Kaiser in jenen Jahren zwar den Beschluss, dass Handwerkszünfte auch für Henkerssöhne geöffnet werden müssen. Also, dass die da ein normales Handwerk lernen. Dem Jahr zufällig. Ja, in der Zeit. Also, wir wissen jetzt nicht ganz genau. Aber so, das ist schon ein krasses Timing. So, dass für den Sohn passt. Aber du kannst dir ja vorstellen, wie damals auch so Informationen fließen und wie schnell sich Dinge ändern. Faktisch. Einfach gar nicht. Es interessiert halt keinen. Ne? Aber offiziell vom Kaiser gilt der Erlass, also ein Henkerssohn darf auch und das ist die Frage, kriegst du es durchgedrückt und kriegst du es? Nee, natürlich nicht. Wenn ja, vor Gericht mit welchem Geld und einfach nein. Natürlich nicht. So, Und das ist jetzt auch so ein bisschen so der Frust, der da in Heinrich sitzt, und er überlegt sich jetzt, okay, wenn er irgendwie aus dieser Nummer wieder rauskommen will, dann wahrscheinlich nicht in Hof, sondern dann muss er irgendwo anders hin, wo er vielleicht bessere Chancen hat, wo man jetzt auch ihn nicht kennt vielleicht erstmal, ne, oder wo er vielleicht einfach auch irgendwie, wo der Ort größer ist und nicht alle sagen, der Henker, und alle kennen den, ja, und alle wissen, was da lief. Also geht er nach Lichtenfels. Fast. Er bewirbt sich jetzt so in der Umgebung. Vielleicht bewirbt er sich sogar in Lichtenfels, ich weiß gar nicht. Er bewirbt sich jetzt in der Umgebung und landet letztlich im Jahr, ne, als was? Korbflechte in Lichtenfels, weil das ist die Korbflechterstadt Europas. Das ist ich glaube, das ist die einzige Schule, wo du in Europa Korbflechterei lernen kannst. Versprech dir, es geht später auch noch um Flechten und Und Fahne. Und das möchtest du nicht. Das habe ich mal als Bio-Referat gehalten über Flechten und Fahne. Er landet letztlich im Jahr 1572, also da ist dann der Franz schon 18, also das zieht sich jetzt auch so ein bisschen, ne? Aber dann landet er den Scharfrichter-Gig in Bamberg. Aber ich verstehe nicht ganz, also ich meine, warum bewirbt er sich denn jetzt im gleichen Job? Weil ich meine, dann könnte er ja gleich in Hof bleiben. Das verstehe ich wirklich gar nicht. Ja, aber er hat das Gefühl, dass Hof einfach auch zu klein ist, als dass er da irgendwie noch eine andere Chance hätte, und da kennt ihn jeder und es ist wie ein Dorf, ne? Ja, und die Kaiserstadt Bamberg hat ja mal eine ganz andere Ausstrahlung. Ja, und Bamberg, das ist weltmännischer, da ist viel mehr Durchlauf. Ja, und da hat er auch schon gewohnt. Da kommen viel mehr Fremde durch und so, da ist er nicht so dieser... Dass er da eine Chance, eine Option kriegt, aus dem Job rauszukommen. Das ist halt seine Hoffnung, ne? So. Dass er da irgendwie eine Chance kriegt, die er in Hof halt nicht kriegt. Okay. In Hof kennt ihn jeder, auch wenn er jetzt vielleicht nicht seine Henkerkluft anhat, weiß jeder, wenn er in die Kneipe geht, das ist der Henker, das ist der Schmidt. Der Haus in Hof. Das ist der Heinrich Schmidt. Genau, aber ich hatte dich so verstanden, dass er diese Kluft halt auch mal haben. Ja, anziehen muss. Muss er ja auch. Also alles klar. Vielleicht ist es auch keine ganz berechtigte Hoffnung, die er hat. Ja, es ist jetzt nicht so, dass der weiß, in Bamberg ist alles anders, aber es ist halt seine Hoffnung. So. Und Bamberg ist. Ja, vor allem kann ich mir vorstellen, dass wenn du so ein bisschen größere Städte hast, wo halt auch eine Obrigkeit noch da sitzt, dass da sozusagen diese Gesetze mal früher tatsächlich auch vielleicht, Anwendung finden. Und Bamberg ist insgesamt weltoffener. Dieses, das Tor zur Welt, ja. Ist es so? Nein. Heute nimmer, aber nein. Aber wenn du in Hof hockst, im 16. Jahrhundert. Im Vergleich, ja, ich wollte sagen. Dann wahrscheinlich schon. Und, das muss man auch so sehen, es ist in mehrfacher Hinsicht ein Karrieresprung. Also ich meine, das interessantere Aufgaben. Aber wurde er denn genommen oder hat er sich nur beworben? Mehr Verantwortung, mehr Geld. Nein, er hat sich in verschiedenen Gemeinden und Städten beworben, aber in Bamberg ist er angenommen worden. Wird er dann angenommen. Quasi Creme de la Creme, den Traumjob. Wenn uns jemand aus Bamberg hört, schreibt da mal. Das wäre schön. Gern. Im streng katholischen Bamberg ist Heinrich dem Bischof unterstellt, verdient ziemlich gutes Gehalt und darf umsonst am Stadtrand wohnen, wenn auch in einem Haus zusammen mit dem Henkersgehilfen. Also den muss er bei sich im Haus wohnen lassen. Das ist quasi Teil des Deals. In der Gartenstadt? Es ist interessant, weil die Schmidts sind protestantisch. Was jetzt... Und in Bamberg, das ist schon... Also ja, Bamberg ist schon sehr katholisch. Und das, ja, genau. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant, dass die Obrigkeit offensichtlich kein Problem hat, einen reformatorischen, protestantischen Scharfrichter zu beschäftigen. Na gut, vielleicht eigentlich sogar ganz gut. Dann muss man den gar nicht im Einklang mit der eigenen Kirche bringen, ne? Aber hat ihn niemand gefragt? Oder? Doch, das ist denen klar. Das glaube ich nicht, dass die den nicht gefragt haben. Ich wollte gerade sagen. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, ja. Krass, okay. Und man nimmt es in Bamberg, da habe ich es stehen, da, ein guter Punkt ist mit der Kleiderordnung, man nimmt es in Bamberg jetzt auch nicht mehr ganz so genau. Also Bamberg ist einfach ein bisschen weiter, ein bisschen moderner. So, wenn der Henker dann mal am Sonntag vielleicht was anders anhat, dann ist es halt so, ist nicht so schlimm. Ja. Wäre jetzt in Hof wahrscheinlich ein Riesending. So. Und da, wenn er mal beim Gabelmau vorbeiläuft, ist wurscht. Genau. Überhaupt werden die Zeiten insgesamt ein bisschen einfacher. So. Ich habe es vorhin angedeutet, die Zeit verändert sich auch und die Uhren drehen sich schneller, die Welt wird kleiner. In manchen Kirchen gibt es schon extra Bänke für Scharfrichter, was jetzt natürlich blöd ist, wenn im katholischen Bamberg in der Kirche eine Bank für ihn frei wird. Aber in manchen Kneipen gibt es extra Schemel für Scharfrichter, wo die dann auch rein dürfen. Witzig, die haben drei Beine, genauso wie der Galgen. Das ist genau mein Humor. Oh. Und was jetzt hier in Bamberg dafür aber zum Problem wird, ist Neid und Missgunst. Weil er gutes Geld verdient. Genau. Ah. Also Welt wird kleiner, viel Handel, viele reiche Kaufleute. Ne? Also es wird viel, in kurzer Zeit werden Kaufleute schnell sehr reich. Aber klingt auch, als ob die Schere auseinandergeht. Genau. Die Handwerkermittelschicht wird abgehängt von denen. Die werden jetzt aber nicht neidisch auf diese ganzen Kaufleute, sondern die werden neidisch auf die, die in der Hackordnung eigentlich unter ihnen stehen, aber ganz offensichtlich mehr Asche nach Hause bringen. Okay. Also er sieht sich jetzt dem Neid seiner über ihm stehenden, aber schlechter verdienenden Handwerksnachbarn und also jetzt nicht direkten Nachbarn, aber halt in der Stadt zieht er sich jetzt aus. Ey, das ist so ein altes Bild einfach, das sich ja bis heute durchzieht, dass du oder anders, wenn man Aussteigende anhört, insbesondere Frauen in wie so. Meinst du jetzt aus dem Bus oder? Nein, aus so, insbesondere so rechtsradikalen Gruppierungen. Ach so. Wo man dann eigentlich fragt, so sag mal, was ist denn das für eine Attraktivität eigentlich für eine Frau? Weil als Frau irgendwie hast du da nicht mit groß zu bestimmen. Aber dann sagen die, ja, aber du wirst über andere gestellt, über Leute aus anderen Ländern, über Leute mit einer anderen Herkunft und ähnliches, sodass du ja zwar von den Männern aus gesehen weniger zählst, aber über diesen anderen. Und das erhebt dich ja vermeintlich. Okay. Ja, und das scheint dann schon zu reichen. Oder für viele, dass die dann gesagt haben, so das war für sie was das Ganze attraktiv macht. Und ne, ist natürlich gefährlich, so eine Dynamik drin zu haben. Ja, ja. Ich finde es eher bemerkenswert, dass du das hier erwähnst, dass da so viel auf ihn eifersüchtig ist, weil der Job ist ja jetzt nicht sehr beneidenswert. Also die könnten mir mehr zahlen. Eifersucht ist nicht das richtige Missgunst. Wort. Missgunst. Ja. Neid und Missgunst. Genau, das ist ja, also ich meine, du könntest mir zahlen, was du willst, aber ich hätte nicht Bock, überhaupt einen einzigen Menschen zu köpfen, weißt du? Aber wenn der Typ, das ist ja auch psychisch total belastend, dass sieht man damals nicht so. Nee, wenn der halt ja, so. Der muss einmal die Woche ran und dann gibt es so viel Geld. Ist ja auch nicht so, dass der jeden Tag drei Leute köpft, sondern. Ja, aber ist ja egal, ich möchte in meinem ganzen Leben nicht eine einzige Person. Nein, köpfen, aber du siehst dann einen, der offensichtlich ein leichteres Leben hat als du. Ja. Vielleicht okay, aber das ist so weit von meinem humanistischen Bildungs- hier Hintergrund. Also ich, wenn ich nur einmal in 10 Jahren jemanden köpfen müsste, würde ich nicht tauschen. So, weißt du? Ja. Ja, ist, aber kann man sich schwerlich du kannst jetzt auch nicht mit modernen gesellschaftlichen Brille da so drauf blicken. Aber stell dir mal vor, der hätte halt dafür eine PlayStation daheim schon, ne? Die neue. Die PlayStation 5? Ja. Und stell du nicht. Und dann denkst du, der muss einmal die Woche jemanden köpfen und hat dafür eine PlayStation daheim. Oder würdest du vielleicht doch plötzlich jemanden köpfen können? Mhm. Nein. Also, ganz absurd. Zum Vergleich. Heinrichs Familie wohnt umsonst und hat in etwa das Grundgehalt eines Lehrers. Wow! Das ist jetzt für einen, der gesellschaftlich geächtet ist, krass. Nicht schlecht. Ja, ja. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so viel ist. Und Heinrich weiß genau. Moment, ich muss hier gerade mal kurz. Hier hat irgendwas. Ja, du machst mir entspannt, was er genau weiß. Er weiß genau, er ist kein ehrbarer Bürger und wird auch nie einer werden. Er hat einen klaren Platz in der Rangordnung. Der ist ziemlich weit hinten. Aber. Die Tage in Bamberg scheinen tatsächlich etwas sonniger als in Hof noch. Ja. Also so, es war jetzt für ihn. Ist ja auch wärmer, die Ecke. War jetzt für ihn nicht mehr Sibirien. Das Geld passt, die Unterkunft ist okay. Er ist jetzt nicht so, wie gesagt, es gibt Leute, ich glaube, es macht echt einen Unterschied, ob du weißt, du gehst jetzt aus dem Haus und jeder kennt dich und jeder schaut dich an als das, was du bist. Ja. Oder du gehst raus und da sind vielleicht ein paar dabei, die dich nicht kennen und nicht sofort verurteilen. Du, ich finde es auch total verständlich, wenn Leute sagen irgendwie so, um Gottes Willen bin ich froh, aus meinem kleinen Dorf rauszukommen, wo jeder irgendwie blöd geschaut hat über den Typ, der, keine Ahnung, der Nerd ist, der nicht die, keine Ahnung, die vorgeschriebene sexuelle Orientierung hat, der sich halt mal die Haare bunt gefärbt oder der, egal was du in deinem Leben gemacht hast, was von dem örtlichen Ding abgewichen ist, wenn du dann aus so kleinen Strukturen rauskommst und plötzlich in diese vermeintlich traurige Anonymität der Großstadt kommst, was aber dann für viele Leute zum Befreien ist, geil, die Leute interessiert es nicht. Ich kann hier einfach sein. Geil. Also ich hatte mit 18 einen Motorradunfall quasi in der Rush-Hour im Dorf und ich war jahrelang dann nur noch, ach du, der mit dem Motorrad auf der Kreuzung klingt ist. So, ja. Ich kann dem nachfühlen. Ja. Für einen 18-Jährigen ist das nicht so schlimm, ja. Da ist Aufmerksamkeit so. Kommt davon wieder drauf. Also tatsächlich habe ich das in was Positives für mich gewandelt, aber ich kann dieses Gefühl sehr gut nachfühlen. Dominik schaut als würde. Ich habe überlegt, also dein Vater war auch in prominenter Position. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Leute dich nur als der. Na, vorher war ich der Sparkasser raus, ja. Und danach halt der Achte mit dem Moped. Sparkasse Graus hat neulich mal, ich weiß gar nicht mehr wo, das hat seit 10 Jahren keiner mehr zu mir gesagt. Und dann war es neulich mal wieder irgendwo. Das war witzig, ja. Das war nett. Also Heinrich, sonnigere Tage, aber er weiß halt auch ganz genau, also von einer gesicherten Zukunft für sich und seine Familie ist er halt auch weit entfernt. Ne? Also das. Aber warum denn? Weil ich meine, wenn er doch jetzt gutes Geld verdient. Ja, aber wir hatten es ja gerade, er kann es nicht ausgeben, es ist irgendwie nicht so, dass der dann... Er würde am liebsten wieder aus der Rolle rauskommen, das ist das, okay. Ja, und er wünscht sich halt für seinen Sohn auch irgendwie was Besseres, ne? Also, yeah. Also er hat es ja auch unverdient irgendwie, hat ihn das ereilt und das, da hast du natürlich so das Gefühl, ah, das musst du doch irgendwie wieder ändern können, du musst das doch rückgängig machen können. Und jetzt mal ganz kurz vielleicht, warum braucht man denn überhaupt einen Henker? So, die Funktion des Henkers, sowohl im Mittelalter als auch in der noch jungen Neuzeit, ist jetzt nicht so, dass es darum geht, alle Verbrecher zu bestrafen, weil sie halt ein Verbrechen begangen haben. Das ist, glaube ich, nicht der, ist, glaube ich, nicht der Anspruch, ja. Sondern, also, wir sind in einer Zeit, die ist ziemlich brutal, wild, unsicher. Die Gesetze gibt es zwar, aber die sind an sich kaum durchzusetzen. Ja, Strafverfolgung ist saumäßig schwierig. Der Henker ist dann sowas wie ein Organ des Herrschers, der mit Hilfe von ritualisierter Gewalt versucht, das Recht durchzusetzen, ja, einzelne Übeltäter aber aus, so exemplarisch, aus dem Verkehr die zu Extreme ziehen, ja, vorzuheben und dann richtig schaumäßig es abzufeiern. Aber er, um A, genau, ein Exempel zu statuieren, um B, auch Betroffenen Genugtuung zu verschaffen, ne? Also auch du brauchst jetzt einen Schuldigen, ja, und allen damit so, und das ist eigentlich die Hauptfunktion, allen damit so ein Gefühl der Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit zu vermitteln, auch wenn es halt ein Schein. Pflaster auf die Fleischwunde drauf. Wenn es ein Schein ist, ja, aber du tust was, du bist nicht tatenlos, du zeremonierst es. Aber halt immer nur bei den Extremen und Zeremonieren dann, ist kein Verb. Und wenn sich nur mal jemand erwischt und so und ja. Genau, wenn dir überhaupt mal jemand erwischt, so, das ist halt das Ding, ne? Du hast ja keine forensischen Methoden, ne? So, das ist ja das, und sehr, ich meine mal ganz ehrlich, selbst heute, wie viele Leute werden immer noch hingerichtet und man stellt im Nachhinein fest, ups, die waren doch unschuldig. Also deswegen. Passiert, glaube ich, nicht mehr ganz so oft, aber ja, prinzipiell ist, die Gefahr. Ey, lest dir da mal, das ist wirklich gruselig. Es gibt ja schon Menschenrechtsorganisationen, die genau das anprangern, wie viele Leute noch passiert. Unschuldig also, einsitzen und dann vor allem hingerichtet werden. Und da kannst du halt nicht sagen, oh, es tut uns leid, es ist wirklich scheiße, dass das passiert ist, wir lassen dich wieder raus. Das geht halt nicht mehr rückgängig zu machen. Genau. Henker haben oft aber auch noch weitere Aufgaben. Also die sind auch dafür zuständig, dann hinterher aufzuräumen, also die Leichen zu entsorgen, ja. Oh Gott. Die sind oft auch Teil der städtischen Müllabfuhr, ja. Also auch da für irgendwie verantwortlich. Die beaufsichtigen ganz oft auch die Bordelle. Haben die dann auch so einen Kittel an wie Care for You? Hä, aber die Bordelle? Ja. Aber ich meine, aber ja, zähl mal weiter auf und dann habe ich eine Frage. Die, so, wann kann ich das werden? Die sind auch dafür zuständig, die Gefangenen, wenn die irgendwie verletzt sind, mit Wunden zu versorgen, was natürlich auch ganz stark mit der letzten Tätigkeit zusammenhängt. Die sind mangels forensischer Methoden dafür da, dass die Leute dazu überredet werden, ihre Missetaten einzugestehen. Mhm. Also Folter. Mhm. So, das ist auch ein ganz großer Teil des Henkeralltags. So, was war deine Frage? Dann haben sie ja doch ordentlich was zu tun. Ja, aber wenn du jetzt von außen da drauf blickst und sagst, der Henker, das ist der die Leute den Kopf kürzer macht. Und dann siehst du, der macht das vielleicht 8, 9, 10 Mal im Jahr. Ja, aber da brauchen sie eine Aufklärungskampagne. Dann könntest du so, auf die Idee wir kommen. Tun so viel mehr. Dann könntest du auf die Idee kommen. Awareness. Der macht ja nichts. Ja, Awareness Month. Ja, aber ich wollte gerade sagen, du siehst halt bei einem Schneider, wie viel der schneidert. Und du siehst bei einem Hufschmied, wie viel der Sachen der rausknüppelt. Ja, ja. Der Huf schmiert. Pferde verkloppt. Was auch immer der so macht, genau halt. Verkloppt. Aber irgendwie, du kannst ja schlecht messen mit, ja, ich habe 35 Leute gequält die Woche. War ganz erfolgreich. Das ist so ein bisschen wie, Gott, ich will jetzt ja niemand Unrecht tun, aber es ist halt so ein bisschen wie sowohl bei der Führung von Leuten als auch bei Softwareentwicklung. Du kannst oft einfach Fortschritt da total schwer messen, wenn man bei Volt überhaupt von Fortschritt. Softwareentwicklung kannst du Fortschritt schwer messen? Ja. Okay. Also, natürlich, du kannst am Schluss irgendwie angucken, Features und sowas, aber so was Codequalität angeht und sowas, das ist schon nicht ganz so Fortschritt einfach. Fortschritt kannst du, glaube ich, schon messen, aber du kannst nicht den Aufwand gut beziffern, der für einzelne. Ob es das jetzt wert war? Genau, also, genau. Ja, und der Fortschritt, meiner Meinung nach, gehört bei Software nicht bloß in ein, hat jetzt mehr Features, sondern ein, wie wartbar ist das Ding, welche Qualität hat es und so weiter. Und das ist halt natürlich sehr tricky. Aber das wird jetzt ein bisschen zu nerdig, aber anders, wenn jemand eine Abteilung führt, wie kann man da so richtig direkt bemessen, ob das jetzt erfolgreich war, was die Person macht? Also mit anderen Worten, auch schwer. Softwareentwickler sind die modernen Henker, willst du uns quasi jetzt. Auf jeden Fall. Okay. Als Heinrichs Sohn Franz volljährig wird, sind wir schon in der Zeit, die unter Historikern, und das hat mir jetzt Google nicht so richtig bestätigt, aber ich fand es trotzdem schön, also glaube ich, als das goldene Zeitalter des Scharfrichters bekannt werden wird. Hier unser Haus- und Hof-Historiker, den habe ich diesmal nicht vorab befragt. Vielleicht kann der sich da ja mal zu melden. Hallo Attila. Hallo. Das mit dem goldenen Zeitalter, das hat jetzt einerseits damit zu tun, dass es jetzt auch nicht nur in Hof so einen strengeren Regenten, sondern insgesamt halt in der Zeit auch viele Rechtsreformen gibt. Und das hat ultimativ zur Folge, dass viel mehr aufs Schafott müssen als früher. Und wie ich gerade schon sagte, es geht nicht darum, alle zu erwischen, weil das ist komplett utopisch, aber es geht darum, die Durchsetzbarkeit von Recht und Ordnung zu demonstrieren. Ja, und es ist auch tatsächlich so, dass es gang und gäbe ist, dass oft Hinterbliebene von einem Mordopfer zum Beispiel, denen wird auch das Recht zugestanden, da selbst Rache zu verüben. Also so ein Rachemord ist durchaus was dann nicht geahndet wird. So, das ist im Rahmen des Rechts. Also so ein, der hat der Familie ausgelöscht, du hast den jetzt umgebracht, ja, pff, genau. Auge um Auge, passt schon. Das ist durchaus in der Zeit üblich. Und Recht, mit diesen Rechtsreformen, das wird jetzt auch immer komplizierter. Ne? Also es kommt jetzt so die Zeit, wo dann irgendwann so ein ganzer Wasserkopfapparat an Juristen ausgebildet und beschäftigt wird. Ne? Also gerade Augsburg, Nürnberg waren da ganz weit vorne. Und ja, die waren dann auch ganz weit vorne, als es darum geht, die gerichtliche Befragung, was jetzt ein schönes Wort einfach für Foltern ist, die irgendwie weiterzuentwickeln und das auch zu standardisieren und zu normieren. Ey, du musst eigentlich echt überlegen, wie was für einen langen Weg wir da seit Hammurabi und den ersten Gesetzen abfahren, irgendwie ja. gegangen sind. Und also damit wird es aber auch immer mehr jetzt so der Henker auch Teil des städtischen Apparats. Mhm. Ja, also steigt dann auch so über die Zeit so langsam so ein bisschen ein Stück weit zum Beamten auf, was schräg ist, weil er immer noch geächtet ist, ja, aber er ist Teil dieses ganzen Rechtsapparats. Und der steht in der Theorie auf. Es geht halt nicht ohne, ne? Ja, der steht in der Theorie auf einem Niveau mit Schreibern und Inspektoren und eben nicht mit irgendwelchen Söldnern. Aber gesellschaftlich einfach doch nicht. Und vorher wurden oft Henker aus irgendwelchen zwielichtigen Gestalten irgendwie rekrutiert, die halt eh nichts zu verlieren hatten, ne? Und dann da war es wurscht, so ungefähr. Der hat eh schon mal jemanden umgebracht. Aber das ändert sich jetzt alles gerade so ein bisschen. Mhm. Und im 16. Jahrhundert, da haben die Schmidts jetzt dann auch irgendwie Glück im Unglück, ja, die sind dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort, denn gerade von Bamberg und Nürnberg aus geht so diese moderne Strafgesetzgebung jetzt in die Welt hinaus. Ja, ich hoffe so sehr, dass du am Schluss auffächerst, dass das irgendwie Verwandtschaft vom Dominik ist. Aber ist es, wie schreibt man denn Schmidt? Mit DT. Mit D ist das aber das Falsche. Ja, aber das kann ja über die Zeit hinweg verändert worden sein. Kann sich mal ändern. Ich habe es tatsächlich, das mütterlicherseits, der Familienname, einfach, also das ist nachvollziehbar, da gab es einen Standesbeamten, der hat irgendwann gesagt, das schreibt man nicht so und hat den Nachnamen geändert. Und jetzt gibt es einen Teil von dieser Familie, der anders geschrieben wird als ein anderer, obwohl die verwandtschaftsmäßig einfach zusammenhängen. Ja, geil. Wir müssen uns deswegen beeilen, weil um 9 kommt der Genealoge. Genealoge, ist das nicht der so die Stammbäume und so? Nein, Quatsch. Das wäre aber cool. Nein, also tatsächlich in Bamberg entsteht in der Zeit die bambergische Halsgerichtsordnung. Hals wegen Halsabschneiden. Kürzer machen. Und die kaiserliche Constitutio Criminalis Carolina, also die Carolina, ist auch so ein sehr bekanntes Rechtsdokument, das da in der Zeit, also ist schon ein paar Jahre vorher, wird es irgendwie 1532, glaube ich, schon verfasst, aber es dauert ja alles immer ein bisschen, ne, bis das dann etabliert wird und so weiter. Also, und diese Schriften, die führen jetzt wirklich erstmals standardisierte Gerichtsprozesse ein. Also die schreiben vor, wann und wie befragt werden darf, ja, zum Beispiel in Fällen von vermuteter Hexerei oder Wegelagerei. Ja. Aber wir sind immer noch da, dass sowas wie Hexerei noch verfolgt wird. Ja, ja, klar. Volle Knecke. Und sie legen auch fest, dass der Scharfrichter für die Hinrichtung billiger Leute ein kleines festes Grundgehalt bekommt, also so eine Standard-Hinrichtung, ne? Aber für komplizierte Dinge wie Vierteilen zum Beispiel gibt's dann einen Bonus. Geil. Und die Carolina legt auch die Immunität der Scharfrichter bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten fest, auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Das ist zwar etwas, das wird dann in Verfahren immer nochmal explizit gesagt, ja, also der Scharfrichter. Aber ich kann sagen, das hatten wir doch schon mal, dass wenn einer zum Beispiel eine Hinrichtung nicht sauber hingekriegt hat, dass er selber dann wieder dann glauben ist musste. Ist dann schon trotzdem noch so, aber grundsätzlich wird er erst einmal in Schutz genommen, ja, auch vor dem Gericht, ja, und vor Gott und überhaupt. Ja. Und es ist auch so, dass dann wirklich Scharfrichter, die offensichtlich krumme Geschäfte machen, dass die irgendwann halt auch aus dem Amt. Stimmt, da gehen, ne? So gerade aus religiöser Sicht ist es ja höchst fraglich, wenn du sagst, ja, du bringst da jemand um. Ja, da war ja Auftrag vom König so ungefähr oder von der Regentschaft. Aber, ja, kann ja nichts, ja, aber vor Gott sozusagen sind alle gleich, muss trotzdem verantworten. Aber wie übe ich denn Vierteilen? Und das ist meine vollkommen ernste Frage. Ist es was, also wenn du bestraft wirst, wenn du es nicht richtig machst, du musst ja irgendwann zum ersten Mal jemanden vierteilen. Das ist gar keine blöde Frage. Nein, das ist eine ernsthafte Frage. Ja. Übe ich das vorher mit Schweinen? Also vielleicht fängst du auch mit zwei Teilen an und machst dann mit drei Teilen und dann erst viel, weiß ich nicht. Also das würde mich... Ich glaube, Schwein ist ganz schön teuer. Ich glaube tatsächlich, dass eher so ein Leichnam oder sowas... Also ich kann dir sagen, dass das Köpfen zum Beispiel, gerade im Fall von unserem Franz, wird an einem Hund geübt. Da haben sie ja schon vom Anfang zu. Der Hund vom Anfang. Nee, aber also wie man vierteilen, ich weiß nicht, ob man das wirklich glaubt, dass das, da wird dir wahrscheinlich einmal theoretisch von deinen Henkerkumpeln erklärt, wie man das macht und worauf du zu achten hast und dann musst du halt hoffen, dass es funktioniert. Ja, aber worauf hast du denn zu achten? Also das würde mich wahnsinnig jetzt werden. Dass am Ende vier Teile rauskommen. Darauf musst du achten. Gibt es dann so B-Note? Weiß nicht, gleichmäßig. Da stehen dann so Richter daneben und halten so ein Schild hoch. Aber noch mit römischen Lettern, weil oh, ich habe nicht hingeguckt. Können wir noch mal von Anfang? Oh. Hat jemand Tesa? Hat jemand Tesa? Ich darf heute schön übrigens ins Mikro rülpsen. Mir wurde nämlich vorhin gesagt, dass ich immer so ins Mikro rülpse und deswegen ist ganz blöd, dass die Vimo nicht funktioniert. Ja, das heißt, ich lasse das alles drin. Ist euch eigentlich bewusst, und mir wurde das auch nur aus zweiter Hand zugetragen, dass der Vorteil von Fassbier ist, dass es weniger Kohlensäure hat. Das soll ein Vorteil von Ich habe einfach keine Ahnung. Also das ist anscheinend bei der Höhle des Löwen hat jemand ein Produkt gepitcht, was quasi die Kohlensäure aus Flaschenbier raus. Ich nenne es nimmt. Löffel und rühre einmal um. Der Darbenader. Ja, also wirklich, ernsthaft. So, ja, aber du hast doch extra dann, du machst doch da extra wieder Leben rein mit Also scheinbar CO2 ist es so, dass in einem Flaschenbier wird halt künstlich Kohlensäure hinzugefügt, damit es halt auch möglichst... Ja, aber das wird ja beim Fasszapfen auch. Du hast ja extra nochmal eine Zufuhr an genau, CO2. Aber nicht in dem Ausmaß. Ich habe neulich auch so ein seltsames Produkt gesehen, das hatten sie bei, was ist es, Sorted Food, das ist auch so ein Foodie-Kochkanal, da hatten sie auch irgendeinen komischen Aufsatz, den sie dann auf die Kanne, also auf die Dose oder auf die Flasche, ich weiß gar nicht mehr, draufsteckst, dass es dann ist, so oh, wie im Pub ausgeschenkt. Ich habe auch gedacht, so, keine Ahnung. Na, das ist ja auch das Schöne an, tatsächlich bin ich ein großer Fan von Guinness aus der Dose, weil das wird unter Druck abgefüllt mit so einer kleinen Plastikkugel drin, die auch CO2, glaube ich, oder Schwefel oder was da genau drin ist. Schwefel? Nein, ja, irgendwie, irgendwas ist da drin, ja. Was halt dann wirklich beim Ausgießen dazu führt, dass es wie aus dem Fass rauskommt. Naja. Das ist phänomenal. Ja. Und aus der Flasche kannst du es nicht trinken. Das ist wirklich, es geht gar nicht. Aber ich will Ginger Ale haben. Ich finde zuckerfreies Ginger Ale in jedem Supermarkt. Ich finde es auch sehr schön, dass du jetzt von vier Teilen auf Darbes Bier gekommen bist, weil es ist ungefähr gleich schlimm. So. Naja, also Darbes Bier ist schon schlimmer. Ja, Darbes Bier ausgeschenkt, lasst ihn uns vier teilen. Gab's. Also es gab ja in Nürnberg gab es ja auch so ein, ich weiß gar nicht, oder war das in Rotenburg aus dem Foltermuseum, weiß ich gar nicht mehr. Da gab es ja so diesen Käfig für Bäcker. Getaucht wird. Wo Bäcker getaucht werden, wenn sie zu kleine Brötchen backen und dann werden sie gegengewogen mit ihren eigenen Brötchen. Ja, da muss ich ein Ding trinken. Ich hatte ein wunderbar herrlich schräges Hörspiel geschickt bekommen von einem Freund. Grüß gehen raus. Aus der Stadt Nürnberg, das war irgendwie zu einem Jubiläum der Stadt Nürnberg. Das anfängt mit so Rasselgeräuschen und dann kommt ein Ihr habt ja gewiss gar keine Angst. Seid's gewiss Nürnberger. Und es ist so ein Nürnberger Geist erzählt mit Hilfe einer Zeitmaschine, die er besitzt. Also ein Geist braucht auch noch eine Zeitmaschine. Klar. Dann so Stationen, die wichtig waren in der Historie der Stadt Nürnberg. Und da kommt auch ein Bäckersgesell vor oder ein Bäckersgesell mit seinem Meister und dem Hund Wurstel. Weil der stellt ja nämlich irgendwie fest, dass unter der Stadt dann ein Verrat stattfindet und hast du nicht gesehen. Herrlich schräg, total trashig, wie ihr diese Kassette findet. Hört euch das mal an. Es ist ganz famos. Wo sollte man die finden? Bei dir in der Wohnung? Auf dem Flohmarkt. Ach so. Und wie heißt's? Muss ich nachgucken. Ja, wie soll ich sie dann finden? Ja, du wirst irgendwie Nürnberg Stadtjubiläum. Ist mal ganz ehrlich. Es gibt da einfach nicht viele, ganz ehrlich. Naja. Es wäre so geil, wenn du jetzt einfach eine heilige Aufgabe hättest, wenn du deines Lebens. Ja. So. Ich kann sie ja mal ausleihen. Also all diese rechtlichen Entwicklungen und Veränderungen tragen jetzt mehr oder weniger dazu bei, dass der Henker auch besser gestellt wird, als es noch ein paar Jahre vorher war. Und dass ihnen die Arbeit auch nicht so schnell ausgeht. Die Zahl der Hinrichtungen schnellt regelrecht in die Höhe, oft um 100% und mehr. Wobei Nürnberg mit 9 Hinrichtungen pro Jahr bei 40.000 Einwohnern eh schon vergleichsweise viele Leute hinrichtet. 9? Also man denkt immer, das ist so wahnsinnig viel, aber 9 im Jahr ist jetzt nicht mal einmal im Monat. Aber es sind auch nur 40.000 Leute, also es ist ein Bruchteil von dem, was wir heute haben, kennt man ja quasi alle. Ja, also das sind 9 Leute, fallen dann schon auf. Schon krass, wenn man überlegt einfach, wie klein die Städte damals waren und wie groß sie heute sind. Ein Grund für die Eskalation, also dafür, dass mehr Leute hingerichtet werden, ist, weil oft sehr streng eben vorgeschrieben wird, was bei Wiederholungstätern zu tun ist. So, ne? Also früher war ein Dieb zum Beispiel, wird im ersten Moment früher eigentlich irgendwie ausgepeitscht und irgendwie vielleicht noch aus der Stadt verbannt. Ja, und dann halt irgendwie mehrmals und dann geht er halt irgendwie woanders hin und macht er weiter. Aber jetzt mit der neuen Gesetzgebung ist es so, dass ganz klar gesagt ist, okay, erstes Vergehen peitschen, zweites Verbannung und wenn er dann wieder kommt, dann wird er halt hingerichtet. Egal, wie furzklein das Verbrechen ist. Im Grunde egal, was der jetzt, ob der jetzt irgendwie die Unterbuchs vor seinem Nachbarn klaut oder ob der die Bank oder Kaugummi in die Innenstadt reingespuckt hat. Also so, Law and Order. So ungefähr. Öffentliches Urinieren übrigens höchst verboten. Echt? Gibt's habe ich geköpft für öffentliches Urinieren? Nee, gibt es eine sehr saftige Geldstrafe. Okay. Deswegen braucht man den Pisspaten. Habe ich dann, glaube ich, noch hier irgendwo. Aber in Nürnberg musst mal, wenn du wirklich mal in Nürnberg unterwegs bist und dringend aufs Klo musst, ist gar nicht so einfach. Nee, und ganz ehrlich, jetzt hat unser eins ja irgendwie eine intakte Blase. Speak for yourself. Ja, nein. Nein, Komm du mal in unser Alter. Ja, wird schwer, es einzuholen. Aber wenn ich ja Zeitmaschinen hätte als Geist, wäre es möglich. Aber Leute mit einer Behinderung oder ähnliches, die irgendwie eine Toilette regelmäßig brauchen, das ist ja furchtbar. Also ich finde es schon als Normalo in Nürnberg echt doof, ehrlich gesagt. Ja, und ich weiß gar nicht, ob es in anderen Städten irgendwie so viel anders und besser ist, aber irgendwie Nürnberg fällt mir auch, oder ist mir in der Vergangenheit oft als, das ist ziemlich doof da. Ich meine, den einzigen Vorteil, den du hast im Moment in Nürnberg, es wird so viel gebaut, dass überall Dixi-Toiletten rumstehen. Die benutze ich ehrlich gesagt teilweise auch einfach frech. Aber es ist echt. Welche Stadt war das? War Berlin mit diesen, die da diese ganzen Pinkelhäuschen da irgendwie gebaut haben und die voll gefeiert haben, wo du jetzt dann so schön in der Innenstadt stehst? Sag mir ja nichts. Das haben wir doch auch hier schon mal besprochen. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, einfach mal zurückspulen und die Stelle raussuchen. Vielen Dank. So, Nürnberg versucht es auch mit moderneren Bestrafungen, was ich auch sehr spannend finde. Die Stadt vermietet zeitweise sogar Sklaven nach Genua an Galeerenbesitzer. Also ist mal so. Wow. Als Programm, ne? So, und es ist so ein Gefangenenaustauschprogramm quasi. Gott. Also es wird aber nach einiger Zeit wieder abgebrochen, das Experiment, war wohl scheinbar nicht so gangbar. Von langer Inhaftierung halten die Gerichte übrigens nichts. Warum? Lieber Kosten, gleich vierteilen. Ja, Kosten und Kosten wahrscheinlich, ne? Man glaubt auch nicht an Rehabilitierung, also da ist man noch weit entfernt und jetzt kommt, die meisten Städte halten es für zu grausam, Menschen länger einzusperren. Lieber gleich erlösen. Also lieber Daumen schrauben, lieber. Ja, naja, gut, ist die Frage, unter welchen Bedingungen du gehalten wirst, einerseits. Ja, aber es. Und auf der anderen Seite ist es, aber wie du sagst, das ist aber halt einfach das Problem schlechthin, wenn halt Leute auch heute sagen sollen, die Leute müssen mal einsperren und wegsperren und nix. Das ist halt einfach langfristig bei den meisten Sachen nicht die Lösung. Du musst den Leuten Perspektiven die haben das anbieten damals und was nicht, machen. Die haben das nicht durchdrungen in der Form. Nee. Also die haben einfach nicht daran geglaubt, dass jemand, der einmal böse ist, wieder auf dem richtigen Weg finden kann. Punkt 1. Das ist ja das Problem sozusagen, das hast du ja bis heute teilweise. Und Punkt 2, die Gefängnisse, die waren halt nass und kalt und voller Ratten und die Leute sind halt dann an irgendwelchen Krankheiten verreckt. Ja, aber in so einem Umfeld, wenn du da wieder rauskommst, da hast du ja auch keine Läuterung im Sinne, also da hast du vielleicht so eine Abschreckung, so einen, der will ich nicht mehr rein, aber du hast ja kein, alles klar, ich habe hier eine andere Perspektive, ich habe jetzt irgendwas in meinem Leben, dass ich anders machen kann. Und ich, das ist doch eigentlich auch alle, die rehabilitiert sind, also die einen Gefängnisaufenthalt machen und drüber reden, die sagen halt eigentlich alle durch die Bank, man mag mich eines Besseren belehren, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass du also auch im Knast was zu tun hast, was Konstruktives und dass du irgendwie eine Perspektive hast, weil wenn du die Leute halt einfach nur stumpfsinnig wegsperrst, werden die ja eher noch aggressiver, weil hast nichts zu tun, dann irgendwie interne Strukturen bauen sich auf und schlimm eigentlich. Jo. 1563 bewirbt sich Heinrich um eine Anstellung in Nürnberg und ist so gleichzusetzen mit der Scharfrichter Champions League, ne? Also, der kommt schon aus Bamberg, das ist schon was, ja, aber Nürnberg ist nochmal Der ist da schon öfter als ausgeliehener Henker quasi eingesprungen. Also wenn mal irgendwie hinter eine, ich weiß nicht, im Urlaub war oder. Also, hat er einen guten Eindruck hinterlassen? Ja, hat er schon ganz gute Arbeit gemacht. Und als die Stelle dann im Jahr 1565 frei wird, bewirbt er sich dann nochmal. Abwesenheitsnotiz. Aber der Posten geht an einen gewissen Linhard Lippert aus Ansbach. Der hatte einfach die bessere Alliteration. Ja, das stimmt. Und da ändert Heinrich jetzt auch die Strategie. Nennt sich ja ab sofort. Nee, aber er verkuppelt seine Tochter Kunigunda mit dem Linhard. Richtig von Bamberg inspiriert hin mit der Kunigunde. Was? Zu dem Bamberg. Nee, die liegt ist doch ruhig. Da, die Kunigunde. Okay, Bamberg. Ich bin jetzt so auf hat er Insiderwissen. Also König Nack verkuppelt die mit dem Linhard, der dann schon ein Jahr, nachdem er da in Nürnberg anfängt, dann die Stadt um Erlaubnis bittet, die zu heiraten. Die Stadt sagt, nö, du bist in Ansbach noch verheiratet. Oh, nettes kleines Detail. Aber so 3 Jahre später sagen die dann doch, ja okay, also wahrscheinlich ist die Frau in Ansbach. What happens dann, in Ansbach, stays in Ansbach. Ich nehme an, die ist dann gestorben vielleicht, ja, oder zumindest verschwunden. Oh Gott, ey. Und dieser Linhard, der ist jetzt nicht der gewissenhafteste und integerste Henker, den man sich so vorstellen kann. Der ja, braucht, obwohl, wenn er heiraten will in einer anderen Stadt, obwohl er verheiratet ist. Der braucht schon auch mal 3 Schläge für eine Enthauptung, was oft sehr heftige Reaktionen im Publikum hervorruft. Oh. Im Sinne von Kotzen? Nee, schlimmer. Missgunst. Ja, Steine können schon mal Steine fliegen. Mhm. Also, habt ihr mitbekommen die Tage, was der Cem Özdemir mir gemacht hat? Ich habe echt gedacht, ich spinne. Den Tweet, den du aber da geschickt hast, der ich habe so gelacht. Die CDU hat mal wieder all male sich versammelt. Und das war, also die haben ein Foto vertwittert, das war sowas wie, ich weiß nicht mehr, was es war, aber sowas wie so an unser Expertenteam und es waren halt nur Typen drauf. Halt wieder so richtig schön Klischee, ja, ja. Alte weiße Männer. Ja, ja. Und dann hat der Cem Özdemir das retweetet und hat quasi ein animated GIF von Das Leben des Brian. Ja. Ist Weibsvolk anwesend? Nein. Und ich habe auch gedacht, erklär mal einen Humor. Das finde ich sehr sympathisch. Nürnberg. Ja. Nicht? Nein. Der Linhard ist doch auf dem Job. Hast du mir nicht zugehört? Der Mann mit der Alliteration. Ah, der hat jetzt Kunigunda also, verkuppelt. Ja, seine eigene Tochter. Dieser Linhard, der ist jetzt nicht der beste Henker, aber die Stadt will es jetzt auch nicht jede Woche einen neuen Henker anstellen. Also die sind sehr daran interessiert, da ein bisschen Beständigkeit zu haben. Und die Zeiten, wo der Henker selber getötet wurde, wenn er naja, die Stadt also, hingeht, sind ein bisschen vorbei. Tatsächlich, aus. In den meisten Städten sind 3 Schläge bei einer Enthauptung okay. Ab klar zu grenzwertig. So wie beim Bierenstich. Ab 4 bist du drei ist okay. Ab 4 bist du vogelwild. Also dann beschützt dich. Wird dann auch wegen peinlich. Wie bei dem Bürgermeister dann auf dem Land. Spritz überall. Beim Bieranstich, ja. Dann, oh Gott, ey. Dann Obkaut ist. Ja, dann beschützt sich auch keiner mehr. Aber kommen wir dann vielleicht auch noch zu. Also die Stadt verspricht ihn tatsächlich vor den Racheakten des Pöbels zu beschützen. Ja? Also sie hält zu ihm, obwohl er eigentlich eine Pfeife ist. Ich wollte gerade sagen, ja, gute Durchsetzbarkeit, wenn die Steine fliegen. So, das war jetzt die Vorgeschichte. Jetzt kommen wir zu Franz. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Zeit mitgebracht. Ja. Über Franzens Kindheit wissen wir jetzt nicht die Welt, außer das, was ich euch jetzt über den Vater schon so erzählt habe. So ein paar Dinge können wir uns grob erschließen. Also seine Mutter verstirbt im Laufe der ersten 6 Lebensjahre irgendwann. Er hat eine Schwester, die Kunigunda, von der hat man es ja gerade schon. Das ist die einzige, glaube ich, die das Erwachsenenalter auch erreichen wird. Er wird logischerweise reformatorisch erzogen. Er geht in eine Schule. Ui. Was jetzt nicht ganz klar ist, aber er kann halbwegs solide lesen und schreiben. Also es liegt sehr nahe, dass er eine Schule besucht hat. Sagen wir es mal so. Also ja, wahrscheinlich war er irgendwie auf einer Schule. Also rechtlich wäre ihm das erlaubt gewesen. Aber meistens beschweren sich halt irgendwie die Eltern der anderen Kinder, ne, bei solchen Dingen. Mhm. Also das ist nicht ganz sicher. Aber er hat auf jeden Fall lesen und schreiben gelernt. Aber ein bisschen wie ein Handwerker. Also so wie er redet, ohne Satzzeichen und so. Ne, jetzt nicht... Keine höhere Schule. V und F. Bisschen willkürlicher. So in der Art, ja. Mhm. Aber man konnte es verstehen. Der Vater heiratet 1560 ein zweites Mal. Anna Blechschmidt aus Bayreuth. Die Mutter ist verstorben gewesen, von daher. Genau. Eine Frau aus nach Ansbach. Eine Frau aus einer Henkersfamilie. Logisch eigentlich. Die Stiefmutter ist wahrscheinlich, und da stimmt jetzt auch das Bild, das so die Grimm-Brüder uns eingepflanzt haben, nicht. Also die ist wahrscheinlich sehr treusorgend und liebevoll. ich weiß nicht genau, warum oder wo der Autor des Buches, das ich gelesen habe, das her hat, diese Information. Hatte das Gefühl, das nochmal betonen zu müssen. Aber es stand da explizit drin. Und was gibt es bei einer Henker-Familie am Geburtstag als Geschenk? Das ist gar keine Fangfrage, sondern einfach nur so ein... Ja, ich habe jetzt was möglichst Nettes, aber was Besseres als einen Kuchen, den man dann vierteilt, ist mir jetzt auch nicht eingefallen. Blöd genug. Herrlich. Also wahrscheinlich mit 12 Jahren beginnt Franz die Ausbildung im Handwerk seines Vaters. Klar, ehrbarer Beruf wäre... 12? Ja. Okay. Mein Papa hat gestern mit auf die Arbeit. Okay. Wäre theoretisch erlaubt, aber es hätte ihn halt auch niemand genommen. Und bei Henkern findet der Unterricht überwiegend zu Hause statt, irgendwie auch logisch. Und wahrscheinlich wird er erstmal mit den einfachen Dingen betraut. Ne? Also lernen, wie man fürs Hängen die Leiter aufstellt. Kinderköpfen. Lernen, wie man widerspenstige Verurteilte fesselt. Lernen, wie man eine Tortur in die Länge zieht oder beschleunigt, je nachdem, was man halt gerade haben will. Zur Ausbildung gehört auch das Versorgen von Wunden. Denn gerade bei der Folter geht es ja darum, die Leute möglichst lange fit zu halten, sodass die vielleicht nochmal gefoltert werden können. Willst du nicht, dass die ausbluten? Dass die dann für ihre Hinrichtung halbwegs beieinander sind. Was da aussehen. Und tatsächlich so als Heiler verdienen die Schmidts einiges an Geld nebenher. Der Vater wie dann später auch der Sohn. Das Wichtigste, das Franz in den Jahren aber lernt, ist neben Menschenkenntnis vielleicht die Bedeutung von Ehre. Und so dieses Unrecht, das ihnen widerfahren ist, so das liegt wie eine Erbschuld auf ihm. Ne? Und das ist beim Vater ist das ein immer währendes Thema irgendwie. Und es ist für ihn ist es enorm wichtig, dass er sich nichts weiter zu Schulden kommen lässt. Mhm. Also dass er nicht noch ehrloser wird, als er schon ist quasi. Und dass er in diesem Stand, den er hat, so möglichst viel von seiner Ehre behält, die er halt, was er halt beeinflussen kann. Ne? Also dieser Punkt, den er beeinflussen kann, da will er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und vielleicht so, das ist der Traum oder der ultimative, ja, ist ein Traum, ja, dass er irgendwie aus dieser Sache rauskommt, irgendwie in einen ehrbaren Beruf irgendwann mal wechseln kann, im Stand aufzusteigen, irgendwas, ne? Also irgendwie wieder dieses Unglück, das über der Familie lastet, rückgängig zu machen. Deshalb ist er sehr gehorsam, ehrlich, diskret. Das sind so die niedergeschriebenen Tugenden, die auch ein Scharfrichter haben muss. Da sind wir jetzt schon so weit, ne? Dass wir jetzt aus diesem, das sind die finstersten Gestalten, Hauptsache es macht irgendwer. Hinzu mit diesen ganzen Rechtsreformen sind städtische Angestellte, die müssen jetzt irgendwie ein gewisses Image haben. Ja, also da muss darauf achten, was das für welche sind. Da sind wir jetzt schon. Und Franz hat es alles. Ne? Also vielleicht noch nicht, als er mit 12 das erste Mal dann einen Hund köpft, aber ja, Schwertführung ist tatsächlich für den Job immens wichtig für die Ehre. Aber das ist, man hat ja immer bei Köpfen immer die Guillotine im Kopf. Ja, aber nein. Ja, genau. So, wenn ich den Satz und da hackt sie ja auch nicht dreimal nach. Das ist ja genau der Punkt. Das ist geil, wenn man unterbrochen wird, während man sagt, wenn ich den Satz zu Ende sagen will. Ja, ich kenne das. Ja. Ich kenne das Gefühl. Also machst du da was falsch beim Köpfen, dann bist du halt ganz schnell auch unten durch. Ne? Also das ist wirklich auch ein Handwerk, das du lernen musst. So ein Richtschwert ist 1 Meter lang, 3,5 Kilo schwer. Boah. Reichlich verziert und ist auch interessant, das Schwert ist eigentlich ja ein Symbol von Macht und Ehre. So, ne? Ein Henker würde nie einen Beil benutzen, das ist was für Waldarbeiter, für Söldner, aber ein Henker ist eher, fühlt sich eher zumindest wie ein Ritter auch zu diesem ehrbaren Stahl verpflichtet, ja, also dieses. Naja, und es ist ja auch Erding, ja. Ja, und wie du ja vorhin gesagt hast, es ist ja eigentlich nur ein Ausführen von der Macht der Regenten. Ja. Und die wollen ja eine gewisse Repräsentanz haben. Und ist auch wichtig und interessant in dem Ganzen, nur wer mit einem Schwert hingerichtet wird, darf auf einem christlichen Friedhof bestattet werden. Also jemand, der jetzt irgendwie geviertelt wird zum Beispiel, der kann auf 4 Friedhofen beerdigt werden, aber nicht auf christlichen. Die Henker bedienen sich so einem, ja, du hattest noch eine Frage. Also ich meine, wenn ein Christ geviertelt wird, dann wird er irgendwo verscharrt. Also irgendwo. Dann, ja, das ist ja, also da ist auch, deswegen kommt die Pest dann auch irgendwann. Ja, oft werden die auch dann noch verbrannt oder so. Ja, bei der Pest ist ja, das sind jetzt Leute, die nicht hingerichtet werden. Ne? Die nein, ich will halt damit irgendwo, nur sagen, das ist aber, ja auch unhygienisch dann. Ja, aber die werden oft dann da, wo auch der Galgen steht oder so, werden die dann irgendwie verbuddelt oder verscharrt oder manchmal verbrannt auch. Also unterschiedlich. Henker bedienen sich auch so ein bisschen ihrer eigenen Sprache. Klar, wenn die so ne in ihrem eigenen sozialen Ökosystem leben, dann haben die auch übrigens so eigene Sprache, das Rotwelsch. Haben die einen Hanky-Code? Nein, ich hoffe nicht. Das ist aber entlehnt aus der Gossensprache, wo der Henker eigentlich ja früher auch immer herkam. Der war ja so ganz, oder er ist ja immer noch ganz nah so an der Gosse. Also da gibt es dann so Worte wie Dillen, das bedeutet Köpfen, oder einen feinen Knoten machen, das bedeutet, naja, einen feinen Knoten machen halt, ne? Also es gibt dann so ganz viele so Begriffe aber für verschiedenste Dinge. Diese Klischees, dass es so Landstreiche-Symbole gibt, aber dann gibt es so Henkersymbole, so ein, da gibt es eine Frau, die könnte man gut hängen, so ein Symbol. Mit einem schönen Hals. Ja, ja, so ein Symbol am Gartenzaun und Leute so, Achtung, Henkersymbole. Wenn bei der Enthauptung einer Pfusch, dann ist er ein Kasperer oder ein Dalcher oder ein Knusperer. Und das Knusperer. Ist noch, doch ein Knusperer. Und das ist noch halbwegs lieb gemeint. Böse werden die Begriffe dann eher, wenn sie von außen benutzt werden. Ja, da gibt es Dutzende Spitznamen von Henker. So ja. Knüpf auf, Krawattenmacher, kurz ab, Meister AUW, finde ich auch irgendwie schön. Meister AUW. Fleischmann, Abkürzer oder auch Hans, was ich irgendwie verstörend finde. Hans, einfach nur Hans. Einfach nur Hans. Gott, ey. Als Franz jetzt so off-age kommt, ja, also so volljährig wird, da was zu der damaligen Zeit in welchem Alter erfolgt? Naja, schon halt so dann, wenn er jetzt seine Ausbildung quasi sich dem Ende entgegenneigt, ja. Sind die Henker jetzt schon insgesamt ein bisschen besser gestellt und die Ansprüche an einen Henker steigen damit auch, also ans Handwerk quasi, also vielerorts. Die Leute wollen jetzt auch immer ein schönes Gedicht noch aufgesagt haben. Vielerorts braucht es auch wirklich einen guten Lebenslauf und auch Fürsprecher und so, ne? Also wenn du in der Stadt wie Nürnberg, die nehmen nicht jeden, ne? Dann nimmst nicht den nächstbesten Halsabschneider, Krawattenmacher, Aufknüpfer. Hans. Um Meister zu werden in seinem Handwerk, muss Franz dann im Frühjahr 1573 auf Wanderschaft auch gehen, ne? Also und dann auch eine Gesellenprobe ablegen. Das ist auch, machst du zum Beispiel als dein Meisterstück. Da habe ich den Kenk, der hat einen breiten Hals gehabt. Guck ja. mal, wie gut es funktioniert. Guck hat. Guck mal, wie schön der baumelt. So. Gott, ey. Oder ein Hund und sein Herrchen gleichzeitig geköpft. Also später im Preußen des 18. Jahrhunderts müssen Henker tatsächlich eine schriftliche und praktische Prüfung ablegen. Ja, sowas von wie Köpfen. Foltern, rechts vor links. Foltern ohne Knochenbrüche, hätte ich jetzt vorgeschlagen mal. Oder Verbrennen von Körpern. Sodass wirklich nochmal gute VHS-Kurse, oder? Sodass Asche nur noch zurückbleibt. Und Werkzeug benutzen halt. Ne, solche Dinge, ja. Könnte man mal in der VHS mal so einen Schnupperkurs vielleicht. Am 5. Juli 1573 ist es soweit, dass er dann praktisch abgeprüft wird. Und allein schon die Tatsache, dass er sich später noch an dieses Datum erinnert, zeigt, dass das ein sehr wichtiger Tag in seinem Leben auch war, ne? Also er reist dann mit seinem Vater die 2 Tagesetappen nach Steinach, so 60 Kilometer nördlich von Bamberg, nordwestlich von Bamberg. Und da führt er dann einen verurteilten Dieb, Linhard Russ, hieß der, zum Galgen. Und Hängen ist jetzt unter Henkern ja nicht so die angesehenste Methode, weil es ja kein großes Ding ist. Ne? Ist es eigentlich so ein Erstickenhängen oder ein Fallen- und Genickbrechenhängen? Ja, ersteres. Es geht halt in der Regel auch wenig schief beim Hängen. Von daher ist es für die Gesellenprobe jetzt gar nicht so schlecht. Also wir sind. Und ich wollte gerade sagen, bei der Art von Hängen willst du ja, dass die Person lang. Wir sind von der Falltür. Ach, grausam. Von der Falltür noch etwas entfernt. Aber zum Hängen habe ich gleich auch noch 1-2 Details. Ist das was, was wirklich erst später kam mit der Falltür? Okay. Die Details sind jetzt nicht überliefert, aber nachdem der gehängt wurde, kassiert Franz dann auf dem Rabenstein, heißt es glaube ich, dieser Platz, dieses Podest, wo die gehängt werden, da kassiert er von seinem Vater dann noch so links, rechts 3 Schläge ins Gesicht, ja, und dann verkündet er stolz, der junge Mann hat sein Gesellenstück ohne Fehl geschickt verrichtet. Aber, also ist es mit dem Abwatschen, ist es, gehört es dazu? Kennst du das nicht bei so Ortsburschen und Burschenschaften und so, wenn einer irgendwie ein Amt kriegt, dann muss der irgendwie ein Bier ächzen und kriegt eine Ohrfeige von seinem Vorgänger. Kennst du das nicht? Nee. Nee, das ist ein Ding. Ah ja. Hast du das auch irgendwann mal gekriegt? Ich hatte nie ein Amt bei sowas. Aber was ich euch fragen wollte, weil wir jetzt gerade von diesem punktuellen einen Prüfungssituation habt ihr so ein, aus eurem Studium oder irgendwo sonst im Leben, so ein Moment, wo ihr sagt, oh, das war krass, so eine Prüfung. Infotechnik beim Eis. An einen Punkt zulief. Alles auf einen Punkt zulief. Also auf einen Punkt zulief. Nein. Hab ich da. Oder was vor euch? Schon allein, dass Prüfung so über einen längeren Zeitraum irgendwie so, eigentlich hatte ich das Gefühl gar nicht. Mhm. Wir haben jetzt alle nichts studiert, was so die eine große Prüfung hat oder sowas. Ne? So, ja, ja. So ein bisschen in die Staatsexamen meinst oder du? Oder sowas, ja. Ja. Nein, sowas. Mein mündliches Abitur in Biologie war am Nachmittag. Daran erinnere ich mich, weil das ja Biologie. Das war nervenaufreibend. Das war sehr nervenaufreibend. In Biologie. Schön. Naja, weil es am Abend war. Man muss sich den ganzen Tag dazu Gedanken machen konnte. So. Okay. Meins war sehr kunstvoll. Ich will das morgens weglassen. Hast du in Kunst? Echt? Es erschien mir als nicht arbeitsreich, als arbeitsarm. Aber ich musste dann doch ein bisschen was lernen, habe aber da nicht so super abgeschnitten. Komisch. Und bei dir diese Prüfung, von der du erwähnt hast, war die einfach, war das so eine Aussortierprüfung und deswegen so? Naja, das ist halt so ein Medienstudiengang und dann musst du in Infotechnik, da ging es halt dann also Informationstechnik, genau, wo du wirklich Signalübertragung und dergleichen. Ja. So. Kodierverfahren, AM, FM. Vergleichsweise komplex, aber jetzt natürlich auch nichts, was jetzt irgendwie. Also es wird bei uns wahrscheinlich so ein bisschen wie Algodat oder sowas, so diese Basisprüfung, wo gefühlt von allem Büschen, was drin kommt, einen großen Umfang hat und doch etliches an Leuten aussortiert. Es ist wie wenn du Mediengestalter lernst und dann musst BWL eine Prüfung schreiben. So. Ah, ja. Irgendwas, ja, was halt weit weg von dem ist, was du eigentlich, wofür du dich eigentlich eingeschrieben hast, aber was halt irgendwie dazu gehört. BWL gab es auch, das habe ich auch, das fand ich auch nicht gut. Das fand ich nicht gut. Das fand ich nicht gut. Also, er hat das gut gemacht. Er kriegt später eine offizielle Gesellenurkunde und das ist dann auch so der Beginn, wo er dann anfängt, auf Wanderschaft zu gehen. Und die hängt da schön an die Wand. Anhand von Tagebuchaufzeichnungen können wir ahnen, dass er in dem Moment aber jetzt nicht nur Stolz verspürte, sondern auch schon jetzt so ein bisschen innerlich zerrissen ist. Ne? Naja, also, jetzt bist du richtig drin in der Suppe. Ne? Dieses grausame Handwerk, das macht was mit ihm. Ne? Das ihn tröstet der Gedanke, dass er das ja im Auftrag tut, also dass er für Ruhe und Recht sorgt und dass er nicht der ist, der jetzt sagt, hier aber muss gerichtet werden. Aber trotzdem macht er es halt. Aber er macht sich halt die Hände schmutzig, klar. Mhm. Und ja, er geht jetzt auf Wanderschaft. Die ersten 3 Jahre seiner Wanderschaft wird er sehr oft mit Hängen und Rädern betraut auch. Und schon in den 3 darauffolgenden Jahren kommt dann recht häufig das Schwert zum Einsatz. Was wie funktionieren denn Rädern? Gleich. Was zeigt, dass er da relativ schnell auch in dem beruflichen Ansehen steigt. Also das ist die hohe Kunst ist Köpfen quasi. Und die anderen Sachen, das ist halt. Das kann er jeder. Mhm. Rädern habe ich gleich noch genauer, weiß ich nicht genau wann, aber kommt. Ja, kommt doch dran, gleich. Ist okay. Also er hält das als Höhepunkt in seinem Tagebuch dann auch fest, das erste Richten, also das ist klar, in Bamberg. Ja, dann das erste Gericht mit dem Schwert hält er in seinem Tagebuch fest als besonders und dann auch das erste Richten in Nürnberg. Das ist für ihn auch ein besonderer Tag, also wo er dann mal auch aushelfen kann und in Nürnberg, weil Nürnberg halt wirklich der Narbe der Welt ist. Also da stimmt es, glaube ich, wirklich. Ja. In der Zeit, in der Gegend ist in Nürnberg quasi. Da spielt das Leben. Hängen im 18. Jahrhundert, also wird im 18. Jahrhundert halbwegs human. So im 16. Jahrhundert, wo wir gerade sind, ist es nicht human. Da ist nämlich noch keine Falltür. Da werden die. Wobei ich mit human und überhaupt Todesstrafe sehr vorsichtig wäre, aber ich weiß, was du meinst. Ja, finde ich, würde ich schon sagen. Ist schon ein Unterschied, ne? Ob du irgendwie schmerzfrei und. Ja, kurz, sagen wir humaner. Ja. Kann man sich natürlich drüber streiten, aber wenn du davon ausgehst, dass der Typ jetzt halt sterben muss, dann. Ist es unter Umständen human oder halt nicht human und hängen in der Zeit. Also er wird quasi von der Leiter schubsen und warten, bis der halt erstickt. Und oft dann hat der Henker dann so extra Handschuhe für. Oft, wenn er das abkürzen will, hängt er sich dann noch unten an die Beine. Aber das hat man doch tatsächlich, was ihr beide jetzt noch nie explizit gesagt habt, und das ist ja was ich auch spät in meinem Leben erst gelernt habe, das Hängen, das man so kennt, was ihr beide jetzt als human bezeichnet habt mit Falltür, da wird dir das Genick gebrochen. Genau. Du erstickst eigentlich nicht. So, weil das ist was, das muss man vielleicht mal kurz dazu sagen, weil ich bin mir sicher, das weiß nicht jeder. Ich wollte gerade sagen, ich hätte es aber andersrum gesagt, weil aus Westernfilmen und sowas, wo man sowas gesehen hat, das ist ja immer dieses. Also nicht das mit der Falltür. Naja, doch, da ist halt oft die Falltür, aber weil Film dramatischer ist, hängen die dann noch und zappeln. Aber ich wollte gerade sagen, ist ja auch die Frage, ne? Irgendwie ist es ja bei diesen Filmen auch nicht, dass da irgendwo öffentlich jemand. Also in der Regel sitzt da auch der Knoten dann so an der Seite, weil da, wo dann sich der Kopf dann quasi so weggebogen wird und damit das Genick bricht, wenn der hinten so sitzt, dann würde das nicht so diesen Hebel also dann, glaube ich, würde der eher sticken tendenziell, als sich das Genick brechen. Das meine ich zumindest mal in einem AD&D-Regelbuch gelesen zu haben. Nee, ich wollte sagen, es ist doch eher, dass bei diesen Western-Hinrichtungen sind es ja selten die gut organisierten öffentlichen Hinrichtungen, sondern eher so ein, dann knüpfen wir ihn jetzt hier schnell auf irgendwie. Und ich habe neulich die Mumie Teil 1 mal wieder gesehen mit Brendan Fraser und Rachel Weisz. Kann man den noch sehen, oder? Er ist absolut fantastisch noch zu sehen. Und da ist auch tatsächlich so, was ich vollkommen vergessen hatte, dass Brendan Fraser gehängt wird und während er quasi da hängt und so langsam erstickt, dann feilscht quasi Rachel Weisz mit dem ich glaube, es ist ein Türke, ich weiß es aber nicht, quasi um ihn, weil er ja weiß, wo es quasi zu dem. Also ich muss ja sagen, es ist ein Ägypter, logischerweise, weil wir sind in Ägypten. Ich habe Brendan Fraser lange Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, für irgendwie so einen aufgeblasenen Lackaffen gehalten, aber ich muss sagen, es ist ein fantastischer Typ. Der ist bei dem. Der kann super scharf kopfen. Der tritt ja auch mal, der hat zwei oder sogar mehrere Folgen bei Scrubs. Ja. Hat er mal so ein Dingsauftritt und er war in dem Podcast. Ist dir bewusst, was das Problem mit Brendan Fraser war, weshalb er quasi nicht mehr aufgetreten ist? Weil er ist tatsächlich sexuell belästigt worden. Also das ist ja auch was, was ja irgendwie ein Thema ist, was totgeschwiegen wird. Dass halt auch Männer quasi Opfer von sexueller Belästigung werden. Ja, er hat da quasi. Ich möchte das jetzt nicht so klingen lassen, ne, dass das so ist. Ja, auch wir Männer werden sexuell belästigt, aber es redet keiner drüber. Es ist in deutlich kleinerem Maße, aber es passiert. Ja. Es passiert. Und mit kleinerem Maße meine ich weniger häufige Anzahl an Fällen. Kleinere Anzahl an Fällen, nicht kleinere Maße. Das war unglücklich ausgedrückt. Die Leiche an so einem Galgen, wo wir gerade schon von Belästigung sind, die, klingt. Ja, aber oft wird die vorher dann auch von Schaulustigen halt auch irgendwie dann in Augenschein genommen, aber auch nochmal ein Foto damit gemacht. Auch mal wird da die Klamotten geklaut oder dann auch Körperteile. Was, Körperteile? Ja, die, also im. Dildos. Sagen wir hatten ja auch Dildos von unseren, teuer in der Zeit. Wir hatten ja auch von der Half-Hanged Mary, der bisschen die. Geschichten. Ich meine, dieser ganze Prozess des Hängens und der Henker und das Ganze, das ist ganz, ganz viel ja mit Aberglauben und Vorurteilen auch versehen. Ne? Und Tote und Leichen und so, das auch. Und nicht selten werden so erhängte Diebe zum Beispiel, da heißt es dann irgendwie, dass die Finger bringen dir Glück im, Glück, im, Glück, im Glücksspiel. Boah. Ja, fuck. Es ist so. Oder, okay. Oder die Haut kommt für irgendwelche Medizindinge in irgendwelche Tränke oder keine Ahnung. Mensch, ne? So ein Batscher, echt. Und Kleider, ganze Köpfe gehen auf dem Weg verloren. So, ja. Das, verloren ist das ein gutes Wort. Ist dafür. Einfach so. Die liebe Zeit. Ganze 7 Hinrichtungen schreibt Franz in den ersten 12 Berufsmonaten in seine Aufzeichnungen. Davon 3 Vierteilungen gegen Mehrfachmörder. Das ist schon sehr beachtlich. Also 7 in 12 Monaten ist jetzt eher wenig oder ja nicht wahnsinnig jetzt wenig. Sind wir bei 7 auf einem Streich. Aber 3 Vierteilungen in der Zeit, das ist ordentlich. 3/4. Klaus Renkhardt, der letzte Verurteilte aus Franzens erstem Berufsjahr, der wird mit mehr als nur 1-2 Zeilen in seinem Tagebuch dokumentiert. Und an dem Beispiel möchte ich jetzt das Rad kurz mit euch. Ja, ja. Meine Damen und Herren, das Rad. Anschneiden. Ich habe jetzt gedacht, du spielst aufs Glücksrad an, aber nee, das doch war nicht. Bei der Preis ist heiß. Da hatten noch die Kandidaten im Schluss ins Finale einen gigantischen, senkrecht aufgetretenen Rad gedreht. Also ich hätte vielleicht vorhin schon mal sagen sollen, aber ich wollte euch ja jetzt nicht spoilen und nicht verschrecken. Ich bin auch nicht so der Typ für Triggerwarnungen, aber die Folge heute ist vielleicht und gerade jetzt auch das mit dem Rad. Ich setze was vorne weg dran. Nein, bitte nicht. Jetzt kannst du was reinsetzen. Also, wenn der Verurteilte zum Instrument geführt wird, dann ist es Vorschrift, dass der Henker ihn auf dem Weg mit einer glühenden Eisenzange piesackt und Fleischstücke entnimmt. Der erfahrene Henker weiß, mehr als 4 solcher Entnahmen überlebt keiner. Ja? Aber der hackt ihm quasi auf dem Weg Zeug raus, so. Ja, mit der Zange. Also hacken, weniger hacken, mehr so Kneifen. Okay. Der Delinquent Klaus muss sich bis aufs Unterkleid ausziehen, dann wird er angepflockt, also er wird am Boden festgebunden. Unter jedem. Mit einer Kette oder? Nö, so an, also Holzpflöcke und halt ein Seil dran. Also nicht durch die Hand, sondern angebunden an diesen Pflöcken. Und unter jedem Knochen von den Extremitäten wird ein Stück Holz gelegt, damit die dann in der Folge jetzt dann gleich. Also das heißt, der liegt auf dem Bauch? Nee, auf dem Rücken. Auf dem Rücken. Mhm. Aber damit die jetzt dann gleich schneller brechen. Und dann lässt der Arme und Beine. Ja, ja. Okay. Dann lässt der Henker ein schweres Wagenrad, oft mit eiserner Kante, auf die Gliedmaßen runterfallen. Oh. Das ist dann sehr streng vorgeschrieben, je nach Tat, wie oft und so das passiert. Und es gibt also auch wenn es beim ersten Mal schon bricht, dann trotzdem noch 2. Ja, ja, du hast ja mehrere Arme, mehrere Beine und so, ne? Du hast ja da viele Stellen und das ist sehr, sehr genau geregelt. Und es gibt 2 Arten, die das Gericht an der Stelle aufrufen kann. Entweder von oben nach unten. Das ist insofern angenehmer, als dass ein Schlag mit dem schweren Wagenrad gegen den Kopf oder das Herz oft geht schon. Du bist schneller tot. Nee, du bist bewusstlos. Oder bewusstlos. Aber immerhin. Ja. Von unten nach oben kriegst du in der Regel mit, wie dir so alle Knochen jetzt dann brechen, so der Reihe nach. Das ist in der Regel nicht ganz so schön. Ja. Das ist ein bisschen brutaler. Und in der Regel finde ich auch schön, dass du das sagst. Das, manchmal ist schon schön. Das sind dann so 30 so Fallvorgänge, Schläge. 30. Ja, so 30. Und das ist aber nur der erste Akt. Der zweite Akt, und da haben wir es jetzt mit dem Flechten. Jetzt wird dann der wieder losgebunden und es ist ja jetzt nicht mehr so richtig, wie soll ich sagen, nicht mehr so formstabil. Aber Sekunde, ist sie jetzt nicht in jedem Fall ohnmächtig, weil wahrscheinlich in den allermeisten Fällen. Also man wünscht sie in den, allermeisten Fällen ist er nicht mehr bei Bewusstsein. Ja. Aber er ist ja jetzt nicht mehr so formstabil und damit kannst du ihn jetzt auf dieses Rad, das du gerade noch, nee, ist glaube ich ein anderes Rad, aber wirst du jetzt auf das Rad geflochten, also wirklich so durch die Speichen durch auf das Rad geflochten und dann je nach Urteil entweder. Aber Sekunde. Das heißt sozusagen, wenn ich mir jetzt ein Rad, so ein Wagenrad vorstelle von der Seite, wirst du seitlich drauf gemacht? Oder auf die, also liegt dein Rücken auf der Lauffläche auf? Nein. Oder auf der Rücken Seite? Ist auf dem Glücksrad. Du hast ein großes Wagenrad mit vielen Speichen und du stellst dir vor, dass so einmal drunter, einmal drüber dein Arm, so einmal drunter, einmal drüber. Okay. So. Wenn der Knochen nicht mehr dagegen halten, geht es ja halbwegs. Okay. Und dann wird er jetzt da so draufgeflochten. Okay. Und dann je nach Urteil wird er enthauptet oder erdrosselt. Und dann kann er noch. Drosseln dann noch? Sehr aus. Dann kann er noch irgendwie verbrannt werden. Und apropos Drossel, also in der Regel. Moment, warum wird er überhaupt noch draufgefädelt? Ja, weil das halt das Urteil ist, ne? So, okay. Gerädert. Haben wir schon immer so gemacht. Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, aber sozusagen, du haust ihm erst alle Gliedmaßen kaputt, dann fädelst du ihn drauf, damit er dann stirbt. Ja, ja, klar. Irgendwann muss er ja sterben. So, und eigentlich hätte man ihm gewünscht, er wäre schon längst tot, aber. Ja. Und weil wir es gerade noch hier die Drossel hatten, bleibt dann in der Regel, bleibt das Rad noch dann eine Weile da stehen und er wird dann Futter für die Aasvögel oder er wird verbrannt. Also das kann auch passieren, je nachdem wie schlimm das Verbrechen jetzt dann letztendlich war. Ist Verbrennen schlimmer oder weniger schlimm? Wenn du dann vorher schon geköpft bist, ist das Verbrennen nicht mehr so schlimm. Nein, nein, ich meine so von der Ehre her. Bist du, ob das schlimmere Urteil ist, meint der Philipp. Dann noch verbrannt werden, ja. Okay, also weil wir wollen ja beerdigt werden. So. Ja, gut, aber wenn die Aasvögel kommen, finde ich jetzt persönlich als so eine weniger positive Vorstellung als ein. Aber das ist doch ein bisschen wie in alle Winde verteilen, so wie die Asche in den Wind streuen, nicht? Naja, du, da gibt es ja auch immer die Leute, also da gibt es ja auch so die Diskussion, was möchtest du nach deinem Ableben? Möchtest du lieber an einer Stelle irgendwo beerdigt werden, also meinetwegen auch verbrannt, was ich oder nicht lieber will, gestreut werden? Was ich nicht will, ist, dass mich einer irgendwo ins Wasser schmeißt. So, es gibt ja Leute, die stehen da drauf, genau. auf diesen Gedanken, dann irgendwo im Meer zu versinken. Und dass du überall bist, so verstreut oder so. Ja, das schon eher, aber nicht im Wasser. Aber nicht im Wasser. Aber nicht im Wasser. Ich habe jetzt neulich ein Wort gelernt für diese unbeschreibliche Angst, die mich bei solchen Dingen beschleicht. Das ist Thalassophobie. So die Angst vor so was so im Wasser unter dir ist, was du nicht so genau. Pflanze an deinen, aber schwimmst du auch nicht auf dem Meer raus? Nein, das ist jetzt nicht, so, dass mich das lähmt oder ich schwimme auch im Meer. Aber das finde ich unangenehm, wenn so, keine Ahnung, aber wenn ich eine Alge an den Fuß. Wenn ich über eine Brücke gehe und dann ins Wasser gucke und den Boden nicht sehe, dann denke ich mir, oh, da würde ich jetzt nicht reinfallen wollen. Echt? Okay, krass. Ah, ja. Kennt ihr das nicht? Wenn wir mal gemeinsam im Strand sind, so im Meer Urlaub, am Meer Urlaub machen, das Schlimmste, was ich dir angucken kann, ist quasi von unten hintauchen. Nein, das ist. Ist jetzt auch nicht so, dass das wirklich eine Phobie, also es gibt Leute, die haben da wirklich lähmende Angst vor solchen Dingen, aber ich finde es maximal unangenehm. Ja. Mhm. Es gibt ein Subreddit, Thalassophobia, mit sehr schönen Bildern teilweise, aber das ist anstrengend, die anzugucken. Wenn Menschen die Angst haben? Ja. Ich kann da nur mit einem mithalten, da geht es um die Angst vor Öffnungen. Und zwar Körper oder? In der Regel, also mich so triggert geil, am meisten so körperliche Sachen, das heißt irgendwie Triachophobie oder sowas, ich kann mal nachgucken und das sind so, also du kennst vielleicht doch Bioshock, das Computerspiel, ja. Und da kannst du ja als eine Kraft haben, dass diese auch, Bienen auf der Hand kommen. Thalassophobiker, ein interessantes. Ja, ja, und da gibt es so eine Kraft sozusagen, dass dir sozusagen so Löcher in den Händen machst und so Bienen rauskommen. Es ist jetzt nicht, dass ich das Spiel nicht spielen könnte, aber so dann so diese Vorstellung, dass da irgendwo in meinem Körper Löcher sind, da sind irgendwie so Ameisen oder irgendwelche Tiere gehen rein oder raus, das ist maximal ekelhaft. Und das wird aber bei Leuten, die das haben, und das ist irgendwie, ich glaube, das sind ein Drittel aller Leute, das sind richtig viele Leute, die das haben. Heißt deswegen nicht, dass es mich lähmt oder sowas, sondern einfach auch das einfach unangenehm. Die so, wenn sie so Strukturen sehen, bei so gewisse Strukturen lösen das allein optisch schon aus, dass du so das Gefühl hast, so, das ist irgendwie eklig. Das hat meine Frau tatsächlich. Schuppen von Fischen zum Beispiel oder Federn, vieles, was so Muster, so gleichartig ist. Das finde ich gar nicht schlimm, bitte, das, was du sagst. Aber es gibt so manche Sachen, gerade mit irgendwelchen Öffnungen, interessant, wo du dann sagst, das irgendwie schaut irgendwie, ne, so ein bisschen wie, das schaut so unsauber aus, dass ich, also meine Vermutung ist es, man assoziiert es mit irgendwie Mitessen in der Haut oder irgendwie irgendwas Unreinem, und deswegen sozusagen sagt man da irgendwie, ist da so ein menschlicher Instinkt, der sagt so, geh da weg davon, das ist nicht gut. Very interesting. Aber wie gesagt, lähmt mich null, aber dieses Subreddit, wenn ich so durchscrolle, ist echt so ein nächstes Bild. Aber es ist auch witzig, dass man sich dann so da irgendwie auch so vorsichtig mit seinen Ängsten konfrontiert, weil das irgendwas mit einem macht. Ne? Also ich bin in diesem Subreddit und schaue mir diese Bilder an, weil ich dann irgendwie eine Reaktion habe, die zwar unangenehm ist, aber es irgendwie trotzdem. Ja, aber tatsächlich. Es ist so wie der Elektrozaun. Au, au, au. Ja, aber es ist ja auch interessant auf der anderen Seite, weil das erste Mal, als ich so ein Bild ausgesetzt habe, wo ich gedacht habe, das ist irgendwie eklig, schreibt dann jemand als Kommentar drunter, Grüße von, und dann Link von den Subreddit, und dann habe ich gedacht, so, hör, was ist das? Geh drauf und merk, nee, die finde ich alle eklig. Und dann ist ja auch interessant so ein, okay, das ist ein Ding. Ich trick das, also ich finde es ja immer spannend, rauszufinden, warum ich so tick, oder auch andere Leute, warum die so ticken, wie sie ticken, und dass man dann erfährt, so, das ist ein Ding, das haben, oder ist es bei vielen Leuten so? Spannend. Leute, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja. Was diese Arbeit jetzt mit Franz macht, das mit dem Dominik macht es offensichtlich auch irgendwas. Der jetzt wird er gerade Migräneanfall. Der schaut in die Flasche, wie spät es ist. Was es mit Franz macht, wissen wir jetzt nicht ganz genau. Der schreibt zwar Tagebuch, recht ausführlich dann, aber hauptsächlich in den späteren Jahren. Am Anfang ist es noch recht knapp und emotionslos. Aber anders als bei späteren Hinrichtungen schreibt er jetzt hier bei diesem Klaus Renkert sehr ausführlich auf, welche grauenhaften Taten der verübt hat. Und da ist eins dabei. Derjenige, der verurteilt wurde. Ja, den er jetzt da aufs Rad geflochten hat. Das ist so absurd. Der hat einen Müller vor den Augen von dessen Frau erschossen und hat sie dann gezwungen, ihm ein Spiegelei zu braten. Erschossen mit was? Und es auf dessen Leichnam zu servieren. The fuck? Gab es da nicht schon so Pulver? So Pfeil und Bogen oder? Pistolen. Aber das ist keine Ahnung. Okay. Auch nicht das Spektakuläre. Ja. So. Ich fand es jetzt auch interessant, an der Stelle mit dieser Frage unterbrochen zu werden. Weißt du, dass die viel größere Frage ist? Spiegel oder Rührei? In dem Fall war es ein Spiegelei. Ah, ja. Aber bei mir auch. Körper erhitzen, sodass das passiert. Nein, ja, denk an. Nicht braten auf dem Körper. Ach so, ihr habt gerade Hot Shots. Ja. So blöd, der Film, ey. Nee, servieren, nicht braten auf dem Körper. Ja. Franz, das klingt aber ehrlich gesagt wie ein, also der erste Teil hat gestimmt, der zweite ist dann noch irgendwie so hochstilisiert, also, und alle sagen es, vielleicht ist es so, wer weiß. Ja, und du weißt ja auch, wie das mit der Strafverfolgung und den Aussagen und dem, wie kriegen die irgendwie Aussagen zu solchen Sachen und so, wie das alles ist, und also man kann da wahrscheinlich nicht alles für bare Münze nehmen. Aber was halt wirklich auch cool ist, ich meine, jetzt mittlerweile kann ich es, glaube ich, auch sagen, das ist, dass dieser Henker über seine gesamte Amtszeit hinweg wirklich alles dokumentiert hat, was er gemacht hat. Und das war nicht sehr üblich, weil Henker normal nicht unbedingt schreiben konnten. Ja. Und deswegen gibt es einen sehr, sehr aufschlussreichen Einblick in das Leben eines Henkers. Und deswegen habe ich schon seit Jahren vor, diese Folge zu machen, und habe mich jetzt endlich mal durch das sehr, sehr dicke Buch gewälzt. Na, cool. Franz geht für 5 Jahre auf Wanderschaft. Sein Lebensmittelpunkt bleibt irgendwo so um Bamberg rum schon. Also sein Lebensmittelpunkt bleibt Bamberg. Das ist ja auch alles hier nicht weit weg. Das Bamberg ist ja schon spannend auch noch. Unterwegs, weil, also er könnte auch sonst wohin wandern, aber er hat dann schon ja in den Henkerskreisen, hat sein Vater einen guten Ruf. Bei den Städten hat er einen guten Ruf. Halt nicht bei den Leuten, aber bei den, die Henker beschäftigen, hat der Heinrich ein gutes Ansehen. In der Henkerszene. Genau, der Sohn auch. Und der sorgt jetzt zwar dafür, dass er jetzt in den kleinen Gemeinden dann nicht irgendwo eine Festanstellung kriegt, weil die einfach auch zu klein sind, aber er hat zumindest jetzt genug zu tun, dass er auch auf Wanderschaft davon leben kann. Seine Bilanz in den 5 Jahren, 29 Hinrichtungen in 13 Städten, wobei Hollfeld und Forchheim so die meistbesuchten sind. Das Ziel ist aber natürlich, ja, irgendwie eine Festanstellung wird es ja schon haben, ne? Wenn schon irgendwie ehrlos und alles und unsicher. In der Wissenschaft heutzutage hat immer nur so Kurzaufträge. Ja. Hast du eine Berufung? Genau. Und dafür muss er sich beweisen und da braucht er ja Geschick, ja einen Ruf und aber auch ein gutes Netzwerk. Gut, sagen wir wahrscheinlich so einen Fürsprecher. Und das mit dem Wandern, nochmal ganz kurz dazu, das ist auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ne? So, er ist ganz viel alleine unterwegs, klar. Er ist ja jetzt nicht so angesehen. In die Family. Und er ist eigentlich ja so ganz nahe an dem Abschaum, an den Räubern, an den Säufern, an den Halsabschneidern. Und ihm ist es aber so wichtig, sich von diesen Leuten abzugrenzen und fernzuhalten, dass es ihn halt noch einsamer macht. So, ne? Naja. Also, dass er eigentlich da ist, wo die auch unterwegs sind. Und du gehst zu denen, die mit dir nichts zu tun haben wollen, aber mit denen du fein wären, willst du nichts zu tun. Ja, und er kann maximal in so eine Schenke gehen, wo er vielleicht geduldet wird, wo dann halt auch so Abschaum vielleicht irgendwie auch geduldet wird. Das sind jetzt auch nicht die feinen Gaststätten, wo er dann irgendwie rein darf und sein Ruf ist halt... Das hat sich nach wie vor nicht geändert, weil du hast ja jetzt schon mehrfach angedeutet, dass die Zeiten sich... Times, they are changing, aber in slowly, dem Ausmaß auf jeden Fall. Slowly, ja. Genau. Und sein Ruf ist ihm halt wirklich so wichtig, dass er dann auch teilweise dann unterwegs nicht sagt, wer er jetzt ist. Also da ist es dann wirklich so, dass er dann auf der Straße im Gasthaus vielleicht mal sich irgendwo reinschleicht oder reinhockt und dann einfach nicht sagt, wer er ist und was er macht. Und weißt du, wer das Lied singt? Hank Williams. Zufall? Und er ist ganz nahe halt dran an diesem Gesocks. Er versteht ja auch die Sprache von diesen ganzen Verbrechern und Gossentypen. Und das hilft ihm ja dann auch wiederum in seinem Beruf, ja. Diese Menschenkenntnis und das, wie die so drauf sind, was die für Probleme haben. Die am liebsten geköpft werden wollen. Ja, genau. Also er rückt sehr nahe an die ran irgendwie und damit auch nahe an den Abgrund. So. Haben eigentlich so ein bisschen so die Gauner und Ganoven und Co., haben die eigentlich Sympathien für ihn? Also oder für den Berufsstand? Oder auch. Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich denke nicht, ne? Weil für die ist das ja der Endgegner. Ja, aber hätte ja auch sein können, dass das so, naja, der macht ja auch bloß einen Job. Eigentlich ist der arme Sau und es der kann schon sein, bringt dass dann das aber die Leute um ihr Geld. Es kann schon sein, dass das früher so war, als die wirklich auch dann aus der Gosse halt rekrutiert wurden. Naja. Jetzt ist es dann wahrscheinlich schon so, dass der ist wohl was Besseres, so ungefähr. Ah, ja, ne? Ja, ja, das ist jetzt aber wirklich meine Interpretation. Ja, alles gut. Um jetzt wirklich diesen Abstand und diese Unterschied zu denen wirklich klar zu machen und den Abstand zu erhöhen, auch nach außen sichtbar, entsagt er dem Alkohol, was bemerkenswert ist, weil gerade Leute in seinem Alter in der Zeit gibt es eigentlich nur Saufen, sich raufen und rumhuren. So, das also ist eigentlich so ein bisschen wie der Dreikampf die fränkische halt, ne? Landjugend. Der fränkische Dreikampf. Und oh Gott, Leute. Franz wird auch Zeit seines Berufslebens jede noch so niedrige Henkerstätigkeit selbst ausführen. Also Dinge, die halt ein Meister eigentlich. Er sich nicht zu schade. So. Ja, die eigentlich ein Meister später dann den anderen irgendwie machen lässt, irgendwie die niederen Hinrichtungen und so, das macht er alles selber, was ihm auch total wichtig ist für seine Berufsehre. Und also was der da so treibt in der Zeit auf Wanderschaft, würden wir heute vielleicht so als Personal Branding bezeichnen, ne? Oder als Self-Fashioning. Er hätte einen Podcast heutzutage. Hätte er einen Podcast. Der Mordcast. So, der Lienhardt wird jetzt krank in Nürnberg, 1575. Oh. Er ist zu schwach, eine Leiter hinaufzusteigen, was natürlich blöd ist, wenn du Leute von der Leiter stoßen musst. Könnt ihr nicht selber runterspringen? Und er schlägt jetzt vor, dass der Schwager Franz doch für ihn einspringen könne. So, ne? Hat er ja irgendwie gute Verwandtschaft, gute Beziehungen. Und der Rat ist aber ein bisschen, also der Rat der Stadt Nürnberg ist ein bisschen skeptisch und der sagt. Ist er ratlos? Ja, nee, ratlos nicht. Die haben recht schnell einen anderen Rat beieinander. Die sagen dann, okay, gibt's halt mal keine Aufknüpfungen für eine Weile. Och, Menno. Sondern nur Köpfen. Ja, vor allem die Verurteilten. Oh. Nein, Köpfen ist ja besser für die Urteilten. Yay! Da kannst du ja dann. Freut sich voll. Da kannst du ja dann beerdigt werden und alles. Ja, ja. Ist ja ehrbar. 1577, also 2 Jahre später. Moment, aber er kann ein Schwert führen, aber die Leiter nicht hoch. Ja. Wenn es halt, weißt du, wenn die Hüfte kaputt ist oder keine Ahnung, okay. ich weiß nicht, was er genau hat. Ja, du hast recht, ich habe bei krank gleich dran gedacht, dass der halt irgendwie, keine Ahnung, mit Husten da niederliegt oder sowas. Aber was er genau hat, weiß ich nicht. Aber er darf dann 2 Jahre später, darf Franz dann doch für ihn mal einspringen, darf mal einen Dieb henkern, also Urlaubsvertretung. Also hängen. Henkern ist auch geil. Was eine große Chance für ihn ist und er macht seine Sache sehr gut und das ist das, was ich gerade schon angedeutet habe, was er stolz in sein Tagebuch schreibt. Hier ist das erste Mal berichten in Nürnberg. In den kommenden 16 Monaten jobbt Franz immer wieder auch mal dann in der Reichsmetropole, also einmal hier so Fuß in der Tür und so. Gott, der jobbt, klingt einfach wie so ein Werkstudentenstelle. Ja, auf fester Freier. Auf Honorarsbasis, ist ein fester Freier, ja. Und als Lin hat dann aber im nächsten Jahr dann oder halt nach diesen 16 Monaten wird er wirklich auch zu krank für seinen Job und er muss zurücktreten. Und dann ist aber immerhin ist er auch schon 35. Wahrscheinlich, ja. Und dann ist der Rat wirklich auch happy, jetzt schon jemanden an der Hand zu haben, ne, dem man halbwegs vertraut, der einen guten Ruf hat. Der hat das schon mal gemacht. Und der das gut gemacht hat. Und noch am selben Tag, wo Lin hat seinen Rücktrittsgesuch an den Rat richtet, stellen die eigentlich dann schon den Franz ein. So. Ja, fast Vetternwirtschaft. Ja, voll. Und seine Karriere, wenn man davon als Karriere sprechen mag, macht einen Satz nach vorne in dem Moment. Er ist 23, eine Anstellung in Lübeck. Also das ist für so einen Jungen nicht schlecht. Aber er ist super diszipliniert, super ehrgeizig, hat Erfahrung, hat einen guten Ruf. Sein Schwager empfiehlt ihn noch, was ich komisch finde, weil der Schwager ja eine Pfeife war. Und dass man dann eigentlich der Empfehlung vertraut, aber okay. Und mit 40.000 Einwohnern ist Nürnberg neben Augsburg, Köln und Wien auch eine der größten Metropolen im Reich. Ne? Krass. Also da spielt das Leben. Es gab dass ich mir einfach überlegt, dass Nürnberg mal so groß war wie Köln, ist irgendwie. Es gab so einen Spruch. Eher bemerkenswert, dass Augsburg so abgehängt wurde. Stimmt eigentlich. So. Ja. Es gab so einen Spruch damals, was gut sein sollte, wurde aus Nürnberg verschrieben. Und das wurde so auf Uhren, Waffen, Navigationsgeräte, Spielzeuge und alles Mögliche. So, ne? Was gut ist, kommt aus Nürnberg. Nürnberg ist super sauber, vergleichsweise, hat ein Heer an Müllmännern und ein funktionierendes Abwassersystem, was schon bemerkenswert ist. Und die Stadt wird beherrscht von 42 Patrizierfamilien in einem Rat, der dann Pfeffersäge. Da für Recht und Ordnung sorgt. Mit harter Hand, ja, öffentliches Urinieren, ich habe es vorhin schon gesagt, es kostet 20 Taler Strafe. Das ist ungefähr das, was ein Hausbediensteter in 2 Jahren verdient. In 2? Also sprich, du bist pleite, wenn ihr das, finde ich, Alter, das Vater, ist dann wahrscheinlich auch so erbschuldmäßig, ne? Das zahlen dann deine Kinder noch ab. Franz Schmidt ist ziemlich abgebrüht. Also mit anderen Worten, das verdrückst du lang. Wenn es darum geht, den Vertrag auszuhandeln, also der handelt eine Anstellung raus, da schlagerst echt mit den Ohren. 2,5 Gulden pro Woche Grundgehalt. Ist das viel? Das ist so 7 oder 8 Mal das Gehalt eines Hausbediensteten. Boah! Der Woche. Ja, aber auch in der Woche verglichen. Also ist auch der Vergleich auf die Woche. Ja. Das ist 1,6 Mal das Gehalt von seinem Scharfrichterkollegen in München. Das ist 3 Mal das Gehalt, das sein Vater verdient. Also so zum Vergleich. Er bekommt freie Unterkunft mit einem beheizten Bad, was schon sehr, sehr fancy ist. Regelmäßige Lieferungen an Wein und Feuerholz gratis. Erstattung von Reisekosten und Spesen. Reisekosten und Spesen. Lebenslange Befreiung von Steuern, was ich auch bemerke. Aber warum kriegt er denn so einen Mega-Vertrag? Also, Moment. Weil Moment, der Rubel rollt in Nürnberg. Noch gar fertig? Stopp, ich möchte nur den Moment erleben. Ist es schon so weit, dass du sagst, ach ja, jetzt könnte ich es mir vielleicht doch vorstellen, Dominik? Nein. Noch nicht. Okay, aber wir gucken mal, was noch kommt. Bonuszahlungen pro Verhör. Dominik? Und eine erlaubte, vom Arbeitgeber erlaubte Nebentätigkeit als fahrender Richter und als medizinischer Berater. Das Richter? Nee, auch ja, das noch? Hinrichter, Nachrichter. Okay, alles klar. Ist ein Unterschied. Ja, tatsächlich ist ein Unterschied. Ja. Und medizinischer Berater, was ich auch einen schönen Begriff finde. Ja, also es ist schon gar nicht mehr Wundheiler, sondern es Köpfen würde ihre Berater. Probleme lösen. Franz zählt damit zu den Top 5% Verdienern in Nürnberg. Und definitiv zu den bestbezahlten Henkern im Reich, auf einer Stufe mit Krass. Medizinern und Juristen, was er ja auch beides irgendwie so ein Stück weit in sich vereint. Also es ist total abgefahren. Aber wohin mit dem Geld, wenn er es ja nicht ausgeben darf? Wohin mit dem Geld? Erst die Frage, warum bekommt er denn so viel? Weil er so gut ist? Weil er so jung ist und die Stadt halt wirklich ihn haben will, weil die ja, wie vorhin schon gesagt, die wollen Stabilität, sie wollen nicht da jede Woche einen anderen haben. Er ist jung, gesund, er macht es gut. Und weil Nürnberg halt auch viele Skandale in der Vergangenheit hatte auf dem Henkersposten und über die wollen sie halt ganz schnell weg. Und Geld ist ordentlich vorhanden. Ja, Geld ist auch vorhanden. Also zu den Skandalen, da gab es so Sachen wie, da wurde vor kurzem einer der Henker von seinem Gehilfen dann gerichtet wegen Verrat. Einer wurde entlassen, weil er seinen Gehilfen im Streit erschlagen hat. Ein anderer wurde in einem Hinterhalt umgebracht. Dann wurde noch einer entlassen, weil er die Frau von einem Abdecker erstochen hat. Und dann gab es noch ein paar, die irgendwie nach Krankheit irgendwie zurücktreten mussten. Also es war sehr viel Bewegung auf diesem Posten und das ist auch so schön, wie du das gleichsetzt. So. Und ein paar haben halt unheilbare Krankheit gehabt und mussten leider in Rente so. Was machen die da bloß? Also Franz tritt jetzt seinen neuen Posten an. Er renoviert erstmal den Galgen und den Rabenstein, also diese Plattform. Das steht in der Nähe. Der Rabenstein, wirklich? Wir kennen ja jemanden, der Rabenstein mit Nachnamen heißt. Habe ich das nicht vorhin schon? Hast du vorhin schon erwähnt? Genau. Ja, stimmt. Stimmt. Okay, ich werde diese Folge irgendwann bestimmt hören. Und das steht in der Nähe vom Frauentor. also außerhalb der Stadtmauern. Und es ist jetzt so, die renovieren das, fand ich eine spannende Anekdote und schon, also auch da wieder viel Aberglaube, ne, viel Quatsch, die bloße Berührung von diesen Städten bedeutet schon lebenslanges Unglück. Ui. Und deswegen arbeiten alle Zimmerer aus der Stadt zusammen an diesem Projekt, um diese Gefahr auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Das ist aber sozial irgendwie fast schon, oder? 336 Meister und Gesellen erledigen diese Aufgabe innerhalb von einem Tag. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, vor allem halt du die Schraube. Das ist doch wirklich, also mal, das ist ja aber auch eine Leistung, irgendwie das noch zu koordiniert kriegen, die ganzen Leute vor Ort. Und dann gibt es ein Riesenfest und so alle 30 Jahre wiederholen sie das ungefähr. Ja. Das ist dann so ein Ding. Die Idee zu sagen, irgendwas bringt Unglück, geil, deswegen machen wir es alle. Dass alle den gleichen Scheiß in der Hacke haben, ist eigentlich, das gefällt mir irgendwie. Das ist schon sehr sozial tatsächlich. Wie viel Logik in diesen unlogischen Dingen steckt. Aber das mag ich ja. Aber es gibt auch niemanden, der nicht abergläubisch ist. Ja, aber Blödsinn, selbst wenn du es nicht bist, wenn das komplettes Umfeld ist und sagt, oh, du hast Unglück, zu dem gehe ich nicht, dann hast du ja trotzdem das Problem in der Hacke. Also selbst wenn du selber nicht dran glaubst, wenn dein Umfeld dran glaubt, ja, und da, reicht er auch wieder verzeugt. Selbst wenn du nicht dran glaubst und du denkst, oh, egal, kann ich einen Job machen und muss nicht viel tun, so, krieg Kohle und die 335 anderen machen die Arbeit. Passt doch. Wenn wir an Henker denken, wobei Franz, muss man auch vielleicht mal noch dazu sagen, er verwendet wirklich konsequent den Begriff Nachrichter. Also er findet Henker sehr abfällig und distanziert sich. Also der Richter ist der das Urteil spricht und der Nachrichter ist der, der es dann ausführt. Dann denken wir an Köpfen aufhängen, an vier Teilen. Viel wichtiger ist aber die Arbeit vorher, ne? Das Verhör. Denn der Scharfrichter hat ganz wichtige Rolle in jedem Prozess. Er beschafft die Informationen, auf deren Basis später ein Urteil überhaupt gefällt werden kann. Ja, aber ich wollte gerade sagen, sind die nicht zur damaligen Zeit dann eher ein, naja, wir werden schon dafür sorgen, dass du sagst, dass wir hören wollen. It depends. Gibt's auch, aber da kommen wir jetzt gleich noch dazu, wie Franz da an die Sache dann auch rangeht. Und schlussendlich bringt er ja auch den Prozess dann mit der Bestrafung zu Ende. Also er ist für wirklich wesentliche Teile von so einem Prozess ja verantwortlich. Das ist ganz schön viel, wenn man eigentlich so denkt, ne, 23 Jahre und ganz schön viel Verantwortung. Und wenn man bedenkt, so insgesamt ist Kriminalistik ja auch noch nicht wirklich entwickelt. So der Rechtsapparat, der ist gezwungen, dass der Angeklagte irgendwann sagt, ja, ich war's. So, weil sonst haben sie ja keine Handhabe eigentlich. Es gibt da so verschiedene Methoden, die man da so macht, um an Informationen zu kommen. So eines der ersten bei einem Mord zum Beispiel ist die Barprobe. Aber ich wollte gerade sagen, ist irgendeiner dabei, die nicht irgendwie mit körperlicher Gewalt zu tun hat? Ja. Oh. Mit seelischer Gewalt. Ich wollte gerade sagen, genau. Psychischer Gewalt. Also einer der ersten ist die Barprobe. Also da werden wenn jemanden vermeintlich umgebracht hat, dann werden die Täter oder die Beschuldigten an das Opfer herangeführt und gezwungen, es zu berühren. Und dann ist so, wenn der Leichnam daraufhin eine Regung zeigt, zum Beispiel sich bewegt oder blutet, dann ist das ein Schuldbeweis. Also sprich, wenn da Fäulgase drin sind, die sich dann halt lösen in dem Moment. Also ist biologisch natürlich höchst fragwürdig und Käse, aber der psychische Druck in dieser Situation führt ganz oft zu einem Geständnis. Ja. Vor allem bei Kindsmörderinnen. Also kann man sich vielleicht auch ganz gut vorstellen. Franz hält aber nur eine Anwendung dieser forensischen Methode während seiner ganzen Karriere fest. Also aber ganz kurz, sind Kindsmörder so eine große Sache gewesen damals? Ja. Die eigenen Kinder, oder? Ja. Okay. Ja. It's a thing. Also vermutlich ein, wir haben kein Essen mehr oder eher ein uneheliche Kinder. Oder Kind bekommen und dann weggemacht. Arm, ja, alles Mögliche. Also es ist halt echt jung, eine Scheiße, wenn du keine Verhütungsmöglichkeiten hast und Co. Es ist echt. Es gibt dann noch andere, was habe ich da wieder irgendein Quatsch hingeschrieben. Ihr kennt ja das Loch, die Lochgefängnisse in Nürnberg. Da ist es auch so, dass bevor du da wirklich dann unten malträtiert wirst, gibt es erst eine psychische Folter. Also aber sag doch vielleicht für alle, die Lochgefängnisse nicht kennen. Ja, das ist so ein, habe ich gleich hier noch stehen. Ah, ja, okay. Im Grunde ist ein Raum unterm Rathaus, ein Gefängnis, ja, so im Stein. Nürnberg ist ja auf so, was ist das, Sandstein, glaube ich, so die Stadt auf so Stein gebaut, mehr oder weniger. Und da sind so Löcher reingehauen, wo man auch dann lange Bier gelagert hat, glaube ich. Aber damals wurde es für Leute verwendet. Hauptsächlich aber, weil Gefängnisse waren ja nicht so ein Ding, hauptsächlich zur Folter. Und in den Lochgefängnissen war es dann auch so, da gab es dann sogar einen Schacht nach oben ins Rathaus, dass oben die Patrizier dann an diesem Verhör mitunter auch teilnehmen konnten und Fragen stellen konnten, aber sich nicht mit dieser schmutzigen Arbeit da unten irgendwie befassen mussten. Aber der erste Schritt war da unten in der Regel, dass Verdächtige auf einen Stuhl gesetzt wurden und dann Franz ihnen erstmal die Folterwerkzeuge gezeigt und erklärt hat und Anekdoten. Der Klassiker. Und da wurde natürlich dann so ausgeschmückt, so persönliche Folter-Top Ten vielleicht. Ja, aber so. Bitte sag mir, dass diese Lochgefängnisse bis in den Rathaus, wenn die hochgingen, dass die dann auch so Städtenamen hatten, so Berlin oder München oder Sydney. So wie zum Beispiel so ein Befragungsraum, okay. Ich hab's echt überlegen müssen, was du meinst. Philipp, die hatten so Namen wie Berlin oder München oder. Ah, echt? Das ist ja witzig. Was also, wenn die so einfach alle Fürth geheißen das in Nürnberg. Oh Mann. So, nein, spart mich lieber ins Loch, ich will nicht nach Fürth. Wir müssen aufpassen, wir sitzen hier in Fürth. Was so als Werkzeug gilt, fragt ihr euch vielleicht, ja, in dem Zusammenhang, so als so Folterinstrument an der Stelle, das ist ja wirklich die Laute. Wirklich schwer geregelt. Bamberg und Nürnberg in jener Zeit haben darin eine ähnliche Rechtsprechung oder eine Auffassung von Recht, da gibt es die Daumenschraube, da gibt es den spanischen Stiefel, den ich jetzt nicht mehr genau weiß, was das war. Es gibt sowas wie Feuer unter den Achseln, was irgendwie ziemlich gemein ist. Die Vorform von Waterboarding gab es schon. Und die Heimspiele des 1. FC Nürnberg. Axtio-Spray. Es gab die Leiter und die Folterbank, also wo du halt irgendwie dann gestreckt wurdest in irgendeiner Form. Und es gab auch sowas, wo du über so stachelbesetzte Trommeln gezogen wurdest. Dann gab es noch den Kranz oder die Krone, also wo dir was um den Kopf gelegt wurde, das dann immer enger geschnallt wurde. Ach. Und ganz besonders beliebt in der Gegend war der Strapado, der auch der Stein genannt wurde. Da werden dir quasi die Hände so hinterm Rücken zusammengebunden und dann über irgendwie eine Umlenkrolle oder irgendwas nach oben gezogen. Also so nicht über deinem Kopf, sondern hinter deinem Rücken, wo du dir denkst, okay, irgendwann kugeln sie halt aus den Schultern aus. Mhm. Und du wurdest auf gleichzeitig noch, deswegen heißt es auch Stein, mit einem schweren Stein in die andere Richtung gezogen. Ja. Also auf jeden Fall unfassbar abgefuckte Scheiße. Und ja. Wenn du da in 9 von 10 Fällen nicht gestanden hast. Aber ich kann da auch mal die Folgen von Entbehrliches mit ihren wirren Folgemethoden empfehlen, die auch sehr unter die Haut gehen. Ich muss aber an der Stelle auch sagen, es ist nicht ganz richtig das Bild, das man da hat oft. Also zum Beispiel diese eiserne Jungfrau ist ein Ding, das gab's nicht. Das, ich wollte gerade sagen, das war ja eine Erfindung. Das gab's tatsächlich nicht. Tatsächlich. Ja. Ja, aber du hast ja jetzt gerade 10 andere schlimme Dinge genannt. Es gab viele schlimme Dinge, aber man hat das irgendwie dann als, also ich muss sagen, ich habe jetzt, ich schlage mich zu sehr auf die Seite immer meiner Subjekte. Das muss ich auch, daran muss ich arbeiten. Aber man hat das so als so, das ist so reiner Sadismus, das ist irgendwie absolut das Unmenschlichste überhaupt und so. Es ging halt schon darum, irgendwie. So zweckgebunden, die theoretisch. Genau. Ne? Aber es war schwer geregelt, was genau in was für einem Fall zu tun ist und getan werden darf. Also es ging nicht darum, irgendwie Blutlust zu befriedigen. Ja, aber du hast letztendlich ein Geständnis erfoltert. So. Es Punkt. Ist jetzt nicht der größte Unterschied zwischen diesen zwei Sachen. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass man da ein Bild im Kopf hat, das nicht hundertprozentig unbedingt der Realität entspricht. Ich finde das, was ich jetzt nach deinen Aussagen habe, immer noch schlimm genug hier. Okay, dann mache ich mal noch weiter. Vielleicht ändern wir das noch. Ja, aber das ist ja ein bisschen. Es ist ja wie in anderen Unrechtsregimen, wo man sagt, okay, hier sind wirklich Grausamkeiten ausgeführt worden, nach einem gewissen Plan, nach gewissen Vorschriften. Dass die Vorschriften unmenschlich und grausam sind mit den Dingen, ja, und das muss man auch verurteilen, gar keine Frage. Ich glaube aber, worauf einfach du raus willst, ist sozusagen, dass die immer eine gewissen Regellogik, die damals eine Übereinkunft oder ein Verständnis war, beinhaltet haben. Also wenn du es vergleichst zum Beispiel mit dem, was die Nazis gemacht haben, da hat viel mehr Willkür stattgefunden, meiner fernen Einschätzung nach zumindest. Okay. Ja, und ja, okay. Ich rede einfach. Ja, ich glaube, du Vergleiche. Ich glaube, der Philipp versteht mich. Ja, ja. Interessanterweise ist die Dauer der Anwendung der Methoden oft, da hat der Scharfrichter so ein bisschen Ermessensspielraum, ist halt wichtig, dass die Leute da jetzt nicht schon vorab irgendwie die Grätsche machen, und es gibt manchmal aber auch Vorschriften, zum Beispiel eine Frau unmittelbar nach der Entbindung darf nur maximal 15 Minuten gefoltert werden. Vor allem unmittelbar nach der Erst 2 Jahrhunderte später. Ich weiß ja gar nicht, ob dann nicht das vielleicht sogar entspannend ist im Vergleich zu der Geburt vorher. Und also, nein. Ich muss an diesen beknackten Film denken, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, wo so ein Typ, so ein Spion, wurde erwischt von irgendwelchen Bösewichten und dann irgendwie wird er gefoltert. Und dann siehst du eine Rückblende, wie er in die Schule kommt und meint so, ja, wo ist denn der Klassenunterricht? Ich muss doch rein. Ja, die Schule ist vorbei, du bist zu spät dran, es ist jetzt eine Prüfung. Oh mein Gott! Und dann siehst du wieder, wie er wieder zu sich kommt und in dem Moment ausgepeitscht wird und er so, oh, zum Glück bin ich nicht mehr in der Schule. Kennt ihr den Film? Nein, wie der heißt. Das ist ein dummer amerikanischer 80er-Jahre-Film. Okay, kenne ich nicht. Top Secret. Also, ich glaube, es ist Top Secret, könnte sein, ja. 2 Jahrhunderte später nehmen dann auch Ärzte irgendwann an so Foltersitzungen teil, aber das ist natürlich bei Franzens Zeit Aufgabe vom Henker, ja. Ne? Die Leute dann auch wieder zusammenzuflicken, sodass man sie halt nochmal foltern kann. Da war der halt in Personalunion noch mit dem Arzt. Zwischenüberschrift ist das Land der Richter und Denker, aber es könnte auch der Dichter, Dichter und Henker sein. Ja. Also es funktioniert in so viele Richtungen, ja. Es ist so schön. Das ist jetzt alles was unseren Franz schon irgendwie auch beschäftigt. Also er ist schon ein bisschen von der empathischen Sorte. Er hält das für ziemlich unmenschlich, ja, dass man Leute in den Arrestzellen dann irgendwie länger behält. Das ist irgendwie, das widerstrebt ihm so ein bisschen. Er ist auch dann schon sehr, wie soll ich sagen, fürsorglich, wenn es um die Versorgung von Wunden geht. Und er hat jetzt keine, zumindest schließen wir das aus seinen Aufzeichnungen, er hat jetzt keine sadistischen Anwandlungen. Ja. Habe ich jetzt doch mal andersrum gefragt, kann man da wirklich mal Leute wieder raus aus so einem Folter, so einer Sache, ja. Ohne dass sie umgebracht worden sind oder verurteilt? Ja. Ja, gab's. Okay. Ja. Halt einer von 1000, aber... Ich glaube auch nicht, dass Franz sich seiner Arbeit schämt. Also das ist jetzt auch, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen, sondern er hat großes Vertrauen in das Rechtssystem, in seine Vorgesetzten. Er führt ja eigentlich nur Befehle aus. Er hat Probleme. Er hat Probleme mit allzu grausamen Methoden und er spricht oft aber auch seine Ratsherren drauf an. Also er hat Sorge, zu Unrecht Beschuldigte zu quälen. Also das ist was ihn beschäftigt. Es gibt den Fall von Bastian Grübel, einem verurteilten Massenmörder, der einige Männer dann der Komplizenschaft bezichtigt, damit er sich selber irgendwie entlasten kann. Und in solchen Fällen ist er dann echt immer bestrebt, dass er die Leute irgendwie in Schritt 1 zumindest schon irgendwie so weit bringt, dass sie halt nach seiner Einschätzung die Wahrheit sagen, dass er halt nicht handgreiflich werden muss, ne? Dass er also die mit anderen Worten, mit psychischer Folter dann so weit bringt, dann rauszufinden, was jetzt wirklich Sache ist. Aber wenn du sagst Massenmörder, das heißt, der wollte einfach nur sich sozusagen die angenehmste Art noch wahrscheinlich der Hinrichtung. Klar, der war da gesagt, ja, und dann gab es noch den und den. Ja. Und unter Folter versuchst du ja dann irgendwie was dem Folterer mitzugeben an Informationen, die was wert ist, in der Hoffnung, dass die Folter nicht so lange dauert. Naja, also Franz macht häufig von seinem verbrieften Vorrecht, also das ist auch wirklich gesetzlich geregelt, dass er das darf und dass es in seinem Ermessen ist, er macht Gebrauch von dem Recht, eine Folter abzubrechen, wenn er a. Zweifel an der Schuldigkeit der Person hat oder b. die Leute das nicht aushalten würden. Und nicht nur einmal sorgt er dafür, dass Beschuldigte letztendlich freigesprochen werden. Also wenn kein Geständnis zu holen ist und er da wirklich auch den Leuten glaubt und dann sagt, okay, alles klar, Folter zu Ende und kann das passieren, dass die Person als unschuldig entlassen wird. Aber du kommst nicht ohne körperliche Blessuren raus, also sozusagen... Es ist jetzt nicht der Standardfall. Schritt 1 ist nicht... Ich verhöre dich 5-mal und dann fange ich erst die Folterei an, sondern Schritt 1 ist schon gleich mit Körperlichkeit. Nein, Schritt 1 ist psychisch. Okay. Und er hat er über die Zeit, er kriegt ein sehr gutes Gespür für Menschen, ne, sehr gute Menschenkenntnis. Wie gesagt, er ist nahe dran an der Lebensrealität von dem Gesocks so oft. Also er macht seinen Job schon gut. Er ist zwar prinzipiell leichtgläubig, sonst glaube ich, würde ihn sein Job auch komplett brechen, ja. Aber er nimmt mal so das, was die Leute dann unter Folter von sich geben, für bare Münze. Also er glaubt an das System. Und ein Aspekt, der eine Rolle dabei spielt, ist die Gottesfürchtigkeit der Bevölkerung. Also man glaubt, dass ungesunde Strafen den Zorn Gottes nicht nur für die Täter, sondern auch für die gesamte Gemeinde nach sich ziehen. Ne? Also Hungersnöte, Überschwemmungen, Landstrafen nennt man das, oder Erbsünden ist auch sowas, was damit reinspielt. Und deswegen ist es auch so wichtig, ja, dass man wirklich, auch wenn man jetzt nicht selber betroffen ist von einem Mordfall oder von einem Verbrechen, dass es aufgeklärt und bestraft wird. Ja. Jetzt haben wir über Folter geredet, über Hinrichtungen. Es gibt aber auch andere körperliche Strafen, also nicht Folter, sondern Strafen, die auch fachgerecht von dem Nachrichter durchgeführt werden. Das Einfachste ist irgendwie Auspeitschen, oft dann mit irgendwelchen Birkenruten oder irgendwas. Es gibt aber auch Kastration, es gibt Handabhacken bei Diebstahl. Gott. Das sind so Aufgaben, die Franz ungern, also mit denen hat er Schwierigkeiten. Mhm. Ja. Nur, in Anführungszeichen, 9-mal hackt er im Laufe seiner Karriere jemandem auf der Fleischbrücke hier in Nürnberg jeweils 2 Finger ab. Einmal brennt er einem Zuhälter ein großes N ins Gesicht für Nürnberg. 4 Diebeshuren schneidet er Ohren und einem Gotteslästerer die Zunge ab. Diebeshuren? Naja, die halt... Was sind Bezeichnungen, ey? Ja. Also Sexworkerinnen, die irgendjemanden beschissen haben oder, Geld geklaut. Genau. Mhm. Das ist jetzt, in absoluten Zahlen ist das nicht wahnsinnig viel, aber ihr wisst jetzt auch noch nicht, wie lang seine Karriere ist. Also für 2 Wochen wäre es jetzt vielleicht viel, aber für seine Karriere ist es nicht so viel. Ja. Franz drängt eher darauf, die Leute öffentlich an den Pranger zu stellen und auszupeitschen. Es kommt sogar mal vor, dass in Nürnberg alle 6 Pranger gleichzeitig besetzt sind, woraufhin er dann schweren Herzens jemanden halt die Finger abhackt und ihn dann aus der Stadt peitscht. Ja, aber vor allem, wie bitter einfach alles. Tut mir leid, ne? Die 6 Stück sind voll und du hast jetzt die härteste Strafe. Also, tu mal der Finger hier, was? Wieso? Aber ich krieg doch jetzt nur Pranger. Ja, sorry, der ist jetzt voll. Also, so Auspeitschen, Verpannung ist so die Standardstrafe, ja? Das ist so, das Übliche. Da schafft er so 400 in seiner Karriere. So. Die Zeiten ändern sich, habe ich ja schon jetzt mehrfach betont. Noch mal ganz kurz zur Auspeitscherei. Da kommst du mit, wahrscheinlich danach irgendwie, also natürlich von den höllischen Schmerzen abgesehen und einem saftig wunden Körper. Kommst du da sozusagen lebenstechnisch danach noch gut zurande oder bist du da eigentlich so körperlich gezeichnet? Ja, aber das Ding ist halt auch, wenn du dann die Stadt verlässt und woanders hingehst. Sehen die, dass du ausgepeitscht worden ist? Sehen die im Zweifelsfall, wenn sie dich für irgendwas verknacken, dass du schon mal bestraft wurdest und dann bist du halt in der Rechtsprechung der Carolina ein Wiederholungstäter und dann kommt da die Nächsthäterin. Ja, aber wenn du nicht nochmal mit dem Gesetz in dann kannst du damit leben. Dann kannst du da locker flüchtig damit leben. Also das heißt, das ist ein bisschen wie mit den... Also es gab sicherlich auch Leute, die zu Tode gepeitscht wurden, aber darum ging es in dem Fall nicht. Ja, ja, ja. Das war eine öffentliche Demütigung, ein körperliches Züchtigen und ein so, heute würde man auf die Finger klopfen sagen, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu harmlos an der Stelle. Aber sozusagen so wie, und ich vermute, oder meines Wissens nach war das ein echtes Ding, dass Leuten entweder Ohrringe rausgerissen worden sind oder halt die Ohren tatsächlich wirklich angeschnitten und dass daher diese heute zu lieb gesagte Schlitzohr kommt, sozusagen, dass du bei jemandem gar nicht so eine krasse körperliche Strafe hast, die den für immer sozusagen komplett entstellt oder irgendwie arbeitsunfähig macht und sowas. Aber dass jede Person sofort sieht, mit der du in Kontakt kommst, oh, so einer bist du. Ja, ja. Ja, ja. Und das ist natürlich auch ein ganz hartes Stigma da. Ne, ja, deswegen auch dieses N im Gesicht und so. Ne? Das ist dann wirklich für die Fälle, wo wir sagen, okay, alles klar, Scarlet Letter, gab es ja auch mal irgendwie so einen Film über diese so Strafe, wo jemand dann halt so ein Brandzeichen, das war so aufgenäht, ne? So ein Kennzeichen irgendwie tragen muss. Ich weiß nicht mehr, was da die Tat eigentlich war. Aber genau, also Zeiten ändern sich. Wir sind schon raus aus dem Mittelalter, rein in der Neuzeit. Es gibt keine Prozesse mehr gegen Leichen oder gegen Tiere. Mhm. Dafür haben wir andere 8 Folgen. Da sind wir schon drüber raus. Der Igelanwalt frisst ja dann ein Dasein als Rentner. Franz spricht sich oft offen gegenüber seinen Arbeitgebern gegen barbarische Strafen aus, weil Frauen in der Regel nicht gehängt werden, damit man nicht unter den Rock schieben kann, hat man ja auch schon. Werden sie oftmals eigentlich stattdessen lebendig begraben, was um wesentlich, Gottes Willen, wesentlich fieser ist. Und Franz kann das dann oft in Pfählen und Begraben oder in Ertränken umändern. Und er stellt aber dann auch fest, dass Ertränken eigentlich auch jetzt ziemlich brutal ist, weil du wirst dann in so, also die Frauen werden in Säcke gesteckt und in die Pegnitz geworfen und manchmal dann noch so mit Stangen unter Wasser gedrückt. Mhm. Und es dauert halt auf 30 Minuten und länger, ja. Franz sammelt dann so ein paar Argumente, um auch dieses Ertränken dann von den Frauen irgendwie abzuwenden. Wie die Pegnitz ist relativ seicht, ist ein gutes Argument eigentlich gegen Ertränken, im Winter oft zugefroren. Und das Argument, das am Ende den Ausschlag gibt, ist, dass Köpfen viel abschreckender und eindrucksvoller ist für die Leute, die zuschauen, weil beim Ertränken kann man das Gesicht nicht sehen. Aber also, Ist das was diese Patrizier-Kaste quasi, also Kaste ist der falsche Ausdruck, aber ist nicht zentral irgendwo im Reich geregelt? So, die dürfen im Prinzip sich aussuchen, wie es getan wird. Weil du hast ja vorher schon gesagt, das ist ja so ein ja, das ist wie bei uns heute, ist ja auch im Recht ziemlich viel, ziemlich klar geregelt, aber der Richter kann über das Strafmaß entscheiden, je nach individuellen Fall. Und so ist es in der Form auch. Also die Richter, die sind in dem Fall dann die Patrizier. Aber jetzt sowas wie zum Beispiel Köpfen, hast du jetzt gesagt, das ist ja eigentlich nur für angesehene Menschen und dergleichen, aber letztendlich konnte man in Nürnberg, wenn man mit den Oberhäuptlingen. Also so viel Spielraum war. Genau, so viel Spielraum war dann. Mhm. Im Prinzip, es hätte nirgendwo, wäre quasi Bonn, Berlin gekommen, so, und hätte gesagt, zur damaligen Zeit Augsburg, Wien, sonst wie, so, hätte gesagt, das dürfte aber nicht, weil die haben das nicht verdient, das Kopf. Also das ist natürlich schon die Idee hinter so einem, hinter dieser Verschriftlichung, dieser Carolina, dieser Reichsordnung quasi, ne, wie man dann mit sowas zu verfahren hat, damit es einheitlich ist, aber es gab keine Kontrollinstanz und es gab, klar, das wurde überall so geregelt, wie man das halt gerade ausgelegt hat. Ja, okay. Also Franz etabliert das Köpfen für Frauen, was eine besonders ehrbare Todesart ist, die eigentlich sonst nur Männern vorbehalten ist. Also das führt er mehr oder weniger ein. Und Köpfen habe ich auch noch nicht gesagt. Ne? Der Scharfrichter darf auch entscheiden, wie das genau durchgeführt wird. Also ob das Opfer kniet oder steht. Und am Anfang seiner Karriere macht er oft stehen. Wie machst du das? Das heißt, du packst dir irgendwie so ein Brett hinter deren Kopf? Nein, die stehen einfach da und frei. Also waagerecht drüber. Freigeschwungen. Ja. Und das ist natürlich sehr riskant, ne? Ja, da ja. Was schief geht. Weil es da ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu niedrig. Und er macht das aber natürlich am Anfang, weil er einen Ruf aufbauen will. Und ist er halt auch imposanter. Baut er auch so auf. Also ja. Er hat irgendwann den Ruf als talentierter, professioneller Henker. Und dann wechselt er aber zu hauptsächlich kniend oder sitzend, weil das halt viel ungefährlicher ist. Die Schwerkraft, ne? Ist auf deiner Seite. Auch das, genau. Schwertführung, das ist alles nicht so einfach, wie man das, glaube ich, sich vorstellt. Also sozusagen, dass der Kopf vorne überhängt. Na, dass auch das Schwert halt und die Schwerkraft dir hilft, da durchzudrehen. Wenn du es waagrecht schwingen musst, dann musst du ja, okay. Aber wie ist der Unterschied, wenn du sitzt? Naja, vorgebeugt und dann halt wahrscheinlich. Vorgebeugt, vielleicht, okay. Weiß auch nicht, ob dann vielleicht festgebunden, ich weiß es nicht genau. Ja, ja. Es gibt auch Scharfrichter im Reich, die sowas machen wie zwei auf einen Streich. Tatsächlich war ein Ding, aber das macht Franz nicht. Er kann später in mindestens einem Fall, in dem Hans Dopfer seine schwangere Frau ermordet hat, kann er das immens brutale Rädern in eine ungleich gnädigere Hinrichtungsform abändern. Allerdings mit der Auflage, dass der Delinquent nach dem Tod noch gerädert wird. Ein Aspekt, den ich so jetzt auch nicht ganz auf dem Schirm hatte, ist, dass jede Hinrichtung ja so eine richtige Inszenierung ist, die nur zu kleinem Teil der Strafe dient. Ne? Das Wichtigste daran ist eigentlich die Wiederherstellung der weltlichen und der göttlichen Ordnung. Also das ist wirklich was sehr, sehr Religiöses und deswegen ist da auch ganz viel religiöses Prozedere mit dabei. Also da gehört dazu, dass die Hinrichtungen, werden die Gefangenen vorher erstmal in eine größere Zelle verlegt, wo sie auch noch Besuch empfangen dürfen, wo sie lesen und schreiben dürfen, wenn sie es können und wo christlicher Beistand vorhanden ist. Ja, das heißt, da kommt wirklich nur mal ein Priester. Da kommt der Kaplan, genau, und die wollen sicherstellen, dass die Verurteilten in frommem Glauben sterben, weil darum geht es ja dann, dass die ihre Sünden dann beichten und dass so die Ordnung wiederhergestellt wird, auch wegen Landstrafen und wegen allem halt, ne? Und das ist ganz wichtig und natürlich funktioniert es nicht immer, aber das ist so ganz wichtiger Bestandteil von diesem Ganzen. Und das nimmt dann ja auch wieder die Schuld von den Henkern. Also wenn der Gerichtete im Einklang mit Gott und der Welt ist, dann ist es auch für den Henker so. Ja? Wenn der Gerichtete aber sagt, nee, ich war's nicht und ich sehe, dann ist es auch für den Henker im Grunde schwieriger oder unklarer der Fall. Aber man hat dann tatsächlich selten den Moment gehabt, dass Menschen sich noch gewehrt haben oder dergleichen, weil ich könnte mir ja schon vorstellen, gab es schon auch, ja. Aber die wurden ja oft in diesem ganzen Prozedere vorher schon so gebrochen, dass du eigentlich gar keine Kraft mehr hast. So, okay. Dass die dann am Ende froh waren, einfach, dass es rum ist. Ne? Okay. Es gab natürlich schon auch die Hartnäckigen, gab es, keine Frage, aber okay. Die meisten waren dann wirklich so, oh, endlich ist vorbei. Die Henkersmahlzeit ist witzig, hat Franz gemieden in der Regel. Gab es zwar diesen Brauch und diese Tradition, aber Franz ist da nicht hin. Die Vermutung ist wegen des geringschätzigen Namens tatsächlich, aber ob das stimmt. Also Sekunde, hat der Henker wohl mitgegessen? Nee, aber es war schon so, dass der Henker in diesem Prozedere natürlich ständig da war und das beaufsichtigt hat und geschaut hat, er war sowas wie der Kapellmeister, ne? Also er war für den Ablauf verantwortlich, ja, und dass das reibungslos läuft. Aber den Henkersschmaus oder dieses letzte Mal, das hat er gemieden. Ist das wirklich, also war das damals so ein Ding, du darfst dir nochmal was wünschen, was du kriegst? Oder kriegen wir einfach mal was überdurchschnittlich, also ja, ein bisschen Brot? Und ja, Kürbis. Was der Henker dann wiederum auch gesteuert hat, ist, ob es dann mal vielleicht noch ein bisschen mehr Bier oder ein bisschen weniger Bier gab, je nachdem, ob das den eher aufgeputscht oder eher besänftigt hat so. Aber ich glaube, dass der wirklich sich was wünschen durfte, das glaube ich jetzt nicht. Naja. Aber es war schon so, dass die schon auch bei Dingen Mitspracherecht dann noch hatten, was zum Beispiel die Kleidung angeht, vor allem wenn es Adlige waren, die durften dann irgendwie auch bestimmen, oder was heißt bestimmen, sie durften mitsprechen. So eine Dame hat einmal zugestanden, dass sie einen Strohhut trägt bei ihrer Hinrichtung. Oder er kann auch mal Betäubungsmittel im Wein irgendwie so, kam auch mal vor, wenn es darum ging, okay, das ist einer, der ist jetzt voll aufmüpfig, um den mal so ein bisschen zu sedieren. So, das gab es auch. Es gab trotzdem auch Eklats bei Franzens Nachfolger, der wird bei, ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal war oder dann bei der Prozession, da wird der Henker fast totgeprügelt von dem Verurteilten. Der kann sich irgendwie dann so weit losreißen, dass er den wirklich, wirklich durchlässt. Ne? Und ich wollte sagen, den Henker will dann auch keine schützen, vermutlich, ne? Ja, nicht im Stand. Ja, oder? Die Stadtwachen und so sind dann schon eigentlich dafür da, naja, wenn das dann so in der Zelle vielleicht war, vielleicht ging es auch zu schnell oder so, ne? Also da war es wirklich spitz auf knapp. Viele sind so, entweder, okay, ich sehe es ein, Religion, ich beichte meine Schuld. Muss ja. Oder lass es endlich vorbei sein. Mhm. Oder einfach halt komplett erschöpft. So, dann gibt es noch eine öffentliche Urteilsverkündung. Früher auf dem Marktplatz im 16. Jahrhundert, dann in dem eigenen Raum im Rathaus. Da wird nochmal das Urteil verlesen. 12 Schöffen besiegeln nochmal das Urteil mit dem Satz, was nach dem Gesetz und gerecht ist, gefällt mir. Und dann darf der Verurteilte nochmal was sagen, aber es wird jetzt nicht erwartet, dass er nochmal irgendwie den Fall aufmacht oder sagt Rechtfertigung oder ich weiß nicht, sondern Wie sagt man? Genau, es geht nur darum, die Dankbarkeit gegenüber den Richtenden zum Ausdruck zu bringen, zu sagen, ja, okay, alles klar. Ich erkenne dieses Gericht an. So ungefähr. Hat alles eine Richtigkeit, dass das jetzt so sein muss. Und das ist der Punkt, dass halt dann auch der für den Henker klar ist, okay, alles klar, läuft alles in Gang, ich bin jetzt nicht der da... Der Böse, in Anführungszeichen. Genau. Ja. Klappt manchmal, nicht immer. Manchmal wünscht auch einfach einer das gesamte Gericht zum Teufel. Gibt's auch. Dann bricht der Richter noch den Richterstab und überlässt den Gefangenen dann dem Scharfrichter zur Vollstreckung. Was hat das? Weiß ich nicht, kannte ich auch nicht. Aber okay. Braucht man hier jetzt mal so einen. Ist ja unpraktisch. Genau, brauchst immer einen neuen. Jetzt laufen die dann zu Fuß zum Richtplatz. Das ist so eine Meile, also auch ein ganz schönes Stück. Und vorher wird natürlich das Volk informiert mit Flugblättern und es gibt so ein rotes Tuch am Rathaus, dass die wissen, okay, heute erwischt es wieder an. Und die schwachen Delinquenten werden getragen, aber in der Regel müssen die eigentlich selber laufen. Die gepiesackt werden mit der Zange, die sitzen auf einem Pferdewagen irgendwie, also die müssen dann nicht selber laufen. Das Pferd fand ich witzig, das ist eigentlich das Pferd, das zur Müllabfuhr gehört und das wird von allen nur Pappenheimer genannt. Fand ich schön. Also ist nicht der Ursprung des Begriffs Pappenheimer, das habe ich extra irgendwie nochmal nachgeschaut, aber das Pferd, dieses eine Pferd wird halt von allen Pappenheimer genannt. Sehr schön. Also zwei Kapläne laufen noch mit, das sind auch noch zwei so Pappenheimer, die da am Start sind. Und dann darf der Verurteilte, er hat noch einen letzten Wunsch, aber das ist dann auch nicht so wie, okay, ich wünsche mir nochmal... Also nicht die super Perforator-Werbung. Ja, ich wünsche mir nicht nochmal irgendwie, dass hier, keine Ahnung, meine Mutter vorbeikommt oder irgendwas, sondern das ist dann schon eher so, okay, ich sag jetzt halt nochmal was oder ich darf noch ein Lied singen und manche nutzen das dann natürlich, um noch ein bisschen hinauszuzögern, was dann aber auch nicht so gerne gesehen wird und oft auch abgekürzt. Ein Lied singen. Das würde mich immer interessieren, ob es da so einen Favorite-Song gibt. Ja, weiß ich nicht, aber es gab wirklich Leute, die dann halt da nochmal gesungen haben. So, das war schon auch... Okay. Es gibt eine Bestatterin, die YouTube-Videos macht und ich glaube, da war auch mal eine Liste von den üblichsten Songs und auch eher so ungewöhnliche Songs erwähnt worden sind, die bei Beerdigungen jetzt gespielt worden sind. Also, ne, nicht Hinrichtungen. Ja, ja, aber also in der damaligen Zeit würde es mich einfach interessieren. Ja. Bei mir bitte Dupe von Dupe. Bei der Beerdigung oder Hinrichtung? Beides. Okay. Hinrichtung ist highly einleitend. Aber der Remix, ne? Der Remix. Nein, nicht der Remix, bitte. Also Franz ist dafür da, dass das alles ruhig läuft, auch wenn die Zuschauermenge aufgeputscht ist, auch wenn mal einer aufmüpft, auch wenn die Situation angespannt ist. Das ist schon auch ein ganz schöner Job, da irgendwie durchzustehen und für Ruhe zu sorgen. Es gibt dann auch die Geschichte von einem Inzest-Ehepaar, die sich auf dem Weg zum Galgen dann andauernd gegenseitig überholen und irgendwie halt auch überhaupt nicht, wenn einer überhaupt nicht mitspielt, ist es halt immer so ein bisschen schwierig und anstrengend. Ne? Ich will zuerst. Ja, das klang jetzt wirklich so. Ja. Und Franz ist da auch sehr offen in seinen Aufzeichnungen, sonst wüssten wir das ja gar nicht. Ne? Ja, ja. Dokumentiert es auch alles, auch wenn er dann irgendwie mal nicht, wenn es nicht reibungslos lief und es eigentlich seine Schuld war, schreibt er das eigentlich mit. Aber er ist schon sehr souverän eigentlich in seinem Job. Die größte Gefahr für den Nachrichter, was sein Ansehen und auch seine Anstellung angeht, ist, dass halt wirklich was so schief läuft, dass er deswegen seinen Job verliert. Das kann schon passieren, ja. Also wenn er, wie gesagt, drei Hiebe mit dem Schwert werden den Henkern zugestanden, aber ein vierter, dann ist schon so, okay, jetzt, wenn die Menge jetzt ausrastet, dann hilft dir keiner so, ne? Dann. Aber ist schon krass, wenn du überlegst, bei welchem Job hast du sonst so ein Performen auf dem Punkt und wenn du es jetzt verkackst, dann bist du für immer raus. Ja, selbst ein Musiker sagst du mal, okay, der hat es verkackt mal einmal, ja, der darf es wieder. Heutzutage, ja. So. Also ich meine, das ist ja damals klar. Anderen Jobs auch so. Aber ich meine ja eben sozusagen aus der heutigen Perspektive. Ja gut, ich meine, bei Soldat oder sowas, da bist du dann halt weg, ne? Aber. Also, es gibt viele, viele Richter, Nachrichter vor ihm, nach ihm, die von den Stadtchronisten erwähnt werden mit vergeigten Hinrichtungen und dann, dass es halt irgendwie Schlägereien und alles Mögliche gab. Aber Franz, ja, Achtung, jetzt verrate ich es, braucht in 45 Dienstjahren bei 187 Schwerthinrichtungen nur viermal mehr als einen Hieb. Boah. Also ist eine ganz gute Quote. Und das in seinen letzten 2 Monaten wahrscheinlich. Ja, wo tatsächlich. Er nicht mehr so konnte. Tatsächlich, es sind einige davon ganz am Ende. Andere Richter, die haben dann immer so Ausreden, wenn sie halt mal 2 oder 3 Hiebe brauchen, wie, oh, der Teufel und oh, das war ein Hexenwerk und Franz ist da, aber zumindest seinen Tagebucheinträgen ist da nicht so. Ne? Er hat halt dann gepfuscht und brauchen wir nicht ins Handbuch anders schreiben, Für ihn war gut, dass er halt am Anfang seiner Karriere da sehr, sehr gut durchgekommen ist und dann war das auch später dann nicht mehr so schlimm. Am Anfang hätte er dann vielleicht halt keinen Job in Nürnberg bekommen, wenn da was schiefgegangen wäre. Es gibt die Anekdote von dem Scharfrichter Deuser, der war auch dann relativ neu im Amt, der hat eine recht schwachen, weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Ich weiß nicht, ob es war wahrscheinlich auch in der Gegend. Er hat einer recht schwachen Frau nur ein Stück vom Kopf abgeschlagen, statt den Hals zu durchtrennen. Und die ist dann zu Boden gegangen, hat sich unter dem Stuhl verkrochen und der Henkersgilde hat sie vorgezogen und der Deuser hat weiter auf die eingeschlagen. Absolutes Gemetzel. Oh Gott. Absolut unfeierlich. Mega peinlich. Und Fremdschämen galore. Genau. Ja, vor allem, ich wollte gerade sagen, peinlich ist ein nettes Wort, das mir als erstes anfallen wird, aber. Naja, und da kommt es dann so, dass die Zuschauermenge ihn wirklich fast zu Tode steinigt. Ah, ja. Ja, und die Wachen dann da schon dann trotzdem noch eingreifen. Ich weiß nicht warum, ob das dann, ob der dann wirklich da noch den, oder so, ob das Reflex war oder ob der wirklich dann dem Recht nach da noch geschützt werden musste, weiß ich nicht. Aber die holen ihn dann gerade noch so raus und er wird dann aber verhaftet und entlassen. Also. Scheiße, Mann. Franz muss Vergleichbares nur einmal in seinem Berufsleben mitmachen. Bei einer Auspeitschung kommt es zum Tumult. Ich weiß aber nicht warum, das hat er nicht notiert. Da fliegen auch Steine, Menschen sterben sogar. Ob das jetzt aber wirklich ihm galt, das kann ich nicht sagen. Es kann ja auch einfach sein, dass wenn du lokal, keine Ahnung, du sagst, oh, wir haben hier so eine Art, ich nenne es mal Stadtteilheld. Und dann wird der für eine Sache gesühnt. Das kann alles Mögliche. Das hat er nicht gemacht. Das kann alles Mögliche sein, ja, genau. Das Ende der Zeremonie ist dann, wenn Franz sich nochmal an den Richter wendet und fragt, Herr Richter, habe ich recht gerichtet? Dann lautet die Antwort in der Regel, passt schon. Oder so schön, ich möchte gar nicht sagen, was wirklich hier steht. Nein, er sagt dann eigentlich in der Regel, du hast gerichtet wie Urteil und Recht mitgebracht. Und dann sagt Franz nochmal, davor danke ich Gott und meinem Meister, der mich solche Kunst gelehrt. Und dann wird aufgeräumt, das Blut zusammengewischt und die Show ist vorbei. Ist dieses den Kopf hochhalten wirklich eine Sache? Was du ja bei manchen dramatischen Filmen kennst, so Kopf abschlagen und dann wird der Kopf nochmal hochgehalten. Ich nicht gelesen. Ich glaube nicht. Also war nicht explizit erwähnt. 18 Monate nach seiner Ankunft in Nürnberg lernt Franz die 9 Jahre ältere Maria Beckin kennen, ihres Zeichens Witwe, von einem Lagerarbeiter mit 7 minderjährigen Kindern. Und die ist eigentlich ja nicht standesgemäß für ihn. Die ist aber 34, hat keine Mitgift, dafür einen Arsch voll Kinder. Also kommt sie für ihn als Heiratsmaterial tatsächlich in Frage. So andere ehrbare Frauen wären nie auf die Idee gekommen, ja, sich da überhaupt drüber nachzudenken. Aber sie würde sich darauf einlassen. Und Franz darf sich auch dann vom Rat aus mit ihr verloben. Und 1579 heiraten die beiden dann. Steigt sie damit ab oder er auf? Es ist beides. Es ist von, es ist beide in der Mitte, also, würde ich sagen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Also er heiratet über seinem Stand und sie ist halt, ja. Aufkommen. Wenn ich jetzt sage, sie ist damaged goods, dann ist es sehr abfällig. Ja, ja, aber in der Welt von damals ist das halt so, ne? Mhm. Die hätte keinen Ehrbarer mehr so genommen. Und 7 Kinder kann sich auch nicht jeder leisten, mal ganz ehrlich, ne? Franz hat eine 140 Quadratmeter Wohnung. Ja, heute kennt man das noch. Kannst du heute in Nürnberg überhaupt noch mal leisten? Ich wollte jetzt sagen, hey. Kennt man heute noch als das Henkerhaus, da will ich unbedingt mal rein, hier ein Museum über Franz drin. Das sollten wir unbedingt mal anschauen. Und diese Hochzeit ist schon echt ein großes Ding, ja? Ja. Die kriegen dann auch nochmal Nachwuchs. 1581, Vitus, der wird in der Kirche des Heiligen Sebald getauft, was der nächste Hammer ist. Ja? Das Kind vom Henker in der Kirche getauft. Also das zeigt schon, wie sich A, die Zeiten geändert haben und B, was er für einen Stand hat mittlerweile. Und da ist er ja noch gar nicht so lange im Amt. Genau. Ja. Und Vitus ist der Schutzpatron der Heiligen. Wie alt ist er gerade? 1581. Lass mich mal ganz kurz gucken. Geboren. Hast du nicht gesagt, 1,5 Jahre nachdem er geboren ist. Er hat gelernt, dass sie Kinder heiratet. Dass sie, das Kind kam 1581 und er ist geboren 1553 ungefähr. So, rechne ich selber. Gut. Noch gar nicht so alt. Noch gar nicht so alt eigentlich. Aber als der gute Mann nach 45 Dienstjahren in Rente geht, ist er eine totale Legende in Nürnberg. Ja, ich will es noch nicht vorgreifen. Ja. Ich will es noch nicht vorgreifen. Aber allein die Tatsache, dass wir heute über ihn reden, sagt ja auch schon ein bisschen was, ne? Also er nennt seinen Sohn Vitus nach dem Schutzpatron der Heilberufe, was auch bemerkenswert ist, weil eigentlich wäre normalerweise der Großvater, den Namen gibt. Aber für Franz ist wohl auch dieser Aspekt, dass er nebenher ein Heiler ist, sehr, sehr, sehr, sehr relevant in seinem Leben. Das ist ja auch vielleicht mehr damit werben, wenn du dir hoffst, für deine Kinder mal Zukunft zu haben. Ich weiß auch nicht, ob der Henker einen Schutzpatron hat. Bin mir nicht sicher. 1582, 1584 folgen weitere Kinder und insgesamt gibt es viel Wandel in Franzens Leben und Berufsalltag. Er muss bald nicht mehr das Bordell beaufsichtigen und auch die Müllentsorgung darf er auslagern an Leute, die halt dann noch weniger angesehen sind als er. Also gibt es schon dann auch in der Stadt, ne? Die Mistmeister, die man auch Nachtherren nennt, finde ich. Da hatten sie erst drüber, bevor wir angefangen aufzunehmen. Finde ich beides schön. Ja. Andere als schmutzig betrachtete Aufgaben kann Franz auch an seinen Gehilfen abgeben. Bürokratie? Steuererklärung. Muss er ja nicht. Der hat den Spitznamen Löwe, also so der Henkersgehilfe, finde ich auch schön. Aber nicht. Also nicht den Akt des Richtens selbst, nicht related. Genau, aber andere ja, Dinge, sowas wie Leichen verscharren und keine Ahnung, so, das macht dann schon alles sein Gehilfe. Und so schafft er es aber tatsächlich, das Image von seinem Beruf auch, also nicht nur seins, sondern auch von seinem Berufsbild so in der Auswirkung ein bisschen zu verbessern. Mhm. Ne? Er ist eh auch mit seinem Löwen ziemlich gut, also es gibt nur einen Wechsel. In der ganzen Zeit, in seiner ganzen Amtszeit hat er nur zwei Gehilfen quasi, ne? Also das sagt auch was aus. Sehr stetig. Er hat, wie sein Vater auch, ein erklärtes Ziel. Er will die Standesgrenzen überwinden, er will diese Entehrung rückgängig machen und er ist schon auf einem wahnsinnigen Weg dahin. Er hat schon vieles erreicht, aber er ist eigentlich schon noch weit weg von dem, wo sie ursprünglich mal standen. Und alles nur wegen dem Hund. Alles nur wegen dem Hund, ja. Und es kommt auch noch dazu, dass er nicht von hier ist. Ja, also er ist ja von Hof. Er wird immer als der Nachrichter aus Hof auch angesprochen oder angesehen. Er selber braucht 10 Jahre, bevor er in seinem Tagebuch Nürnberg als seine Stadt quasi bezeichnet. Ne? Also als er das für sich eigentlich als, okay, ich bin jetzt hier zu Hause, hier ist mein Lebensmittelpunkt, vereinnahmt. Und Franz ist auch nicht, obwohl er jetzt da seine Position verbessern will, er ist kein Rebell. Ne? Also er will jetzt nicht die Ständeordnung einreißen. So, er stellt es nicht in Frage, sondern er ist so klug, dass er eine Chance sieht, vielleicht sich so zu positionieren, dass er innerhalb der Regeln irgendwie so ein bisschen hinbiegen, ein bisschen ausnutzen, dass er da aufsteigen kann. So, Adel, Stand, das alles hinterfragt er nicht. Das ist wie das Wetter. Das ist so. Er akzeptiert, dass auf der Straße Leute ihn meiden, auch wenn er mit ihnen täglich beruflich zu tun hat. So, ja. Das ist schon auch noch so. Ja. Das ist schräg und skurril und das nagt an ihm. Und das lässt ihn, glaube ich, einfach auch noch härter arbeiten in seinem Beruf, an seinem Ruf. Er lässt besondere Härte walten, immer wenn es um Verbrechen geht, wo sich jemand einen falschen Namen erschleicht oder einen Rang erschleicht. Ein Schulmeister, der irgendwie Dinge fälscht oder der sich als falscher Schulmeister als falscher Schulmeister ausgibt, ja, dann schreibt er das wirklich mit Verachtung, die man lesen kann in sein Tagebuch. Und vor allem, wenn der dann so hochgestellt ist, dass er nur mit Auspeitschen bestraft wird. So, also das, naja, was, das packt er dann eher nicht. Ne? Auch eine üble Nachrede ist was er nicht ab kann. Und alles, was er tun kann, tut er, ja, richten. Und wenn es gegen die Ehre geht oder wenn sich besondere Niedertracht auftut, dann ist er auch ziemlich hart im Durchgreifen. Mhm. Wo er nicht ganz so hart ist, ist bei so Gelegenheitsverbrechen, bei Trieb- und Sexualdelikten, da ist er nicht ganz so hart. Da hat er viel Mitleid mit den Opfern, ja, aber manchmal auch mit den Tätern, erst recht, wenn die Reue zeigen. Ehebruch, auch so ein Punkt, seine Arbeitgeber finden das als, ja klar, es ist ein gegen Gott, ne? Die Kirche ist da sehr, sehr streng. Er selber ist da, ja, okay, geht so. Kann man machen. Obwohl laut Carolina Bigamie ein Kapitalverbrechen ist Ehebruch eine etwas leichtere Straftat, die aber letztendlich eigentlich gleich bestraft wird. Gut, ist ja evangelisch, ne? Wird gleich bestraft, rechtlich. Also er ist jetzt lockerer. Das lässt jetzt Interpretation zu, was seine Ehe angeht. Ich glaube aber, dass er seiner Frau die Treue hält, weil er so auf seinen Ruf bedacht ist. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass er das gefährden würde. Genau, so. Das passt nicht zu seinem Charakter und es gibt keine Anzeichen dafür. Ja, ja gut, aber wie ich es gerade schon gesagt habe, klingt jetzt vielleicht wegen übertrieben, aber es ist ja trotzdem, ich glaube, dass du sozusagen, das ist bei den Katholiken ist ja noch mal ein bisschen härter als bei den Evangelischen. Auf jeden Fall, ja. Was also das Thema Ehe angeht. Ja. Überhaupt Sakramente und Co. Genau, auch Bestrafung und so und Hölle und so, das ist alles bei den Katholiken irgendwie eine Spur härter. Ja. Oder zwei oder drei. Also die beiden bringen 7 Kinder zur Welt, was auch nochmal eine ganz schöne Leistung ist. Also sie hatte ja schon 7, dann haben sie 14 insgesamt. Was schon eine ganz schöne Leistung ist. Welche kommen davon so ein bisschen durch? Das habe ich jetzt gerade, das kommen wir später noch dazu. Okay. Das habe ich jetzt gerade spontan nicht parat, aber ich habe es später noch notiert. Ja, ein Beispiel dafür, was Franz als niederträchtig erachtet, ist, wenn eine alte Dame von einem Angestellten nachts im Bett erstochen wird oder wenn jemand seinen Arbeitgeber beklaut oder die höchste Stufe des menschlichen Verrats ist für ihn Vatermord zum Beispiel. Es gibt den Fall von Peter Köchel, der hat seinen Vater über Jahre hinweg immer wieder geschlagen und ist ihm am Ende auf der Straße aufgelauert und hat ihn so heftig verprügelt, dass er dann liegen geblieben ist und daran gestorben ist. Und das ist so das Schlimmste für ihn. Ne? Also der Verrat. Wenn so Vertrauen. Genau, Vertrauen missbraucht wird, Verrat innerhalb der Familie, so, das ist ganz, ganz schlimm. Später wird er ein bisschen altersmilde, also zeigt auch grundsätzlich mehr Verständnis für Verbrechen, fragt auch mehr nach den Motiven, ja. Das war da am Anfang, macht er das nicht so, aber später zum Beispiel, wenn eine Tochter ihren Vater umbringt, weil er sie missbraucht hat, ja, so dann ist es was, wo er wieder dann ins Grübeln kommt. Ja? Also, dann, also das sind ja fast schon, ich will nicht das Wort modern sagen, aber modern. Du, er ist oder total progressiv, was das angeht. Progressiv. Ja, also ja. Da ist er, ich glaube, der einzige weit und breit. Ja. Ja. Delikte ohne Vorsatz, gerade wenn es um Sex geht, ist für ihn eher sowas, so ein Einzeiler in seinem Tagebuch, ja. Obwohl es 3/4 der Strafen ausmacht, eigentlich, die er durchstreckt, der ist echt krass. Und Totschlag im Affekt auch spannend, ist so ein Kavaliersdelikt eigentlich fast, ne? Weil, Kavaliersdelikt ist auch geil. Du musst passieren. Es ist eine Zeit, wo jeder Mann eigentlich zu jeder Sekunde bereit sein muss, seine Ehre zu verteidigen. Ja. Also und es ist ganz oft so, dass es irgendwie eskaliert, irgendwo im Suff, im Streit, keine Ahnung. Und dann geht es gegen die Ehre und dann plötzlich bleibt dir nichts anderes übrig, als den anderen irgendwie mit dem Messer aufzutreten. Also dann sind die in so einer Welt, in so einer... Da ist viel Verständnis so einer, da. Ja, in so einem komischen, verschobenen Bild von Ehre gefangen, dass die dann keinen anderen Weg mehr sehen. Also das ist wirklich... Und es ist dann oft auch gesellschaftlich akzeptiert. Also so ein Mord, um seine Ehre zu schützen, ist okay, moralisch zumindest. In der Regel sympathisiert Franz stark mit den Opfern, gerade wenn sie aus einem niederen Stand kommen und von vermeintlich Höhergeborenen betrogen werden oder misshandelt oder verletzt. Nee, ich vermute, dass sie das sich auch irgendwo wieder in seinem eigenen Schicksal. Klar, sind Kinder beteiligt, spürt man auch wirklich lodernden Hass, wenn er irgendwie darüber schreibt. Und gerade so bei verstörenden Taten schreibt er auch wirklich sehr, sehr ausführlich auf. Also wenn... Es gibt so einen Endres Feuerstein, hieß der hat Kinder missbraucht. Da schreibt er dann genau auf, das eine war 6, 7, 8, 9 und 12. Oder das 3,5 Jahre alte Mädel, das von einem Landarbeiter missbraucht wurde, beinahe missbraucht wurde, wo die Mutter dann aber noch eingegriffen hat im letzten Moment. Also das schreibt aber er dann, schreibt er irgendwann mal auf, warum er das aufschreibt? Also ist das tatsächlich was, wo irgendwann mal rauskommt, dass er das irgendwie braucht, um damit abzuschließen oder dass er da der Nachwelt das hinterlassen will? Das überlasse ich deiner Interpretation, nee. Also das, nein. Nee. Das hat er nicht vermerkt. Es ist wie so eine Art Protokoll, die er geführt hat. Genau, es ist vielleicht auch das Tagebuch nicht ganz das richtige Wort, vielleicht ist es eher so ein Logbuch, ja, das Log der Kapitän, ja, heute wieder 3 am Strang, keine Ahnung. Also es ist oft ganz knapp. Und es ist mehr so ein... Er schreibt auch nichts über sein sonstiges Leben, sondern er protokolliert sein Arbeitsleben. Er schreibt mitunter, pflicht er das ab und zu mal so ein bisschen mit ein, aber er schreibt jetzt nicht... Alles klar. Er schreibt jetzt nicht... Ist nicht ein Tagebuch per se. Genau. Okay. Ich bin heute nach Hause gekommen und meine Frau hat mit einem heißen Bad auf mich... Unser 13. Kind wurde heute geboren. Und wenn so ganz eklige, fiese Verbrechen sind, dann merkt man auch, dass er die harten Urteile auch gerne durchsetzt, so, ne, dass dann für ihn das System auch funktioniert. Im Dezember 1579, 2 Jahre nach Amtsantritt, verlangt er einen Neujahrsbonus, den er auch bekommt. Und im Jahr darauf verlangt er eine Gehaltserhöhung und eine weitere Prämie, wo er jetzt nicht alles sofort bekommt. Aber am 25. September 1580 handelt er nochmal einen neuen Vertrag raus mit lebenslanger Beschäftigung und anschließender Rente zu einem deutlich höheren Gehalt als bisher. Wo er vorher schon gut verdient hat. Die Gewerkschaft ist da eigentlich bei der IG Metall, oder? Nicht schlecht, auf jeden Fall. Ja, das, oder Verdi? Die Bahnfahrer? Nein. Also er kriegt es natürlich, weil die Vorgesetzten sind mega zufrieden mit ihm. Ja, keine Skandale, fleißig, besonnen, zuverlässig. Das Einzige, was sie ihm abbringen, ist ein Eid, dass er nie wieder eine Gehaltserhöhung fordern darf. Aber er verdient auch so knackig gut, dass das auch wirklich nicht mehr notwendig ist. So. Mit 30 seinen Beruf so weit durchgespielt, dass er das irgendwie dann macht und alles okay. Im nächsten Jahr gibt es ein paar Rückschläge. Also das nächste Jahr verlangt einiges von ihm ab. Er muss seinen Schwager foltern und richten. Oh. Das geht noch, weil der Heffler laut Franz schon von Kindheit an böswillig war. Aber nicht jetzt der Schwager. Nein, nicht der aus Ansprach. Ja. Nee, ich weiß es nicht. Aber was hat er gemacht? Genau. Ja gut, haben wir viele Kinder, von daher. Der hat geklaut, glaube ich. Also der hat mehrere Taten. Also der hat, okay. der kam ins Loch. Also der Vater, ein angesehener Bürger und Töpfer und so, alles gute Familie ursprünglich mal, der hat dann geklaut, ist bei Franz im Loch gelandet und hat unter Folter dann noch 3 Morde und den versuchten Mord gestanden. Hoppala. Und einen brutalen Raubüberfall. Also es war schon ein böswilliger Charakter. Es war nicht knapp. Das ist jetzt für ihn natürlich gefährlich, ne? Weil es ist ja Familie. Es fällt wieder auf ihn zurück, eventuell. Und das ist dann auch so was, wo er besonders hart einfach durchgreifen muss, ne? Nee. Macht er auch. Das Einzige, wo er dann seinen Arbeitgeber dann sogar überredet, es ein bisschen softer zu handhaben, ist, eigentlich waren 6 Zangengriffe verordnet, ja, auf dem Weg zum Richtplatz. Geht er runter auf 3? Auf 2 sogar. Ja. Vermutlich macht er das, weil das der Mann seiner Schwester ist, ja, und er da irgendwie ein bisschen Nachsicht zeigt. Aber die Schwester fleht ihn auch noch an, dass er ihn lieber köpft statt rädert, aber da ist er. Aber ist da ein Bruch mit der Schwester dann da oder sieht die das auch vollkommen ein, dass das sein musste? Das ist nicht belegt. Frage, wie viel die mitzureden hatte. Ne? Genau, aber sie hat ihn irgendwie gebeten, das irgendwie zu machen. Und da sagt er aber, nee, also das ist so eine Gefahr das auch für seinen Ruf. Der wird jetzt gerädert, 31 Schläge mit dem Rad. Guter Ratschlag sozusagen. Guter Rat ist toll. Wenige Monate später stirbt Franzens Vater Heinrich. Kurz darauf die Witwe, die waren noch in Bamberg halt alle, da reist er dann kurz hin und klärt so. Die hatten ja auch schon die Angehörigen, die waren ordentlich alt, weiß ich jetzt gar nicht genau wie alt, aber jetzt überdurchschnittlich würde ich sagen. Und im Sommer bricht in Nürnberg dann die Pest aus. Oh. 5000 Menschen fallen der Pest zum Opfer, darunter Franzens ältester Sohn Vitus. Was? Prozentual halt unfassbar ist. In Klammern. Weil wenn du halt 4, nur 40.000, 50.000 Einwohner hast, das ist halt schon Wahnsinn. So. Der älteste Sohn Vitus im Alter von 4, seine Tochter Margarete im Alter von 3 und Franz kauft ein Familiengrab in einem angesehenen Friedhof außerhalb der Stadtmauern. Auch krass, dass wir so weit jetzt schon sind, ne? Dass er einen regulären christlichen Friedhof bestatten darf. Er arbeitet fleißig weiter, ne, trotz Schicksalsschläge, also die Arbeit wird nicht weniger, also prozentual schon, aber es aber wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, und in diesen echt harten Zeiten, wenn du, keine Ahnung, nicht arbeiten darfst oder es heißt dir, du musst jetzt außerhalb der Stadtmauern leben und du hast halt Hunger, dann machst du halt trotzdem alles, was du willst, um Brot zu kriegen. Also 1585 muss er 11 Menschen hinrichten, 19 auspeitschen und etliche weitere verhören. Pest kommt, Pest geht. Das ist in der Zeit halt so. Ne? Im Jahr 1593 bekommt Franz es mit Gabriel Wolf zu tun. Das ist ein besonderer Fall, weil das war ein Adeliger, der über Jahre und Jahrzehnte hinweg seinesgleichen betrogen hat. Also geprellt hat, Fälschungen, Urkundenfälschungen, hat irgendwie behauptet, jemand anders zu sein, hat irgendwie sich Geld geliehen und es nicht zurückgezahlt, Leute über den Tisch gezogen. Ja, alles, was den Franz alles, triggert. Alles, was den Franz triggert, genau. Wie kann jemand, der und das ist halt der Punkt, mit so er glaubt an die Stände und eigentlich dürfte jemand in dem Stand das nicht tun. Genau, so. Der ist mit so entscheidenden Vorteilen ins Leben gestartet. Also der war vermögend und intelligent. Wie kann so jemand das so leichtfertig aufs Spiel setzen? So, das versteht er einfach nicht. Und, das ist schwierig zu verstehen. Und da wankt jetzt tatsächlich auch sein Glauben in den Rechtsstaat, weil der ist adelig, hochwohlgeboren, ja, und die Familie sorgt dafür, dass der dann nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, wie es eigentlich vorgesehen wäre, sondern nur geköpft, wie halt sowas Besseres. Ne? Und das ist was da schwankt sein Glaube in den Strafvollzug. Ist halt trotzdem, also ja, wir haben es jetzt etabliert, du hast diese Denkweise etabliert, aber es ist halt trotzdem geil, so mit heutiger Sicht, so bei Köpfen ist halt fucking barbarisch, so Todesstrafe eigentlich. Naja, aber es ist halt zumindest schnell rum, ne? Also ich muss sagen, ich finde Köpfen weniger barbarisch als den elektrischen Stuhl zum Beispiel. Nein, aber Todesstrafe an sich halt. Okay, so. Ja. Na, ist tot, darauf können wir uns einigen. Gott, oder diese ganzen Giftinjektionen, wo es dann hieß, ja, hat mal 2,5 Stunden gedauert. Ich hab mir completely unrelated, hat mir ein Kumpel gerade geschrieben, ab nach Bamberg. Der Franz war halt auch ein Wegbereiter dafür, dass wir heute sagen können, ja, wir sind halt so weit weg davon, von diesem barbarischen Ding, weil er hat sich für Milde im Strafvollzug eingesetzt. Der hätte jetzt in diesem speziellen Fall, hätte er gerne Hand abgehackt, hätte er gerne verbrannt, er hätte gerne, obwohl er an die Ständeordnung glaubt und eigentlich denen da oben immer mit Respekt auch begegnet, ist das was wirklich, was sein Weltbild erschüttert. Auch im Jahr 1953, sondern 1593, vielleicht auch deswegen, vielleicht aber auch nicht, beantragt Franz bei seinen vorgesetzten Ratsherren das Bürgerrecht. Oh. Und das ist jetzt schon, das ist jetzt auch ein ordentliches Risiko, was er eingeht, weil wenn sie jetzt Nein sagen, ist halt mega awkward, peinlich, sonst wie. Es ist ein begehrtes Privileg, Bürgerrecht, vielleicht ganz kurz, du brauchst einen astreinen Lebenslauf, du brauchst eine Menge Kleingeld für. Und es hat aber viele Vorteile, ne? Unter anderem mildere Strafen, wie wir schon gerade gelernt haben. Das ist so ein Ding. Und natürlich hat es was ganz viel mit Ansehen und Prestige zu tun. Und vor 40 Jahren, ziemlich genau, ist seine Familie aus heiterem Himmel in Ungnade gefallen und er will sie jetzt damit wieder aus der Versenkung rausholen. Die Ratsherren sind vollkommen empört erstmal so, ey, das, auf die Idee wäre noch nie jemand irgendwie gekommen, ja. Es hätte nie jemand irgendwie in Betracht gezogen. Und Franz erklärt ihnen dann aber sehr lang und ausführlich, dass er nicht ewig Scharfrichter ja sein kann und eigentlich später noch eine andere Laufbahn irgendwie anstrebt, dass er bisher eine super weiße Weste hat, immer zuverlässig war, dass er immer alles getan hat und sehr, sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr zuverlässig gearbeitet hat. Und schlussendlich kann er sie tatsächlich überzeugen. Also es ist wirklich bemerkenswert. Seine Bitte wird gewährt. Oh. Und das ist schon, also das ist wirklich ein krasses Ding. Aber damit entlassen sie ihn aus der Pflicht, dass er Nein. Richter sein müsste? Oder was ist der Deal? Nein. Weil wenn er sagt, er hat nicht immer vor, noch Richter zu bleiben und wie wir wissen, mit 45 Dienstjahren wird er danach nichts anderes mehr getan haben. What's the Deal? Falsch und kommen wir jetzt so nach noch hin. Also 108 Menschen erhalten in diesem einen Jahr das Bürgerrecht, so dass man das von der Größenordnung vielleicht einordnen kann. Franz Schmidt ist einer davon und er gilt aber weiterhin, und das ist jetzt auch so ein bisschen so eine schräge Twitter-Situation, weil es einfach auch noch nie vorher irgendwie ein Fall war, ne? Er gilt weiterhin als unehrlich und er muss deswegen seinen Bürgereid alleine ablegen und nicht mit den 13 anderen, die es eigentlich am selben Tag mit ihm hätten ablegen sollen, sondern er muss einen Tag später dann alleine. Ja, ist ja super weird eigentlich, wenn super du überlegst, weird. Dass du nimmst alle in den höheren Stand auf, aber den dann wieder separat. Ja, und das ist jetzt auch dieser komische Zustand jetzt, ne? Ja, er kriegt jetzt Schutzrechte, er hat ein verbrieftes, höheres Ansehen, was jetzt aber halt auch erstmal nur auf dem Papier existiert, ne? Für die Wahrnehmung der Leute draußen hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert. So ein bisschen wie, ja, alle Tiere sind gleich, aber eins ist gleicher. Also für ihn ist es auch so jetzt noch, klar, ein großer Sieg, aber er weiß, damit hat er jetzt eigentlich noch nicht wirklich viel erreicht. So, ne? Er hat, ja, es war unglaublich, dass er das erreicht hat, aber es kann noch nicht jetzt das Ende. Jetzt muss er es bei jeder Gelegenheit betonen. Kann noch nicht das Ende sein. Im Jahr 1594 hat er es zum ersten Mal mit Homosexualität zu tun. wo er einen Hans Weber auf dem Scheiterhaufen hinrichtet. Gott, ey. Was überhaupt, er hat überhaupt nur zwei Fälle, glaube ich, von Homosexualität in seiner Karriere, was ich auch irgendwie spannend fand, weil das auch, wie es wird wie Sodomie gehandhabt, so rein rechtlich, und da gab es irgendwie einige mehrere Fälle, und da hat er sich immer sehr, sehr stark echauffiert, also bei den Homosexuellen nicht, da war er eher so, ja, so Triebtat, da war er relativ entspannt, die Hexenjäger waren da ultra hart hinterher, auch bei solchen Sachen. Also die hätten, ich weiß nicht, war das da schon die Hochzeit der, ja, es müsste eigentlich so ähnliche Zeit sein, ne? wo die Hexen schon wirklich kategorisch gejagt wurden und sowas auch mitverfolgt wurde. Er war da entspannt, bei Sodomie nicht so. Da gibt es einen Fall von Georg Schöpf, der hat Unzucht mit 4 Kühen, 2 Kälbern und einem Schaf getrieben, der dann geköpft wurde und mit seiner Kuh zusammen dann verbrannt wurde. So, da hat er weniger Verständnis. Love. Nach Recht und auch nach Schmidt sind derartige Verbrechen eine Beleidigung gegenüber Gott. So, ja, das ist schon so. Aber anders als die Kirche und die Leute glaubt er nicht an diese Landstrafe in solchen Fällen. Deswegen ist er da halt halbwegs auch entspannt. Landstrafe? Na, halt so, dass alle drunter leiden müssen, wenn jemand so eine Gotteslästerung macht. Ne? Wenn es das ist der, ah, das ist Landstrafe. Wird. Okay. Was er aber nicht, so, also richtige Gotteslästerung wäre für ihn schon auch ein Problem. Ne? Wenn jetzt naja. Hier der Gott und so, Gott gibt's nicht oder irgendwas, naja. Dann wäre er auch so, oh, das muss jetzt aber gerecht werden, sonst leiden wir alle drunter. Am 15. Februar 1600, dem kältesten Winter in Nürnbergs Stadtgeschichte, fällt Franz Sohn York, 16 mittlerweile. Gut, dass er geheiztes Bad hat. Ja, weil fällt er fest zum Opfer, war das geheizte Bad relativ wurscht. Da tragen die Klassenkameraden den Sarg zur Beisetzung. Ist auch etwas, was es so noch nicht gegeben hat. Ehrerbietung. Ja. Ehrerbietung. Und als 3 Wochen später seine Ehefrau Maria, 55, stirbt, zusammen mit knapp 2500 Nürnbergerinnen und Nürnbergern. Ja, auch wieder irgendwie Pest. Da greifen die Nachbarn zum Griff des Sargs, was auch, also bei einer Schafritters Ehefrau, echt, also ein großes Zeichen davon, dass das schon auch dann so langsam der was mit den Leuten gemacht hat, ne, dass er jetzt da Bürger ist. Aber es trifft ihn jetzt auch schon hart. Also die Pest fickt ihn ordentlich durch. So zurück bleibt ein 46-jähriger Witwer mit 4 Kindern im Alter zwischen 4 und 13 Jahren. Von 14. Ich glaube, die 7, die er nicht ehelich hat. Ich glaube, dass die da nicht mit reinzählen. Okay, alles klar. Nicht sicher, aber ich glaube, die waren in der Rechnung jetzt da nicht mit drin. Und er überlässt es jetzt an dem Hausmädchen und den beiden Großen, 12 und 13, den Haushalt weiterzuführen, während er halt weiter seiner Tätigkeit nachgeht. So, das Verbrechen schläft ja nicht. Mit der Zeit werden jetzt seine Aufzeichnungen immer lebhafter und kreativer. Er hinterfragt mehr, er beschäftigt sich mit den Motiven der Taten, wo er früher einfach nur gesagt hätte, verdorbener Charakter, will er jetzt schon wissen, so warum und was war die Vorgeschichte. Und das führt er auch in seinen Aufzeichnungen immer mehr aus. Es wird dramatischer, er beschreibt es wirklichkeitsnäher, er stellt die Kaltblütigkeit von Taten raus, wenn es denn eine gab. Und er verurteilt vorsätzlichen Mord schärfer als Totschlag. Und das war quasi moderne Rechtsprechung fast schon, ne? Also das macht man heute im Grunde genauso. Ihm wird langsam klar, dass er Verbrechen nach 2 Kriterien beurteilt. Nach A, dem Ausmaß des Missbrauchs von persönlichem und gesellschaftlichem Vertrauen und B, nach dem Grad der Niedertracht. Das sind so seine Kategorien. Was er auch doof findet, ist, wenn Verbrechen sich nicht lohnen. Ja? Nicht doof. Also wenn, es gibt so einen Fall vom Schneider. Das lohnt sich doch gar nicht. Michael Dietmeier, der einen Bauern aus Habgier schlägt und dann 3 Gulden und 3 Pfennige dabei erbeutet. Und da ist er einfach sehr betrübt und traurig über solche Taten. Ja, ja, das ist halt sozusagen, so sagt so ein, das Menschenleben, das du gerade ausgelöscht hast, wegen dem bisschen Mammon. Genau. Und Gerechtigkeit. Aber er ist betrübt und traurig. Also das behält er sich bei. Ja. Weil, also ich meine, ich bin ja schon abgestumpft und ich arbeite nur in einer normalen Firma. Weißt du, so, wo ich mir denke, so, du kannst das ja gar nicht alles nicht ranlassen, was irgendwie für ein Bullshit deswegen, passiert. Und deswegen ist es total krass, dass er immer noch mitfühlt. Und deswegen ist es so bemerkenswert und auch deswegen sind seine Aufzeichnungen und sein Tagebuch so bemerkenswert. Ja? Weil wir, also diese Art der Aufzeichnung gibt es, glaube ich, kein zweites Mal von dem Scharfrichter. So ausführlich und so tiefblickend. Deswegen ist das ein ganz besonderer Fall und deswegen dauert es heute vielleicht auch ein bisschen länger, als es sonst dauert, aber ich finde die Geschichte, auch wegen des Bezuges, ich wollte die nicht, zu uns nicht noch weiter kürzen, weil ich schon echt über viele, in diesem Buch standen so unfassbar viele Fallbeispiele drin, die alle auf Fallbeispiele? Nee, das kam erst später. Ach ja. Aber die alle irgendwie einen Aspekt dann noch betont haben, die alle erzählenswert wären, aber ich musste mich irgendwie auch einschränken. Gerechtigkeit ist ein ziemlich kompliziertes Konzept, ja, und in Mittelalter, Neuzeit sind wir davon weit weg, klar. Aber er wundert sich dann schon auch über Ungerechtigkeiten. So, es gibt einen Fall, wo der Vater und der Sohn mit derselben Magd geschlafen haben und beide wussten angeblich nichts vom jeweils anderen. Mhm. Und das Ende vom Lied war, dass die Magd hingerichtet wurde und die beiden Männer aber mit Auspeitschen davon kommen. Ja, und das ist halt ungerecht einfach, ne? Und das sieht er auch so und das hinterfragt er. Und ich meine, er weiß, dass es unterschiedliche Startbedingungen für Menschen gibt und dass es einfach große Unterschiede gibt von vornherein und dass man deswegen nicht Gerechtigkeit funktioniert, deswegen nicht so. Aber er weiß auch, dass jeder, der genug Willen besitzt, kann seine eigenen Entscheidungen treffen für ein gutes Leben und dafür ist er das lebende Beispiel. Mhm. Und heute wundern wir uns, dass damals Menschen für Nichtigkeiten gehängt werden, ja, hat man jetzt ja schon oft genug. Und Franz stellt sich aber die Frage, warum Menschen für Nichtigkeiten riskieren, gehängt zu werden. Mhm. Also warum die Entscheidung treffen angesichts des logischen Konsequenz. So, das versteht er nicht. Wie alle Lutheraner hätte die Welt ohnehin für einen bösen Ort, in dem alle irgendwann sündig werden. Und es gibt halt die einen, die leisten sich schwerwiegende Fehltritte und die anderen halt nicht. So, und er glaubt fest an göttliche Vergebung, aber auch an Erbsünde. Ich meine, ist ja auch lebendes Beispiel dafür. Spannend, in seinem Tagebuch findet sich das Wort Gott 16 Mal, das Wort Justiz 2 Mal, das Wort Recht gar nicht und das Wort Gnade 93 Mal. Ui. Was er nicht abkann, ist, wenn was er nicht abkann und wo eine kurze Geduldsspanne hat. Ja, wenn hat, Bindestriche und Gedankenstriche vermischt werden. Das ist das Schlimmste für ihn. Er benutzt keine, so mit so Dingen hält er sich leider nicht auf. Er benutzt keine Satzzeichen. Was er nicht kann, ist, wenn jemand nicht beten will, ne? Oder wenn jemand dann versucht, ihm noch was vorzumachen. Ja, es gibt vorgetäuschte Schwangerschaften, ist so ein Ding unter Verurteilten, um einfach diesen Prozess hinauszuzögern. Das ist irgendwie nichts, was er. Das ist die Serranos CEO, Ex-CEO, ist ja jetzt schwanger. Habt ihr das mitgekriegt? Nein. Die Elizabeth Holmes? Es ist doch hier Serranos, diese mit dem Bluttest, wo diese Firma weißt du nicht, diese blonde, ich weiß jetzt gerade nicht. Die haben doch damit geworben, dass sie mit einem Tropfen Blut halt irgendwie 100 verschiedene Tests machen können. Ja. Das war doch dieser mega, einer der größten Skandale der letzten Zeit. Das kennst du? Nö. Okay. Das sagt mir jetzt gerade gar nicht. Super spannend. Also die, ich suche jetzt ausnahmsweise ein Film. Vielleicht bin ich auch in meinem Kopf gerade klammatschig um. Das kann schon auch sein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die ist eigentlich seit ein paar Jahren, ist klar, dass jetzt, seit mindestens einem Jahr ist klar, dass die vor Gericht landen wird. Und jetzt ist sie zufällig schwanger. Ah, okay. So, wo du, also selten es quasi so war, dass halt eine Schwangerschaft mehr perfekt auf den Moment, wo du vor Gericht stehst. Ja, aber es war eine echte Schwangerschaft wenigstens. Und wir haben es hier mit falschen Schwangerschaften zu tun. Ja. Und zuletzt war es 1525 in Nürnberg auch so, also das war wohl auch ein Ding, aber auch nicht super häufig, aber es war ein Ding, dass Henker einer Frau die Todesstrafe ersparen konnten, wenn er die geheiratet hat. Also das war auch ein Weg, um irgendwie auf dem schwierigen Heiratsmarkt Aber man durfte nur eine. Ja. Aber das war so eine Chance, wenn du keine hattest, weil du ja schlechten Stand hattest. Gab es das wohl auch. Aber viele Frauen wählten den Tod über. Das ist ja der härteste Korb in der Geschichte der Menschheit. Da sterbe ich ja lieber, als dass ich. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Im Jahr. Stell dir da mal eine Tinder-App vor. Na, mal schauen, ob sie auch in die. Date or die. Oder rechts swipen. Ich weiß es gar nicht. Im Jahr 1605 reicht Franz Schmidt, und das ist auch in seinem Tagebuch nirgends vermerkt, sondern das haben wir irgendwie auch aus den Stadtchroniken, er reicht ein Minnelied beim Wettbewerb der Nürnberger Meistersinger ein. Es wird nie vorgetragen, aber es wird 1617 in die öffentliche Sammlung von Meisterliedern aufgenommen. Was? Ja, die richtige Frage an der Stelle ist WTF. So, ich habe keine Ahnung. Existiert es heute noch? Die Aufnahme? Das können wir mal singen. Ich weiß es nicht, aber wenn es in diese Sammlung aufgenommen wurde, muss es irgendwo eigentlich ja auch. Na gut, wäre die Frage, ob das irgendwie mit Notation oder nur Text oder. Ja, ich weiß. Also man denkt auch, er hat sich da irgendwie Hilfe geholt von jemandem, aber es steckt schon viel drin. Also es war, glaube ich, kein Ghostwriter. Es steckt schon viel von ihm und seiner Weltsicht und so da mit drin und auch irgendwie so eine. Ach, es bezieht sich dann irgendwie auf griechische Mythologie oder irgendwas, aber es passt so in sein Weltbild, dass es eigentlich von ihm sein muss. Heavily inspired by. Aber es ist irgendwie sprachlich und auch, es passt nicht in seinen Charakter an sich. Also man geht davon aus, dass er Hilfe hatte zumindest. Aber random Fact, ich weiß nicht, wo der herkam, wird auch nicht weiter erwähnt, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ja, das, ich meine, blöd gesagt, vielleicht hat er sich auch einfach an anderen Sachen orientiert und dann da so den Stil übernommen. Ja, oder vielleicht war das auch so ein Strohhalm, ne? So ja, ja. Leicht komme ich darüber irgendwie raus aus dieser ganzen Nummer oder keine Ahnung, ne? Kann auch sein. Oder vielleicht fand er auch einfach so diese ganze, vielleicht fand er einfach so die Musik und das alles gut. Ja. Weißt du auch nicht. Es war ja auch so ein Ding so, mit dem Gesang war da so gerade ganz hohe Hochzeit. Es ist schon etwas widersprüchlich, dass Henker nebenher Teile unterwegs sind. Habe ich ja vorhin gesagt, ne, gerade so dieses Berühren lassen von dem Henker ist irgendwie Unglück, aber dann trotzdem Knochen richten lassen ist okay irgendwie. Und lieber Unglück oder einen gebrochenen Knochen. Und es ist sau schwierig, gerade für ihn als den ehrbaren Henker, ja, dass er so nahe an der Hexerei da auch irgendwie unterwegs ist. Also ihn braucht nur einer irgendwie der Hexerei bezichtigen. Wir sind gerade in Süddeutschland, wo mehr Menschen wegen Hexerei hingerichtet werden als irgendwo sonst in Europa. Hm. Wirklich? Auch in Spanien? Ja, also das wusste ich nicht. Es werden insgesamt so 60.000 und 40 davon in Süddeutschland. Wundert mich irgendwie nicht, aber irgendwie. Ja, Bamberg ist so eine Hochburg der Hexenjäger, Würzburg auch, ganz weit vorne. Nürnberg, eine Oase der Zurückhaltung. Okay. Bis ins späte 16. Jahrhundert gibt es eine Verurteilung wegen Hexerei und die stellt sich dann als fehlgeschlagene Vergiftung heraus. Also Franz ist auch da eine Bastion des Common Sense. Sondern er ganz vielen Fällen, die eigentlich wegen Hexerei oder wegen irgendwas, kann er irgendwie abwenden oder kann er die Leute davor bewahren. Also das ist, auch der Rat spielt da eine Rolle, also es ist nicht er alleine. Sagen, ist aber, glaube ich, auch eine gute Sache, es wenn das in der Stadt nicht zu so einer Hexenhysterie kommt. Genau, das ist der Punkt. Also die Stadt will diese Hysterie vermeiden. Franz ist auch aufgeweckt und clever, klar, aber es ist natürlich auch der Rat, der einfach nicht will, dass hier Hexen entlarvt werden. Ne? Und es ist auch so, der Stadt geht's gut. Klar gibt's Pest und Dings, aber die Stadt ist reich. Du brauchst kein Ventil für deine Wut. Es ist jetzt nicht so, dass die Stadt von der Ernte lebt, ja, wo dann irgendwie, wenn die Ernte nichts wird, Ernte dann oder irgendwas brauchst ein Opfer. So. Ja, ja. Also das macht schon auch einen Unterschied. Aber der Rat ist da genau wie Franz eigentlich ziemlich, ziemlich clever. Mhm. Für ihn ist es trotzdem gefährlich. Also der latente, in seinem Heilberuf, die latente Gefahr, dass er irgendwie als Hexer beschuldigt wird, gerade auch Henker ist eh Aberglaube, Hexen, Heilen, naja, und alles Aberglauben. Wir haben ja gehört, sowohl die drüber als auch die drunter sind auf ihn neidisch. Wichtig auch, es gibt niedergelassene Ärzte, die das irgendwie argwöhnisch zumindest beobachten, was er da macht. Ja, das ist eine Konkurrenz. Die sind aber, die verdienen gut genug, ne? Die kümmern sich da nicht weiter. Aber die Bader, die auch einen Teil von diesem Heilgeschäft eigentlich übernehmen, die beschweren sich beim Rat tatsächlich auch über ihn. Aber da hat er so große Fürsprecher im Rat, dass das nicht zum Problem wird. Wir hatten es vorhin schon vom Leichenflattern. Auch Scharfrichter flattern mitunter Leichen. Dann aber mit offizieller Erlaubnis. Also sie verkaufen mitunter Leichenteile an irgendwelche Tränkebrauer. Und aber auch in mindestens zwei Fällen seziert Franz frisch Verstorbene, um mehr über Anatomie zu erfahren. Mhm. Also wirklich aufschneiden, schauen, was ist da so los. Das geht jetzt da dann auch los langsam. So, ne, dass Medizin an den Universitäten so ein Ding ist. Und er interessiert sich da auch so ein Stück weit für. Es muss im Jahr 1617 sein, bei dem Franz dann an einigen aufeinanderfolgenden Hinrichtungen pfuscht und mehrere Anläufe braucht. Jetzt sind wir so weit. Kraft lässt wegen nach oder Konzentration? Ja, einmal gibt es einen großen Sturm, wo dann irgendwie er fast nicht auf die Leiter steigen kann, um den Verurteilten da irgendwie hochzubringen. Und als der dann aber hängt, hört schlagartig der Sturm auf. Also so ist so sagt die Legend Geschichte. Ich wollte gerade sagen, das erinnert mich an diesen einen bösen Comic, der heißt Schwarze Comics. Glaube ich, oder Schwarzer Humor, das ist ein französischer Comic, wo so ein Mann übers Eis geführt wird, der fällt hin und dann hängt so ein Arzt über ihm und irgendwie rettet ihn wieder, sozusagen, irgendwie so Herzdruckmassage und so und dann irgendwie rappeln sie ihn wieder auf und alles so, boah, gut, dass das nochmal gut gegangen ist, den zu retten und dann siehst du halt, dass sie ihn eigentlich die ganze Zeit zu einem Galgen führen und dann denkst du einfach so, oh. Es gibt dann noch eine Hinrichtung, die auch nicht läuft wie geplant, das soll er einen verbrennen. Er hat aber den Befehl, es dem etwas leichter zu machen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, dass er dann heimlich erwürgt wird oder dass er so ein Säckchen mit Schießpulver am Hals hat, das dann halt irgendwie ihm irgendwie den Kopf... Sedieren, was du ja auch schon mal gesagt hast. Ja, in dem Fall nicht, weil du musst ihn ja auch dann aufrecht da hinbringen und er muss dann noch irgendwie öffentlich sein Dings, also das würde auffallen, sondern es soll halt heimlich passieren. Was beim Schießpulver dann? Dass das quasi schneller brennt an der Stelle und dass dann das explodiert und halt dann den Kopf irgendwie, ich weiß nicht, ob es den dann wirklich zerreißt, aber auf jeden Fall soll dieser Explosion den dann schneller töten. Aber beides schlägt fehl. Also er versucht tatsächlich beides schlägt fehl und der Typ verbrennt halt elendig und qualvoll. Und das sind jetzt für Franz dann ein bisschen viele Zeichen. Aber ich sag mal, letzteres ist ja jetzt nichts, was ihn angekrallt wird. Nee. Aber was er sich ankreidet. Auch das mit dem Wind nicht, das, wo er dann mal mehr Schläge braucht, das schon. Aber für ihn ist das alles so die Kategorie, vielleicht sollte ich jetzt langsam mal, vielleicht wird es jetzt Zeit. Geld hat er ja wie Heu unterdessen. Er ist, glaube ich, ganz gut situiert. Im Jahr 1617 oder 18 setzt er sich dann wirklich auch zur Ruhe. Ja, und er hat ja diesen Rentenvertragsstil. Genau, er kriegt Geld, er konzentriert sich nach wie vor auf seine Karriere als Heiler. Also er wird es wirklich auch in die Tat umsetzen. Und monatelang streitet er sich dann mit seinem Nachfolger auf dem Henkerposten. Weil der es nicht gescheit macht? Darüber, also das ist ja irgendwie eine kompliziertere Geschichte, der nächste ist eine Pfeife, ja, das ist Fakt. Franz müsste eigentlich dann irgendwann aus diesem Henkerhaus ausziehen, braucht aber ewig, um irgendwie ein Haus zu finden, ein Haus zu kaufen und zögert das so hinaus. Findet er mal 150 Quadratmeter mit 13 Bad. Fühlt sich da eigentlich wohl und ist auch nicht so ganz klar, ob ihm das nicht zugesichert wurde. Also er sagt dann auch, ja, eigentlich hat er da Wohnrecht und das geht dann mal so ein, zwei Jahre so dahin und dann stellt einer fest, das wurde aber nirgends irgendwie verbrieft, dass der da Wohnrecht hat. Und dann muss er sich ein Haus kaufen und da irgendwie ausziehen. Aber da gibt es halt viel Streit mit seinem Nachfolger, der dann auch eifersüchtig ist, der auch Heilpraktiken praktiziert, der auch als Heiler unterwegs ist, das aber halt nicht so gut macht wie der Franz und der sich natürlich dann da das Geschäft wegnehmen lässt. Also da gibt es ein bisschen Streit. Der ist auch ein Säufer und ein Spieler und hat Schulden. Oh, und alles, also ganze Programm. Alles das, was man eigentlich nicht wollte. 6 Jahre nach seiner Pensionierung schickt Franz einen Brief ab. Im Frühjahr 1624 richtet er sich direkt an Kaiser Ferdinand II. In Wien und bittet darum, offiziell seine Ehre zurückzuerhalten. Ui. Oh, okay. Also das ist jetzt dann noch quasi die höchste Stufe. Aber wäre das die höchste Stufe. Auch mit irgendeinem Aufstieg im Sinne eines Standes verbunden oder einfach ein, ey, ich habe hier ihr müsst mich jetzt hier mitspielen lassen. Da bin ich jetzt zu wenig tief drin, aber es ist halt wirklich so, er hat das Bürgerrecht, so, ne, da hängen einige faktische Dinge dran, das besitzt er. Er gilt aber als unehrenhaft, als unehrlich. Genau. Aber tatsächlich eher zwei andere Fragen, weil er hat ja selber von seinem Vater geerbt und du hast jetzt nichts gesagt, was die überlebenden Kinder arbeiten. Stimmt. Weil du hast ja gesagt, es gibt jetzt 9 Richter, offensichtlich hat offensichtlich ein Sohn mal eine andere, für die eine andere Richtung eingeschlagen. Das und das Zweite ist, hat Ferdi denn schon von ihm gehört vorher? Nein. Okay. Also ich gehe auch davon aus, einfach mal anders. Also die Kinder tatsächlich, für die hat er, die waren auf irgendeiner handwerklichen Ausbildung. Also da war das tatsächlich ja auch schon so, dass die Welt sich so weit geöffnet und gedreht hat, dass das eine Option war. Das war dann schon okay. Und in diesem Brief an den Kaiser, 15 Seiten, erbringt er erstmal so die Würdigung, die eben so ein Kaiser braucht. Dann führt er an, wie treu er dem Kaiser eigentlich gedient hat, welche Leistung er verbracht hat, wie viele Menschen er in seiner Karriere als Heiler auch betreut hat. Also das ist ihm auch super wichtig. Gar nicht, wie viele ich umgebracht habe, sondern wie viele ich geholfen habe. Und dann ganz wichtig auch, wie viele Fürsprecher er für sich halt hat. Ne? Die ganzen Patrizier aus dem Rat. Das hat er vorher abgeklärt? Klar, also das ist alles. Und er hat auch so seine Apple Podcast Rezension hingeschickt so, und er hat echt viele Sterne. Ein paar würden noch fehlen, ne? Aber wenn da noch ein paar Hörende mal draufklicken würden und sagen, ich schreibe da kurz was dazu, vielleicht kommt er dann und weiter. Dass er auch seit 31 Jahren ein aufrechter Nürnberger Bürger ist. Aber mir gefällt das Mensch dann auch gut. Er benennt jetzt 50 Fürsprecher, also städtische Funktionäre, einflussreiche Patrizier, alles. Er appelliert dann auch noch ans Mitgefühl. Also von der Kaiser, ich rufe die alle an. Und auch das Alte Testament kommt noch vor. Also es ist irgendwie ein langes Schreiben, bei dem er vermutlich wieder etwas Hilfe hatte, aber wo auch viel, viel von ihm drin steckt. Er bezahlt einen Kurier, der das versiegelte Dokument nach Wien an den Hof bringt. Und also ich gehe davon aus, dass der Kaiser das nie persönlich zu Gesicht bekommen hat. Er kriegt 3 Monate später aber trotzdem eine Antwort in einem versiegelten kaiserlichen Umschlag. Wir danken. Was glaubt er? Ja, komm. Ja, was glaubt er? Ich glaube nicht, dass er es gekriegt hat. Oh, ich sag jetzt einfach mal, ihr kriegt's. Sein Wunsch wird ihm gestattet. Oh. Happy End. Das Antwortschreiben liegt heute noch im Nürnberger Stadtarchiv. Aber nachdem es Franz dort eingereicht und offiziell. Ja, ich wollte sagen, das musste ja genau, dann, ne? Geht jetzt damit zur Stadt und sagt hier offiziell meine Ehre ist. Hängt es hier bitte an die Wand. Verbrieft, genau. Und sagt bitte allen Bescheid. Kennt einen QR-Code, dann wissen es alle. Genau. Einmal alles einchecken. Also das ist jetzt wirklich, ich kann gar nicht betonen, wie groß. Schon wie ultra, groß ultra kitschig eigentlich. Die Leistung jetzt. Das ist wie in einem Film. Da so happy, denken, mega happy. Es geht eigentlich jetzt gar nicht mehr noch besser und dann setzt er hier noch eins drauf. Also es machen natürlich. Hat es auch noch nie gegeben. Nee, hat es auch noch nie gegeben. Ja, okay. Es machen auch nicht seine Argumente den Unterschied, sondern natürlich die vielen Namen, die da draufstehen. Mhm. Das ist das Zünglein an der Waage, ziemlich sicher. Die waren alle erfunden. Nee, das wurde, glaube ich, auch teilweise geprüft und so, ne? So ich glaube schon. Aber Franz ist auch egal, warum. So, er ist jetzt wirklich, auch irgendwie. Genau, er sieht jetzt seinen und vor allem auch den Lebenstraum seines Vaters vollendet. Das muss ein unglaublich befriedigendes Gefühl sein. Es muss sein, so. Unfucking fassbar sein. Also ich meine, das ist so viel, was da reinspielt. Der Wandel der Zeit, aber auch er als Charakter, so seine Ehrbarkeit. Er kommt ja mit dieser, in Anführungszeichen, Schuld auf die Welt, die jetzt weg ist. Aber andere ja auch. Und schau, der andere geht damit in die Kneipe und betrinkt sich und spielt und pusht halt. Ja, aber er hat sich jetzt über Jahre und Jahrzehnte hinweg selbst gegeißelt. Das ist ein bisschen wie der American Dream, ne? Ja, es ist wie wenn Maurice am Ende dieses scheiß Golfturnier gewonnen hätte. Ja. Also es ist echt der Hammer. Also ich kann mich gar nicht genug freuen, wie dass er jetzt sein Richtschwert gegen das Skalpell tauschen kann, so mit einem reinen Gewissen und einer weißen Weste. Das ist echt krass. Freilich ändert sich jetzt auch das Ansehen nicht von heute auf morgen in der Stadt, aber als dann seine Tochter einen Schauspieler ehelicht, einen angesehenen Schauspieler. Ich wollte gerade sagen. Der zwar todkrank ist, aber ein ansehnlicher Schauspieler, Künstlername. Ist ein Schausteller oder Spieler? Spieler, Schauspieler. Aber was gibt es denn da? Theater. Schauspieler? Zu der Zeit gab es dann schon voll Flat. Ja, guck mal. Theater gibt es schon ewig. Künstlername Peter Leberwurst. Das ist sehr schön. Ernst. Doch. Es ist nicht wahr, oder? Doch. Künstlername Peter Leberwurst. Den richtigen Namen habe ich gar nicht aufgeschrieben, weil der Künstlername, der trumpft alles. Und da ist klar, okay, Franz Schmidt hat jetzt für sich und vor allem für seine Nachkommen alles erreicht, was er irgendwie hätte erreichen können. Die traurige Leberwurst. Der mittlerweile 72-Jährige zieht mit allen noch lebenden Kindern und der einzigen Enkeltochter in ein geräumiges Haus an der Wörth. Also die Kinder waren jetzt nicht so der durchschlagende Erfolg, ja. Die sind alle irgendwie so jetzt nicht groß rausgekommen in dem, was sie getan haben. Ja, aber die haben jetzt aus seiner Sicht ja jetzt sozusagen die Chance, wirklich von null anzufangen, nicht von minus 10. Ja, aber die sind jetzt auch schon etwas älter. Eine seiner Töchter war vorher schon mal verheiratet. Die musste er dann zweimal aber aus dem Gefängnis rausboxen, ja, mit seinen guten Namen und guten Beziehungen. Das ist echt krass, ne? Konnte er dann wirklich seinen Namen in den Ring werfen, um sie da irgendwie rauszuholen. Dann ist ja irgendwie auch noch der Mann abgehauen und dann irgendwann gestorben. So viel zum Thema Familienehre, ne? Mhm. Also, aber er holt sie dann alle wieder zu sich nach Hause so und das Schicksal meint es aber jetzt auch nicht mehr dann so gut mit ihm. Denn die 16-jährige Enkelin verstirbt tragisch, was jetzt dazu führt, und das ist jetzt wirklich die Tragik in der Komödie, dass er zwar seinen guten Namen wiederhergestellt hat und den in die nächste Generation weitergegeben hat, aber es gibt die Generation keine, zu Ende geht. Es gibt keine Generation danach mehr, weil alle eigentlich schon jetzt ist das Alter, in dem man Kinder kriegt, schon das wieder verlassen hat. Dass er ein einziges Enkelkind nur hatte, in dem wo Pest jeder und irgendwie neun Kinder hat. Mehrere und Pestwellen. Kinder irgendwann mal hatte. Und ich sage ja, die Kinder waren jetzt auch nicht so, dass die irgendwie sich niedergelassen haben und da Ehe und Familie gegründet aber haben auch in da Reichtum mit vielen Kindern. Dokumentiert er das, ob er das schade findet oder ist das nicht überliefert so? Nee, aber ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass ihn das zutiefst bekümmert, als diese Enkeltochter stirbt, weil, also ich meine, der hat sich natürlich jetzt um seiner selbst willen, aber gerade diese geerbte Schuld, ja, die er nicht weiter vererben wollte, gegen die er sich so aufgelehnt hat, die er jetzt, vor der er seine Familie befreit hat, sein Name, das alles war jetzt dann nicht für die Katz, aber das. Aber als tiefgläubiger Mensch kann man ja immer noch sagen, jetzt ist er halt dann ehrbar im Himmel, so, also das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Schön, dass du das so siehst, aber ja, ich finde das schon, ich habe eine kleine Träne verdrückt an dieser Stelle. Und mitten im 30-jährigen Krieg auf der Höhe einer zweiten großen Pestwelle verstirbt Franz Schmidt im tödlichsten Jahr der Nürnberger Stadtgeschichte im Alter von 80 Jahren. Wow. Aber mit einem körperlich anstrengenden Job, also ernsthaft so. Mit ihm sterben 20.000 Erwachsene und Kinder, dementsprechend wird er nicht mit viel Aufhebens am Rochusfriedhof in Nürnberg beigesetzt. Aber in den letzten offiziellen Unterlagen steht, ehrlicher Franz Schmidt Arzt in Obere Wörth und kein Wort über den unehrenhaften Beruf, den er 45 Jahre lang Wüsste man, wo der liegt? Ja, der liegt da noch. Also gibt's einen Grabstein. Gibt's einen Grabstein? Ja. Nein. So. Aber welcher Friedhof ist? Rochusfriedhof. Der Rochusfriedhof. Da war ich neulich erst. Echt? Ja. Cool. Dann geh da nochmal hin und mach mir ein Foto. In 45 Amtsjahren richtet Franz 20 Ehefrauen wegen Kindsmord. Jetzt kommt noch so ein bisschen Best-of. Mhm. 20 Frauen wegen Kindsmord, weil vorhin hatten wir das Thema, ja. Frauen machen 10% von Franzens Hinrichtungen aus, meistens wegen Kindsmord oder Hexerei. Es ist halt wirklich irgendwie... Moment, nee, aber Hexerei kann nicht sein. Ich habe gedacht, Hexerei hat er irgendwie abgewendet. Aber vielleicht war das so grundsätzlich in der Zeit. Ja, genau, in der Zeit wahrscheinlich. Aber es ist halt wirklich dieses Elend von, ich meine, wir sehen es jetzt gerade mit Texas, mit diesen Bestimmungen, mit dass Abtreibungen da einfach so rigoros verhindert werden. Wozu führt es, die Leute gehen irgendwie in die Höfe und... Oh, also du willst auch nicht wissen, was es damals an Vergewaltigungen und sonst was gab, ne, wo Frauen halt auch irgendwie dann plötzlich Kinder an der Backe hatten, wo sie echt nichts für konnten. Ey, schlimm. Und wo sich keiner verantwortlich gefühlt hat. Und sie dann auch noch in Schande hat mit dem Kind. Mhm. Also ja, ich will das nicht gutheißen, aber ich kann schon verstehen, wie es dazu kommt. Frauen sind aber für 80% der Sittlichkeitsdelikte verantwortlich gemacht worden. Ich wollte gerade sagen. Im ganzen 17. Jahrhundert werden in Nürnberg nur 6 Vergewaltiger hingerichtet. Rekord im ganzen Reich. Also so viel dazu. Krass. Ein Viertel der 384 von Franz versteckten Leibesstrafen geht auf Unzucht zurück. Anders als die Geistlichen im Rat ist Franz darüber aber nicht sonderlich empört. Im ganzen Tagebuch von ihm findet sich nur ein Eintrag zum Thema Inzest. Und das war, glaube ich, das Ehepaar, das sich zum Galgen irgendwie überholt hat. 172 Diebe hat Franz hingerichtet, alles Wiederholungstäter, die vorher schon verbannt und gepeitscht worden sind. Denen gegenüber empfindet er keinen Zorn, nur Resignation. Widerspenstig nennt der Rat diese Art von Wiederholungstätern. 23 Diebe, die 18 oder jünger waren, musste Franz richten. Oft lief das bei Jugendlichen so, also es gab viele so jugendliche Diebesbanden und so, ne, die dann auch alle zusammen irgendwie einkassiert wurden. Mhm. Und Franz hat die dann alle zusammen zum Galgen geführt, hat die dann aber in der Regel fast alle verschont und nur, wenn es irgendwie einen volljährigen Anführer gab oder so, hat dann nur dann wirklich den hingerichtet. Und da hatte er dann schon noch Hoffnungen, dass das auch eine abschreckende Wirkung dann auf die anderen irgendwie hatte. Und Franz dokumentiert das nicht so genau, aber in den Stadtchroniken kann man das irgendwie halbwegs rekonstruieren. In der gesamten Karriere kommt Franz auf etwa 40 Räderungen. Zum Vergleich, er hängt insgesamt rund 170 Menschen. Mit dem alten oder dem neuen Verfahren dann sozusagen? Also Genickbruch oder Ersticken? Genickbruch ist noch kein Ding. Also das, okay, das kommt erst noch die später. Die Falltüre kommt, das kommt dann jetzt kurz danach und dann kommt irgendwann die Guillotine. Ah, ja. Aber genau. Das also Guillotine ist ja nochmal ganz anders, aber naja. Falltüre ist noch kein Ding in seiner Zeit. Franz hat schätzungsweise 15.000 Patienten behandelt. Und das ist bemerkenswert, weil ihn keiner im Grunde irgendwie verwunschen oder angezeigt oder das ist ein Scharlatan, das ist ein Hexer und das war halt oft ein Ding, ne, wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder nicht so, aber er war da irgendwie, er hat das wirklich souverän gemacht und hat da irgendwie krass, was fast eigentlich ein gutes wie ein Händchen zweites gehabt. Leben hätte er dann noch machen. Ja, voll. Das sind 300 Patienten pro Jahr und das damit 10-mal so viele Leute, wie er gefoltert oder getötet hat. Also so rein zum Verhältnis. Er kommt trotzdem nach 45 Jahren auf 361 Hinrichtungen und 345 Leibesstrafen. Es ist ein fucking Massenmörder. Ja, ja. Wir hocken hier gerade und uns ist mir schon trotzdem auch wichtig, das ist doch mein Relativ. Nee, ja, aber mir geht trotzdem für ihn das Herz irgendwie auf. Auf so einer persönlichen Ebene ja, aber es ist ja trotzdem einfach. Es ist ein fucking Massenmörder. Also es ist so. Es ist eine unglaublich spannende und ambivalente Lebensgeschichte, die, also das ist ja was in deinen besten Momenten schaffst, dass du halt das quasi dir etwas aufzeigst, was du vorher noch nie realisiert hast, so und sei es, wie unglaublich inkompetent die russische Flotte ist. Aber das ist wirklich faszinierend, weil also bisher hat man hat halt ein sehr, sehr eindimensionales Verständnis von. Und ein falsches. Ja, Von dem Richter. So. Weil du natürlich, und da sind wir wieder am Anfang, wo wir das halt irgendwie auch viel thematisiert haben, von den Filmen geprägt bist, weil natürlich kein Film sich die Mühe macht, den Richter, den jetzt hier, der jetzt den Braveheart gleich vierteilt und foltert und sonst wie, damit er seinen Hero-Moment haben kann, dann Freiheit! Noch als, genau, dass du den halt noch als vierschichtige Person charakterisierst, so. würde sagen, der einzige Henker, der mir gerade einfällt, der noch irgendwas, ein Minimum tiefer hat, WM ist noch der Henker von Shrek, der irgendwie am Ende noch was singt, der, ich glaube, Feelings. Also korrigiert mich gerne, belehrt mich eines Besseren, aber ich bin fest überzeugt davon, es gibt keinen zweiten Fall, den du irgendwie so ausführlich in der Form, ja. Also es gibt keinen zweiten Henker, wo du so viel Einblick gewinnst in das, was er wirklich getan hat am Ende des Tages, der das so dokumentiert hat oder wo das auch so offen und schonungslos irgendwie drinsteht. Ich habe noch 2-3 Zahlen, dann bin ich auch durch. Ja, alles bis ins Jahr 1700 sind die Gesamtzahl der Hinrichtungen in Deutschland auf ein Fünftel von dem, was noch 100 Jahre vorher, also 1600, wo Franz aktiv war, im Vergleich 1700, 100 Jahre später, ist es nur noch ein Fünftel von dem, was hingerichtet wurde. So viel auch zum Wandel der Zeit und in welchem Tempo. Ne? Die Hexerei ist bis dahin abgeschafft. Das macht natürlich auch in der deutschen Statistik dann einiges aus. Im ganzen 17. Jahrhundert werden in Nürnberg nur noch 6 Menschen mit dem Rad hingerichtet, im 18. Jahrhundert nur noch eine Person und die wird vorher auch noch enthauptet. Also das schleicht sich, langsam aus. Die Gerichte, das ist der Punkt, das ist jetzt gar nicht so, dass jetzt sich die Gesetzeslage irgendwie komplett ändert und so, aber die Gerichte können sich mehr und mehr erlauben, auch mal milde walten zu lassen, ohne dass sie damit ihre Autorität riskieren. Das wäre früher halt oft der Fall gewesen. Also dieses Exempel statuieren und ein Gefühl von Recht vermitteln, das war super wichtig und das wird immer unwichtiger, weil die Leute das irgendwann realisieren oder weil sich das halt so einwächst. Im 18. Jahrhundert werden Scharfrichtersöhne langsam in Handwerksberufen dann auch wirklich akzeptiert. Friedrich I. von Preußen beruft sogar einen Henker zum Hofarzt. Die Kaiserin Maria Theresia stellt 1713 per Dekret die Ehre aller Scharfrichterkinder wieder her. Also dann auch so 100 Jahre nach Franz ungefähr. Und auch die von Scharfrichtern, die ihren Dienst niederlegen. Also die hat dann auch nochmal so einen Automatismus dann irgendwie eingeführt. Ja. Yeah. Die romantisch gruselige Figur des Henkers mit Kapuze, die wir aus Film und Literatur kennen, gab es nicht. Genauso abartige Foltermethoden wie Eiserne Jungfrau. Das entsteht alles im 19. Jahrhundert, wo das Thema irgendwie in Städten wie Rothenburg und Nürnberg gerade auch wieder durch Tourismus und so beflügelt wird, ne? Also wo dann viel so makaberer Tourismus noch gefängt wird. Ich meine mal ganz ehrlich, die Sachen, die es wirklich gab, die sind eigentlich schlimm genug. Eigentlich braucht man da nicht gar nichts mehr auszudenken. Ja, aber so sind Leute halt, ne? Naja, klar. Ausmalen, übertreiben. Naja. Der letzte Scharfrichter in Nürnberg, Albanus Friedrich Däubler, wird 1805 in den Ruhestand geschickt. Es gibt heute noch Todesstrafe in 58 Ländern. Und auch wenn hier heute viele gestorben sind, so amüsieren sie uns noch heute auf eine ganz, ganz makabre, dunkle, schwarzhumorige Art und Weise. Ist nach dem Zweiten Weltkrieg die Todesstrafe abgeschafft worden? Also haben die in Bayern war die doch sogar noch super lang in der bayerischen Verfassung oder so im bayerischen Landesrecht drin, wurde aber halt nicht mehr angewandt, weil die halt, weil sozusagen, ne, sozusagen natürlich das Recht innerhalb von Deutschland über dem in Bayern steht. Aber bin ich jetzt nicht 100%ig sattelfest, was das angeht. Nee, ich auch nicht, aber ich glaube, da gab es noch was und das ist gar nicht so unendlich lang her. So, ich bin jetzt am Ende ein bisschen schnell geworden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich meine jetzt auch die Leute, die zuhören eigentlich. Ja. Dir verlange ich das einfach ab. Ich werde das niemals verzeihen, Jürgen. Aber trotzdem möchte ich euch noch bitten, das Ende-Dankfest noch. Oh, na klar. Wir danken ganz herzlich. Vorname, Nachname? Nur Vorname, wie immer. Na dann, wir danken recht herzlich für die Unterstützung in finanzieller oder in Gabenform an Andreas, Anne, Benedikt, Benjamin, Bernhard, Bertram, Christian, Christoph, nochmal Christoph, also Christoph K. und Christoph L., so viel Zeit muss sein, David, Dirk, Dominik, Margit, Felix, Gail, Gero, Harald, Henning, G., Henning S., Henning T., wow, wir haben hier eine Menge von Hennings, Irina, Jens, Jörg, D. und Jörg P., Juliane, Laura, Lena, Lukas, Marco P., Marco S., Maria A., Maria L., Mario, Markus, Matthias, Michael, Miriam, Nathalie, Nora, Oliver, Paul, Peter, Sebastian D., Sebastian S., C-Shirt, Sibylla, Thomas. C-Shirt steht da drin? Ja. Das war ein Versehen. Na, dann eben doch nicht C-Shirt. Thomas B., Thomas S., Thorsten, Timo, Timothy, Tino, Tobias B., Tobias J., Ulrike, Vanessa, Vera und Victoria. Aber wo du gerade C-Shirt sagst, sollten wir vielleicht dann den Leuten noch sagen, dass wir gerade ein super schönes Maurice-Shirt, das von vielen, vielen bei der ersten T-Shirt-Kampagne schon angefragt wurde, im Angebot haben? Haben wir? Ja. Erzähl mir davon. merch.das-a.ch. Da gibt es alle Informationen und das gibt es noch bis, Dominik, sag's mir. Wir haben September, jetzt, Oktober, November. Ne? Genau. Und vor allen Dingen, wir haben jetzt Sweatshirts und wie heißt das andere? Hoodies und Lady Cut auch. Kleiner Hinweis, die fallen ein bisschen kleiner aus als die bei der letzten Runde. Ich weiß nicht, ja, warum, aber wir haben es in drei Varianten probiert. Sie fallen ein Müh kleiner aus. Ja, wir haben nicht alle drei zugelegt. Also ihr könnt ja mal gucken, irgendwie Dominik wird ja wahrscheinlich das Foto vertwittern oder irgendwie in die Shownotes packen. Ich brauche ein L. Also L sitzt ganz gut, würde ich sagen, bei mir. Also, welches Foto genau soll ich in die Shownotes packen? Das, wo ich zu sehen, also einfach eins, wo ich zu sehen bin, dass Leute ungefähr gucken können, so. Aber du hast das jetzt nicht an? Nee. Nee, nur um die Statur. Aber okay. Gute T-Shirt-Shops machen Fotos von Models, die dann sagen, okay, der trägt L. Und dann kannst du es grob einschätzen. Du bist übrigens schon längst viral gegangen auf Twitter. Ich? Mein lieber Philipp. Allmächt, wieso das denn? Weil ich es vorhin schon gepostet habe. Ah, sowas. Na dann, würde ich sagen, machen wir hier Anfang vom Ende. Und vielen Dank für alle, die bis dahin zugehört haben. Werft uns vielleicht wirklich mal wieder ein paar Sterne auf Apple Podcast zu, da würden wir uns sehr freuen. Haben wir schon lange keine mehr gekriegt? Ja. Oh ja. Das wäre tatsächlich mal wieder schön so. Und auch ganz toll ist natürlich, wenn ihr Freunden, Familie und Co. von uns erzählt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, tschüss. Ciao. Diese Landkarte in dem Buch, den du gelesen hast, ist hier gerade ein Ort, der heißt Pressek. Also wie Pressack. Das ist ja überragend. Und das war Aach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich sehe hier in deinen Aufzeichnungen die wunderbare Überschrift The Golden Age of Einkopfer Kürzmaching. Meine Güte, ey. Was ist denn mit dir los? Ja. Großartig. Ja, da du jetzt einfach meine Überschriften als Kapitelmarken übernimmst, muss ich mir da ja auch mehr Mühe geben. Ja, cool. Deswegen gibt es da so Sachen wie nach Bamberg, no. Ja. Ach so, und nicht vergessen, ne? 1.11.2021, wenn alles schön klappt, Afterwork Nürnberg. Das wird schön. Ja. Aber nicht ab 12 mehr tanzen. Nee, nicht ab 12 mehr tanzen. Nee, aber stiller Feiertag. Um mal die Floskel aus Radio Nukular zu zitieren. Wir können dann noch ein bisschen rumkumpeln. Oh ja, das ist eine gute Idee. Tschüss. Ciao, ciao.